Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Tag, herzlich willkommen zu Omega Tau. Dieses Mal geht es nochmal um die Fliegerei. Ich habe in der letzten Episode ja schon was erwähnt, dass da eine Episode geplant ist rund um Flugnavigation. Und wie es der Zufall so will, hat es jetzt tatsächlich geklappt, dass die beiden Episoden auch direkt nacheinander veröffentlicht werden können. Ich habe direkt nach dem Gespräch mit Stefan auch das Gespräch mit Mirko und Theo, Mirko Stanisak und Theo Hankers, die sich natürlich gleich vorstellen, von der TU Braunschweig aufgenommen. Ich musste geschäftlich nach Hannover und wir haben uns dann am Flughafen getroffen. Die beiden haben mich da freundlicherweise abgeholt und wir haben das Ganze dann im Auto aufgenommen. Aufnehmen im Auto ist einerseits eine gute Idee, weil die Audioqualität im Auto ziemlich gut ist, die Akustik ist ziemlich gut. Was wir aber nicht bedacht haben, ist, dass es im Auto bei 35 Grad Umgebungstemperatur auch unterm Dach am Flughafen echt warm wird. Und wir haben dann immer wieder mal die Tür aufmachen müssen, um zu lüften, sonst wären wir da drin gestorben. Und da hört man natürlich dann Geräusche. Aber ist kein Problem, ich wollte es nur kurz erklärt haben. Des Weiteren sind uns auch direkt nach der Aufnahme noch Fehler aufgefallen. Und ein Nachteil vom Medium Audio Podcast ist eben, dass sich das nicht so ohne weiteres korrigieren lässt. Und deshalb mache ich das jetzt kurz im Vorfeld. Zum einen habe ich am Anfang den Theo gefragt nach Koppelnavigation. Koppelnavigation heißt im Endeffekt, dass man Bewegungsvektoren aneinandersetzt. Also man fliegt mit der bekannten Geschwindigkeit in eine per Kompass gemessene Richtung für eine per Uhr gemessene Zeit und kriegt damit dann im Prinzip einen Längenvektor mit einer Richtung und einer Größe. Und indem man die aneinander stückelt, kann man dann im Prinzip zu jedem Zeitpunkt seine Position wissen. Theo hat es irgendwie missverstanden und hat die Kreuzpeilung erklärt. Und ich habe es irgendwie nur so halb bemerkt und habe dann auch nicht reagiert. Und naja, dann haben wir es eben falsch aufgenommen. Also wie gesagt, die Antwort auf die Frage nach der Koppelnavigation ist tatsächlich die Kreuzpeilung. Ich habe euch gerade in drei Worten erklärt, was die Koppelnavigation ist. Des Weiteren sind uns noch zwei andere Dinge aufgefallen. Ich habe am Anfang auch nach Peilern gefragt und Mirko sagt dann was vom VDL-Peiler, das muss VDF-Peiler, VHF Direction Finder heißen. Und zu guter Letzt hat Mirko noch ungefähr eine halbe Minute in dem Gespräch was erzählt von Studentenversuchen bezüglich Arbeits- und Rechenbelastung im Cockpit. Und da ist noch angebracht zu sagen, dass das natürlich im Simulator passiert ist und nicht im richtigen Flugzeug. Wie hat Mirko gemeint, nicht, dass das LBA uns aufs Dach steigt. Die sind ja nur über die Straße in Braunschweig. Und das wollte ich eben noch kurz erwähnt haben. Gut, ansonsten, glaube ich, sind uns keine größeren Patzer oder Schnitzer zumindest aufgefallen. Ihr dürft euch gern melden, wenn ihr welche findet. Und ansonsten geht's jetzt los mit der Vorstellung von Mirko und Theo. Hallo, mein Name ist Theo Hankers. Ich bin Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Flugführung der TU Braunschweig seit 2010. Ich habe in Braunschweig Luft- und Raumfahrttechnik studiert von 2005 bis 2010 und bin danach dort am Institut geblieben, jetzt mittlerweile seit 5 Jahren und habe hauptsächlich zu tun im Bereich der Mensch-Maschine-Schnittstelle, Human Factors, ganz speziell im Moment zum Thema Arbeitsabläufe von Verkehrspiloten zu analysieren und gezielt zu unterstützen. Nebenbei bin ich seit vielen Jahren leidenschaftlicher Privatpilot und mittlerweile zumindest ausgebildeter Berufspilot. Übe das im Moment nicht aus, aber das ergänzt sich meistens ganz gut, ist eine interessante Kombination und macht viel Spaß. Wie kommt es, dass jemand freiwillig den ATPL hat, aber nicht fliegt? Es ist ein ziemlicher Aufwand, den zu machen. Eben. Und wenn man den erreicht hat, dann dauert es natürlich eine Weile, bis man einen entsprechenden Job in dem Gebiet einfach findet. Beziehungsweise okay. Bei mir ist es auch so, das Ganze, ich habe den nicht schon, also ich habe den nicht lange, ich habe den erst seit kurzem und habe den berufsbegleitend während meiner Tätigkeit am Institut erworben, so als gezielte Ergänzung oder eben jetzt auch als nächster Schritt dann eben in meiner, meiner Laufbahn. Alles klar. Gut, mein Name ist Mirko Stanisak. Ich bin auch wie Theo am Institut für Flugführung von der TU Braunschweig. Ich bin da seit 2009, hatte vorher auch in Braunschweig Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ich beschäftige mich, anders als Theo, hauptsächlich mit der Navigation, hauptsächlich in der Satellitennavigation. Und mein Arbeitsbereich ist da momentan das Ground-Based Augmentation System, also wie man mit Satellitennavigation Flugzeuge wirklich auch bei Schlechtwetterbedingungen bis zur Landebahn führen kann, dass das da alles sicher funktioniert, und beschäftige mich da, wie man da zukünftige Satellitennavigationssysteme mit einbinden kann. Gut, ja, wie fangen wir an? Ich denke, bevor wir uns über die Hightech-Navigationsgerätschaften und Ansätze unterhalten, sollten wir uns vielleicht mal so ganz klein bisschen von der einfachsten Seite her nähern. Sichtflugnavigation, ne? Das heißt also, Karte und Kompass ist sozusagen der Extremfall im Sinne von, wenn sonst nichts geht, rausgucken, Karte, Kompass. Genau, also im Prinzip kann man auch sagen, damit hat letztendlich alles angefangen. Wir hatten vorhin auf der Hinfahrt kurz nochmal überlegt, vielleicht so einen ganz kleinen historischen Abriss, genau, wo kommt die Navigation in der Form überhaupt her oder wieso ist das in der Luftfahrt so ein großes Thema? Im Großen und Ganzen die Fliegerei, angefangen mit Otto Lilienthal, dem ersten Tragflügelflug, noch von den Ballonen mal abgesehen, der stattgefunden hat, dann gefolgt von den Gebrüdern Wright. Der erste motorgetriebene Flug ist sicher den meisten Zuhörern an der Stelle auch ein Begriff. Und diese ersten Fluggeräte, die hatten im Prinzip keine Fluginstrumentierung. Das war auch nicht notwendig. Navigation bestand im Prinzip daraus, bei Otto Lilienthal den Berg irgendwie runterzufliegen und bei den Gebrüdern weit mehr oder weniger einfach geradeaus für ihre 30 Sekunden Flugdauer, später ein bisschen länger. Alles in geringen Höhen, sodass der Pilot in dem Fall die Umgebung direkt spüren konnte. Er saß im Fahrtwind, er konnte sehen, wie hoch bin ich, konnte abschätzen, wie schnell bin ich, und Navigation in der Form nicht vorhanden. Und je schneller und je leistungsfähiger die Flugzeuge über die Jahre geworden sind, auch durch die historische Entwicklung der beiden großen Weltkriege natürlich mitgetrieben, war dann der Bedarf da, bei schlechteren Wetterbedingungen fliegen zu können, unter zuverlässigeren Kriterien, auch zielführend von A nach B, später im Post- oder auch dann tatsächlich im Passagiertransport, gezielt Zeitpläne einhalten zu können. Und da war die Navigation dann plötzlich ein ganz großes Thema. Karte und Kompass ist zwar das, womit es angefangen hat, ist aber natürlich heute immer noch ein ganz fundamentaler Bestandteil des Ganzen. Also jede Navigation wird durch eine Karte unterstützt, weil dort letztendlich die beiden Punkte, zwischen denen sich das Flugzeug in dem Fall bewegt, natürlich auch verzeichnet sind. Ja. Und der Kompass, insbesondere bei größeren Flugzeugen, ist immer noch, bis auf die ganz modernen Entwicklungen, eines der vorgeschriebenen Backup-Instrumente. Das heißt, wenn die gesamte elektronische Navigationsausrüstung, die heutzutage vielfach verbaut ist, dann ausfällt, der Kompass ist meistens so ausgelegt, dass er dann doch noch funktioniert und zumindest eine grobe Richtungsinformation dem Piloten liefert. Genau, das ist, glaube ich, das Stichwort, weil um mit dem Kompass präzise zu navigieren, gibt es ja alle möglichen Probleme. Ja? Also zum einen, dass eben geografisch Nord nicht gleich magnetisch Nord ist, dass vielleicht irgendwie im Flugzeug irgendwelche metallenen oder elektrischen Bauteile den Kompass ablenken. Das muss man alles irgendwie kompensieren. Und wenn man da wirklich präzise fliegen will, ist das richtig aufwendig. Richtig. Und diese Fehler sind natürlich auch einer gewissen Veränderung unterlegen, je nachdem, wenn ich jetzt andere Instrumentierung oder andere Systeme in ein Flugzeug einbaue, dann muss der Kompass streng genommen neu kompensiert werden, nennt sich das. Er muss neu ausgerichtet werden, um den Unterschied zwischen den magnetischen und Warnbezugsrichtungen dann an der Stelle auch feststellen zu können. Und darüber hinaus ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass er abhängig von Flugmanövern ist. Also die Kreiselinstrumente, auf die kommen wir, denke ich, später noch, die für die Navigation heutzutage eingesetzt werden, oder kreisegestützten Instrumente, sind da deutlich zuverlässiger und sind vor allem lageunabhängig in den meisten Fällen. Und so ein Kompass, der hat, oder dieser klassische Whisky-Kompass genannt, also so ein freidrehender Kompass in der Flüssigkeit gelagert, der hat relativ große Fehler bei Beschleunigung oder Verzögerung oder bei Kurven, also wo ja auch letztendlich auch Beschleunigung übersteuern, oder? Genau, so doch, genau. Nach Norden vorher ausdrehen, ne? Genau. Ja, also irgendwie so ähnlich. Als Segelflieger hat man zwar auch einen dabei, aber da gucke ich im Leben nicht drauf. Ja, ist auch. völlig Blödsinn. Dafür gibt es ja GPS-Logger heutzutage. Genau. Kommen wir ja nachher zu. Ist alles wobei, viel einfacher. Karte ist natürlich immer noch vorgeschrieben. Ne? Egal, was das Gerät alles Tolles kann, die Karte muss ich immer noch mitnehmen. Aber ich gucke eben schwerpunktmäßig nicht auf den Kompass, sondern ich gucke raus. Genau. Na, das heißt, man navigiert halt einfach nach sichtbaren Bodenmerkmalen. Genau, also natürlich ist es auch heutzutage in der Sichtflugnavigation so wie sie geschult wird, sowohl für Segelflieger als auch für Motorflieger oder Ultraleichtpiloten, Motorsegler eigentlich egal, dass sich nicht nur auf Karte und Kompass verlassen wird, sondern natürlich die Gesamtinstrumentierung des Flugzeuges da ein wesentlicher Bestandteil ist. Der Vergleich zwischen geografischen Merkmalen und der Karte selbst oder auch das Einzeichnen eines Kurses, einer Strecke in die Karte, die Bestimmung der geplanten Entfernung, Richtung und Flugdauer, Abschätzung von benötigtem Treibstoff, Windkorrekturen, die dafür notwendig sind. Ja. Also das ist alles noch was natürlich noch on top dazu kommt. Ja, quasi. Das kommt bei dem Kompass noch mit dazu. Ne? Genau. Wenn natürlich der Wind irgendwie von der Seite kommt, dann ist ja Track over Ground nicht das gleiche wie die Kompassrichtung. Richtig. Und dann muss ich da noch vorhalten. Also, naja. Ganz genau. Macht das Ganze nicht unbedingt einfacher manchmal. Also nee. So als junger Flugschüler, wenn ich mich so zurückerinnere, da hat man da ganz schön mit zu kämpfen am Anfang, bis ich man auch. Das so halbwegs verstanden hat. Ich hab da genau einmal damit gekämpft und das war in der Prüfung. Weil ansonsten hatten wir da als Segelflieger wirklich überhaupt nichts damit zu tun, weil mir ja auch kein Kurs in dem Sinn fliegt. Man fliegt ja nach Wolken. Genau. Ja. Es gibt da dieses Wort von der Koppelnavigation. Ja, bei der Koppelnavigation, das ist natürlich auch was man im Sichtflug schon verwenden kann. Und zwar stellt man sich mal den Fall vor, man fliegt mit seinem kleinen einmotorigen Flugzeug. Ich sage jetzt mal beispielsweise, weil es, denke ich, allgemein bekannt ist, Cessna 172, viersitziges, kolbengetriebenes Motorflugzeug, Hochdecker, was auch für die Schulung oder eben auch so für Rundflüge häufiger eingesetzt wird. Und man startet mit dem Flugzeug jetzt irgendwo bei Sichtwetterbedingungen und die müssen nicht mal schlechter werden, aber aus irgendwelchen Gründen weiß man jetzt nicht mehr, wo man ist. Das heißt, man hat die Karte, man hat einen Kompass, aber dadurch, dass das Feststellen der eigenen Position, also in dem Sinne die Ortung, wenn man so möchte, zu wissen, wo ich gerade bin, in dem Moment jetzt nicht mehr möglich ist. Ich habe einfach meine Referenzen verloren. Zum Beispiel, ich bin über einem Gebiet, wo es wenig Optionen gibt am Boden, an denen ich mich orientieren kann. Wenig sogenannte Auffanglinien zum Beispiel. Genau. Autobahnen, Waldkanten, irgendwas, was markant ist aus der Luft. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann brauche ich irgendeine Hilfe, um mich wieder zu orientieren. Und dazu wird häufig die Koppelnavigation eingesetzt, die im Prinzip darauf beruht, dass ich zu bekannten Funkfeuern irgendeiner Art oder Funkpeileinrichtungen eine Referenzlinie erzeuge oder auch eine Referenzentfernung. Und Koppelnavigation in dem Sinne bedeutet einfach nur, dass ich mehrere Methoden miteinander verbinde, koppele, um eben meine letztendliche Position festzustellen. Alles, wenn wir jetzt Satellitennavigation an der Stelle nochmal außen vor lassen, kann das zum Beispiel sein, es gibt ein einfaches, ungerichtetes Funkfeuer am Boden und das sendet einfach, gibt mir einfach die Richtung an, die ich zu diesem Funkfeuer habe. Oder ich kann meine Richtung zu diesem Funkfeuer feststellen, wenn ich das bei zwei Funkfeuern mache. Und die auf der Karte eingezeichnet sind, das ist bei Luftfahrtkarten der Fall, dann kann ich diese Linien, auf denen ich mich befinde, die Peilwinkel eintragen, plotten. Und Kreuzpeilung. Irgendwo schneiden die sich und habe dann in dem Sinne eine Kreuzpeilung, wo ich dann meine Position abschätzen kann. Natürlich, in der Luft ist so ein bisschen ein Nachteil, wenn wir das jetzt hier im Auto machen würden, das würde ganz gut funktionieren, angenommen wir hätten Empfang, weil wir gerade stehen. Ja. Flugzeug bewegt sich natürlich weiter mit einer gewissen Geschwindigkeit, das heißt, das Ganze ist auch immer mit einem Fehler versehen. Mhm. Man muss auch relativ zügig bei Sache sein, sonst ist das Ergebnis dann auch recht ungenau. Ja. Aber gerade für einen Sichtflieger, es reicht halt aus, dass man sieht, bin ich jetzt in dem Tal oder im Tal nebenan. Ja. Das kann ja auch schon mal ein großer Vorteil sein. Ja. Und es gibt ja dann neben den automatisierten Funkfeuern auch noch die Möglichkeit, einen entsprechenden Flugplatz anzufunken, die dann das Funkgerät anpeilen und die halt ein QDM oder ein QDR geben, also quasi den Kurs zur Station oder von der Station weg. Und dann kann ich eben auch, ohne dass ich Funknavigationseinrichtungen an Bord habe, trotzdem mir so eine Peilung geben lassen. Genau, wobei nicht jeder Flugplatz mit so einem VDL-Peiler ausgestattet ist. Genau. Aber es ist natürlich trotzdem immer schön, so eine Möglichkeit zu haben als letzte Möglichkeit vor allem. Ja, so wird es, glaube ich, auch verstanden bei den Sichtpflegern im Notfall. Macht man sonst eigentlich nicht wirklich. Genau, also das sind so die Basics, mit denen sich der Sichtflieger beschäftigt. Ja, und worüber wir heute jetzt schwerpunktmäßig reden, ist natürlich nicht der Sichtflieger, sondern der Instrumentenflieger, der eben nicht rausgucken kann, weil entweder das Wetter zu schlecht ist oder er zu hoch oben ist oder irgendwo über dem Meer fliegt und da rausgucken auch nichts hilft. und sich dann eben auf die Instrumente verlassen muss. Gut. Ja, fangen wir vielleicht mal an mit den Anforderungen, die man da, also na, schön systematisch, seid ihr beide von Uni, also geht es erst mal mit Anforderungen los. Genau. Mit Anforderungen an so ein System, beziehungsweise an das gesamte Umfeld. Es gibt logischerweise die Piloten, es gibt die Instrumente und es gibt Leute auf dem Boden, die einem beim Navigieren helfen. Setzt es doch mal in so einen Gesamtkontext. Ja, ich denke, dass, bevor wir damit anfangen, ist auf jeden Fall mal ganz wichtig zu sagen, ist, dass es da, je nachdem, mit wem man spricht, ziemlich viele Unterschiede geben kann. Also wenn sich einen Techniker und ein Pilot unterhalten, kann es durchaus sein, dass sie denselben Begriff für verschiedene Sachen haben, okay, auch wenn sie was Ähnliches meinen, dass es nicht immer wirklich einheitlich ist. Deswegen ist es halt auch so, dass Theo wirklich primär die Pilotensicht abdecken kann, natürlich sich auch mit der Technik auskennt, aber bei mir ist es halt so, ich bin zwar auch Privatpilot, aber kenne mich halt nur grundsätzlich mit den Piloten-Vokabular aus und bin da eher auf der technischen Seite unterwegs. Das ist ein Beispiel, wo das so auseinanderläuft? Das wird nachher ganz intensiv bei den Satellitenanflügen so, wo es auch zwischen Piloten und Verfahrensplanern und Technikern durchaus Unterschiede gibt und dann teilweise auch noch je nachdem, welche Standardisierungsgremien oder welches Dokument man liest, da wirklich ziemlich intensiv interpolieren muss, sagen wir so. Ja, okay. Also dann nochmal zu diesen drei Säulen sozusagen. Pilot, Luftverkehrskontrollstelle, also sprich Kontrolle auf dem Boden und Instrumentierung, Technik. Ja, wenn wir vielleicht bei den Piloten dann direkt anfangen, wenn wir jetzt von Sichtflugnavigation oder Sichtflug generell gesprochen haben, das ist für jeden Piloten im Prinzip der erste Schritt in die Fliegerei. Manche machen es eben über Segelflug, geht natürlich auch direkt mit der Motorflugausbildung. Da landen aber das Fliegen nicht wirklich. Also eigentlich muss ich schon über... Entschuldigung. Ich bin selbst überzeugter, im Moment nicht aktiver, aber ehemaliger sehr aktiver Segelflieger. Ich kann das nur unterstützen. Nur gesagt, ja, ich bin halt kein Segelflieger, aber gut, lassen wir es mal einfach dahingestellt. Raus. Ja, vielleicht sollten wir demnächst mal eine Episode über Stick and Rudder Skills machen. Ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Da bin ich dann raus, egal. Genau, aber es geht darum, dass natürlich dieses Steuern eines Flugzeuges mit Steuerknüppel oder Steuerhorn, Seitenruder und Leistungshebel, so die einfachen oder eben bei Segelflug auch nicht Leistungshebel natürlich, sondern vielleicht Wölbklappen. Genau. So diese fundamentale Steuerung, dass das am einfachsten zu lernen ist in einem gewohnten Umfeld. Das heißt, nach normaler Sicht, kein Pilot wird direkt auf Sichtflug trainiert, weil das ein sehr großes oder ein sehr hohes Abstraktionsflug. Auf Instrumentenflug. Du sagst Sichtflug. Kein Pilot auf Instrumentenflug. Natürlich. Ja, genau. Also kein Pilot direkt auf Instrumentenflug geschult, weil das Abstraktionsniveau, was dafür notwendig ist, eben sehr hoch ist. Man muss im Prinzip das, was man aus der gewohnten Umwelt kennt, übertragen auf die Instrumente im Cockpit. Und dafür ist eben Grundvoraussetzung, dass man schon mal in der normalen Umwelt fliegen gelernt hat. Und dementsprechend gibt es für Piloten auch unterschiedliche Lizenzierungsniveaus. Also ein Privatpilot kann sowohl nach Sichtflug als auch nach Instrumentenflugregeln fliegen, vorausgesetzt, er hat eine entsprechende Berechtigung. Fängt eben, wie gesagt, mit der Sichtflugschulung zunächst an und das kann dann später eine gewisse Erfahrung vorausgesetzt erweitert werden auf eine Instrumentenflugberechtigung. Und in einem gewissen Rahmen darf man dann unter Umständen auch als im Single-Pilot-Konzept, das heißt alleine nach Instrumentenflugregeln fliegen. Das Flugzeug muss auch entsprechende Voraussetzungen erfüllen, das spricht dann, kommt eher unter dem Punkt Technik dann. Ja. Aber ich als Pilot darf das erstmal, sofern ich dieses Flugzeug generell fliegen darf. Also auch bei Schlechtwetterbedingungen, sofern es in meinem Zulassungs- und in meinen Möglichkeiten auch ist, im Rahmen meiner Fähigkeiten und im Rahmen der Fähigkeiten des Flugzeuges letztendlich. Und diese Instrumentenflugschulung und diese Fähigkeiten, die man als Pilot lernt, die ziehen sich dann für Berufspiloten eben auch bis zur späteren beruflichen Fliegerei so durch. Also die Konzepte, die man ganz fundamental in dem Basic IFR-Training lernt, die behalten Gültigkeit für das gesamte, ja, für die gesamte berufliche Fliegerei im Instrumentenflugbereich dann auch. Mhm. Okay. Bei der Diskussion, die wir jetzt führen, spielen da Controller auf dem Boden eine große Rolle oder ist das nochmal ein bisschen ein anderes Thema? Also bös formuliert, wenn mir einer genau sagt, wo ich hinfliegen soll, brauche ich ja eigentlich selber nicht navigieren im engeren Sinne. Ja, im Prinzip ist es, könnte man das so auslegen. Manchmal kommt es vielleicht sogar zu solchen Situationen. Generell ist es natürlich so, dass erstmal egal, ob Sichtflug oder Instrumentenflug, der Pilot vorgibt, wo das Flugzeug hinfliegt. Also die letzte Instanz in der Steuerung des Flugzeugs ist sowieso immer der Pilot und die entscheidende Gewalt. Aber es ist die Luftverkehrskontrolle hat eine gewisse Autorität darüber, hat auch gewisse Aufgaben. Da kann Mirko, denke ich, gleich noch was zu sagen, in Bezug auf zum Beispiel Vermeidung von Konflikten, ganz wichtiger Punkt, und hat ein ganz anderes Lagebild für den Luftverkehr, was dem Piloten in der Form nicht zur Verfügung steht. Das heißt, so eine großflächige strategische Übersicht über die Planung von Flugwegen, die kann nur die Luftverkehrskontrolle letztendlich zur Verfügung stellen. Und der Grund dafür ist, dass der Pilot, wenn wir jetzt von großen Verkehrsflugzeugen beispielsweise ausgehen, nur ein sehr eingeschränktes Verkehrslagebild hat, was anderen Luftverkehr angeht. Ja. Es ist ja auch tatsächlich so, dass wenn was passieren sollte, also ein Zusammenstoß, und der Pilot kann glaubwürdig versichern, dass der Controller ihm gesagt hat, das zu tun, was er dann getan hat, also was er sich nach links zu drehen und zu steigen, dann ist auch tatsächlich der Controller dran und nicht der Kapitän, obwohl der sonst eigentlich immer die letzte Autorität ist. Ne? Ja, genau. Wobei da natürlich auch gilt, dass jeder Pilot zuerst fliegt, dann funkt und sich erstmal dann danach drum kümmert. Im Zweifel ist erstmal Safety first, dass man schaut, dass man vom Konflikt zum Beispiel freikommt. Klar, ich meine, wenn eben die Geschwindigkeit ausgeht und aus dem Himmel fällt, dann kann der Controller natürlich nichts dafür. Aber wenn es eben zu einem Konflikt verkehrslagetechnisch kommt, dann ist ja da die Verantwortung tatsächlich auch los. Ja, wobei da gibt es auch gerade hier in Deutschland zum Beispiel mit dem Airspace Echo, also einem bestimmten Luftraum, in dem sowohl Sichtflieger als auch Instrumentenflieger parallel zueinander fliegen können, kann es durchaus sein, dass man als Instrumentenflieger im selben Luftraum unterwegs ist wie Sichtflieger. Ja. Und da kann es dann durchaus mal sein, dass man, auch wenn man für den IFA-Verkehr eigentlich freigegeben ist, auch explizite Freigaben vom Lotsen bekommt, dass man trotzdem nicht vom VFR-Verkehr separiert wird und dass man dann trotzdem da noch selbst für verantwortlich ist. Da hat mich mal um ein Haar so einer abgeschossen. Also das war so 3-4 Meter, eine 2-Mod. Das war richtig scheiße. Ja. Das eine ist eben die luftverkehrsrechtliche Vorschrift, so wie es sein sollte und wo sich jeder dran halten sollte. Das andere ist eben, wie es dann in der Realität stattfindet oder manchmal eben sich auch einfach ergibt. Manchmal ist die Arbeitsbelastung im Cockpit so hoch für den Flug nach Instrumentflugregeln, dass dass die Luftraumbeobachtung oder bei marginalen Wetterbedingungen dann in genau dem speziellen Moment dann vielleicht doch drunter gelitten hat. Das kommt leider manchmal vor. Ja, aber wenn wir jetzt danach über die ganzen Navigationssysteme reden, dann reden wir eben über welche, die den Boden, oder soll ich so nicht sagen, die keinen Lotsen brauchen. Natürlich brauchen wir vielleicht bodengebundene Navigationshilfen, aber es geht nicht jetzt primär um den Fall, wo der Lotse uns sagt, wo es hingeht. Das ist eine andere Debatte, ein anderes Thema, das wir jetzt heute nicht betrachten. Genau, also das ist das, was ich eben gerade meinte, dass der Lotse eine gewisse Kontrolle darüber hat, wo das Flugzeug hinfliegt. Ja. Für Verkehrsflugzeuge ist es im Allgemeinen so, dass mit einer gewissen Vorlaufzeit muss ein Instrumentenflug, ein Verkehrsflug oder ein Transportflug einen Flugplan aufgeben und anhand dieses Flugplans ist sozusagen das allgemeine Vorhaben des Fluges festgelegt. Ja. Wann die Off-Plug-Zeit ist, das heißt, wann das Flugzeug die Parkposition verlässt, wann die geplante oder die vorgesehene Startzeit ist, da gibt es viele verschiedene Verfahren und das fällt genau in diesen Bereich, von dem du gerade sprichst. Stichwort ist da heutzutage dieses sogenannte Collaborative Decision Making, das heißt, wo zusammen mit der Airline, dem Flughafen und mit der Luftverkehrskontrolle geschaut wird, wie man das Flugzeug am besten einsortiert in den Flugverkehr, sodass die Zeiten am besten eingehalten werden. Und der Lotse versucht im Prinzip auch nichts anderes, als diesen Flugplan bestmöglich zu erfüllen. Ja, und die Varianten, die davon dann entstehen, die teilt er dem Captain mit. Aber für die Navigation selbst würde ich auch sagen, dass die bodengestützten oder eben auch in dem Fall satellitengestützten Navigationshilfen dann das Interessante für uns heute sind. Ja. Wobei man da sagen muss, dass wenn wir jetzt von dem Boden sprechen und von ATC, also der Luftverkehrskontrolle, was da auch immer mit dazu gehört, ist die Verfahrensplanung, was halt der Teil ist, der sozusagen zwischen den Lotsen und den Verfahren steht, dass wirklich genau geguckt wird für jedes Verfahren, was ein Instrumentenflieger fliegen darf, dass es wirklich alles sicher ist, dass die ganzen Hindernisfreiflächen zum Beispiel im Fall von An- und Abflügen stimmen. Und das ist auch eine Kunst oder eine Wissenschaft für sich, dann immer sicherzustellen, dass es alles so passt und das vor allen Dingen auch nachzuweisen. Also ein Verfahren wäre jetzt eben ein auf einem bestimmten Navigationssystem beruhender Anflug, zum Beispiel auf einen Flughafen. Zum Beispiel, muss nicht so sein, kann aber so sein und ganz klassisch ist es halt auch so. Zum Beispiel jetzt der ganz klassische VUR-Anflug. Ja. Das bedeutet, ich fliege ausgehend von einem Funkfeuer ganz definierte Wege ab. Mittlerweile geht man immer weiter davon weg, jetzt wirklich spezifische Systeme vorzuschreiben, sondern stattdessen nur noch zu sagen, okay, es muss jetzt nicht explizit das System sein, es reicht uns, wenn ihr so und so genau seid und diese und diese Anforderungen erfüllen könnt. Mhm. Okay. Und was du sagst, ist, wenn man jetzt so einen Anflug plant, was spielt da mit rein? Wahrscheinlich Flugzeugleistung, Lärmvermeidung, Bergvermeidung? Generell die Leistungsfähigkeit, was kann man überhaupt vom Flieger aus fliegen, was darf man von sich als Piloten fliegen? Dann gibt es teilweise auch Verfahren, die nur spezifisch für Airlines und Flugzeugtypen zugelassen sind. Mhm. Da ist ganz berühmt hier das Innsbruck-Verfahren, um da aus diesem Tal sich rauszuschälen, sag ich mal. Ja. Da gibt es wirklich die verschiedensten Anforderungen und dementsprechend gibt es eigentlich auch an jedem Flughafen mehr als ein Verfahren, was ein Pilot anwenden kann, je nachdem, was gerade passt. Natürlich, wenn man jetzt, es gibt ganz schlecht Wetterverfahren, die wird man nicht anwenden, wenn das Wetter gut ist, da wird man eher andere Verfahren wählen. Mhm. Also da spielen unheimlich viele Faktoren mit rein. Okay, okay. Gut, und über die reden wir dann natürlich nachher, genau, wenn wir über die konkreten Technologien reden. Ein anderes Thema, nachdem man das hier strukturieren kann, ist natürlich Start, Streckenflug, Landung, Anflug. Ich denke, das machen wir dann nachher bei den einzelnen Technologien. Beim Start selber spielt Navigation eigentlich, ich meine, man fährt halt der Bahn nach und hält hinterher den Kurs. Soweit, so gut, so hoffentlich, ja. Insofern ist das meiner Sicht vor allem Anflug, Landung versus Streckenflug. Sicherlich. Also gerade wenn man sich jetzt mal die verschiedenen Flugphasen anschaut, also vom Start, Streckenflug, Anflug und Landung, dann klar ist der Start erstmal so, dass man versucht, Höhe zu gewinnen, wegzukommen. Ja. Klar gibt es da auch Situationen, wo es navigatorisch nicht einfach ist. Innsbruck ist halt so ein ganz typischer Fall, halt in engen Tälern da jetzt sich rauszukommen und man muss halt immer noch berücksichtigen, was passiert, wenn ein Triebwerk ausfällt. Ja. Solche Sachen spielen halt immer bei den ganzen Planungen mit rein und müssen berücksichtigt werden. Aber prinzipiell stimmt schon, dass die Hauptherausforderungen dann im Streckenflug und dann besonders im Anflug und in der Landung liegen. Ja. Okay, dann sprechen wir mal konkrete Verfahren, nein, nicht konkrete Verfahren, sondern konkrete Technologien durch, die dann in verschiedenen Verfahren zum Einsatz kommen. Solche Terminologie, denke ich mal. Also Verfahren ist immer flughafenspezifisch. Kommt drauf an. Also ich, so für mich jetzt gesprochen, verstehe unter, das geht wahrscheinlich schon in die Richtung, was Mirko vorhin meinte, unterschiedliche genau. Ansichten, Ingenieur, Technik, Flugverkehrskontrolle und Pilot. Also ich verstehe unter Verfahren im Prinzip fast alles, wonach ich mich verhalte in der Fliegerei. Also da wird auch von Procedures gesprochen, das sind Verfahren. Und dabei ist es eigentlich egal, ob das besondere Handgriffe im Cockpit sind. Okay. Also egal ist es nicht, aber darunter versteht man, kann man sowohl verstehen, Handgriffe im Cockpit, Arbeitsabläufe eben ganz, ganz konkret. Crew Resource Management. Genau, ganz die Zusammenarbeit zwischen den beiden oder den drei Personen in einem Multicrew-Cockpit im Zweifelsfall, wenn man mit mehreren fliegt. Und natürlich aber auch die gesammelte Vielfalt der verschiedenen Anflugverfahren, die wir uns noch anschauen. Aber es gibt eben auch Verfahren, so nicht Kleinigkeiten, aber es gibt auch spezielle Verfahren für den Streckenflug. Wie habe ich mich zu verhalten, wenn ich in einem bestimmten Luftraum mich aufhalte, zum Beispiel über dem Nordatlantik. Das ist ein ganz spezieller Luftraum, wo meine Crew oder auch mein Flugzeug bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um dort fliegen zu dürfen. Die Abstaffelungsabstände zwischen den Flugzeugen sind etwas reduziert. Dafür braucht das Flugzeug wiederum eine spezielle Ausrüstung. Es darf nur mit Autopiloten geflogen werden. Mhm. Also es gibt so spezielle Einschränkungen. Das fällt alles in diesen Bereich Procedures und Verfahren. Okay. Die sind teilweise oder zu einem großen Teil international vereinheitlicht und auf jeden Fall innerhalb einer Airline oder zumindest innerhalb einer Flotte so vereinheitlicht, dass die Crews, die dort zusammenarbeiten müssen regelmäßig oder eben auch die Flugzeuge, die in einem gemeinsamen Luftraum unterwegs sind, alle den gleichen Richtlinien, den gleichen Verfahren folgen. Ja. Also das ist so das, was man in dem Zusammenhang unter Verfahren verstehen würde. Ja. Genau. Jetzt gerade bei der Flugverkehrskontrolle sind Verfahren halt hauptsächlich, ja ich sag mal, definierte Wegpunkte. Ich möchte von da nach da nach da kommen und muss dabei die und die Höhe einhalten und die Randbedingungen berücksichtigen. Ja. Also je nachdem, wieder ein ganz klassisches Beispiel dafür, unterschiedliches Vokabular, was immer wieder mal eine Herausforderung ist. Okay. Gut, also dann nehmen wir einfach mein Vokabular. Wie gesagt, man muss nur drüber reden und das ist alles kein Problem. Genau. Wunderbar. Gut, fangen wir an mit dem NDB, der wahrscheinlich einfachst denkbaren Navigationshilfe. Und ich denke, das ist halt auch so, wie es chronologisch mal angefangen hat. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Ja, absolut. Genau. Also NDB steht für Non-Directional Beacon und bedeutet? Ja, NDB, Non-Directional Beacon, ungerichtetes Funkfeuer. Im jetzt ganz einfach gesprochen. Es ist immer sehr dankbar, das zu erklären, weil es wirklich erstaunlich einfach ist, erstmal zumindest von der Sendeneinheit. Es gibt einen großen Turm, hat jeder schon mal gesehen. Das sieht aus wie bei uns der Turm, der meinetwegen Radio Brocken aussendet, ist einfach so ein großer rot-weißer Sendemast, gibt es ganz viele hier in Norddeutschland, wahrscheinlich in Süddeutschland genauso. Und fallen nicht so auf, da gibt es mehr Berge. Genau. Vielleicht sind die da ein bisschen kleiner sein, weil sie auf den Bergen stehen. Mhm. Ja, aber im Prinzip ist es eine relativ einfache Sender, halt, ist einfach eine große Antenne und die sendet rundum in alle Himmelsrichtungen ein Signal kontinuierlich. Mhm. Und dieses Funkfeuer kann von einem Peilsender angepeilt werden. Nicht nur flugzeugfest, im Prinzip jede Art von Peilsender kann dieses NDB anpeilen oder eben auch einen normalen Radiosender. Und das funktioniert auf flugzeugtechnischer Seite wiederum ein bisschen komplizierter. Die Anzeige für den Piloten erstmal ist erstaunlich einfach. Die einfachste Version des Instruments nennt sich ADF, Automatic Direction Finder. Mhm. Das ist eine Kompassrose, 0 bis 360 Grad. Und dort drauf ist ein beweglicher Zeiger. Und der Zeiger zeigt den Peilwinkel zu der eingedrehten Station. Ja. Das heißt, die Station hat irgendeine Frequenz, die ich eindrehe, meinetwegen 350 Kilohertz. Das ist so eine typische Frequenz im Bereich von diesen NDBs im Flughafen-Nahbereich. Und diese Nadel macht nichts anderes, als kontinuierlich zu dieser Station hinzuzeigen. Auf technischer Ebene wird das so realisiert, dass es zwei Antennen gibt, normalerweise unter dem Flugzeugrumpf, die Funktionsweise eines sogenannten Minimum-Peilers haben. Das heißt, ich bin kein Nachrichtentechniker, also ich habe mal gelernt, dass es besser ist, mit so einem Minimum-Peiler zu arbeiten, weil das Minimum in einer Frequenzstärke oder in einer Signalstärke besser festzustellen ist als das Maximum. Und darauf beruht das Ganze. Die beiden Antennen oder eine Antenne ist starr, eine Antenne wird rotiert und in dem Moment, wo das Minimum in der Signalstärke festgestellt wurde, wird der Winkel der drehbaren Antenne im Cockpit zur Anzeige gebracht. Mhm. Und das ist der Winkel zu der angepeilten Station. Und das sind beides gerichtete Antennen. Genau. Genau, ja. Also, okay. Und deshalb dreht sie sich ja auch. Genau. Und der Bezugspunkt dazu ist erstmal die Flugzeuglängsachse immer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe, wenn ich eine feste Kompassrose habe und dieser Automatic Direction Finder ist die simpelste Form des Ganzen, das ist eine feste Kompassrose, die ist noch verstellbar unter Umständen, verdrehbar von Hand. Aber erstmal heißt das, ich habe einen Peilwinkel in Bezug auf meine Flugzeuglängsachse. Der kann zum Beispiel, wenn das NDB jetzt 90 Grad rechts von mir ist, zum rechten Flügel raus, ist der Peilwinkel, das Relative Bearing, das sogenannte, in dem Fall 90 Grad. Das heißt, ich muss in der 90 Grad Rechtskurve fliegen. Wenn ich dorthin möchte, genau. Aber wenn ich jetzt in Richtung Koppelnavigation wieder denke und wissen möchte, wo ich denn bin, muss ich das Ganze auf Nord oder auf irgendeine Bezugsrichtung, im Normalfall auf Nordbezug wählen. Und dann ist wieder die Frage, genau. Und dann kommt der Kompass wieder ins Spiel. Entweder der Vergleich mit dem Kompass und dann kann ich das nachdrehen oder ich muss das im Kopf ausrechnen. Mein sogenanntes Magnetic Heading oder Kompass Heading, in welche Richtung fliege ich gerade, plus das Relative Bearing, also angenommen, ich fliege gerade Kurs Nord. Magnetic Heading ist 0 Grad in dem Fall oder 360 Grad und Relative Bearing 90 Grad, dann ist es einfach. Aber angenommen, ich fliege Kurs Süd 180 Grad, Relative Bearing 90 Grad, das würde heißen, mein Winkel oder mein Kurswinkel, mein QDM, Was ich fliegen muss, um dahin zu kommen, sind 270 Grad in dem Fall. Ja. Genau. Dann kommt auch mit dazu, dass jedes bisschen Rechnen, was man im Cockpit vermeiden kann, sollte man tunlichst vermeiden, weil im Cockpit selbst bei 1+1 gerne mal 3 oder 5 rauskommen können. Das ist echt erstaunlich. Also das hört sich jetzt nach totalem Unfug an, für jemanden, der noch nicht geflogen ist. Aber ich habe manchmal die Situation, dass ich den Höhenmesser, der ja bei mir in Metern anzeigt, umrechnen muss in Füße und dann noch irgendwie ein paar Nullen weg, weil ich eine Flugfläche brauche. Und man stellt sich da teilweise erstaunlich blöd an. Wir hatten bei uns mal ganz klassisch eine Studentin eine Arbeit gemacht und da ging es dann darum, dass man fliegen sollte und parallel einfach nur von 1000 in 7er Schritten rückwärts zählen sollte. Eigentlich relativ überschaubar sollten Ingenieure hinkriegen, aber gerade wenn man irgendwie in so einem Anflug bei schlechten Wetterbedingungen irgendwie unterwegs ist, das war doch schon, hat zu hervorragenden Reaktionen geführt teilweise. Also, das war stark. Ja. Okay, das heißt, NDB ist vom Bodensystem her denkbar einfach. Auch in der Luft, also das flugzeugseitige Gerät ist relativ billig wahrscheinlich auch. Die Anzeige ist, zumindest wenn man es als Peilrichtung verwendet, auch total intuitiv. Du drehst halt so lang in die Richtung, wo der Zeiger ist, bis der Zeiger reinkommt und nach vorne zeigt, nach oben zeigt. Genau, also was ich jetzt natürlich so ein bisschen außen vor gelassen habe, ein bisschen ist es dem Alter geschuldet, aber es gibt noch viele Regionen auf der Welt, wo das sehr stark eingesetzt wird, insbesondere hier in Europa. Es ist eher wird es immer weniger eingesetzt, auch im Zuge der größeren Verbreitung von Satellitenanflugverfahren, die teilweise als sogenannte Overlays dann über den gleichen Anflug gelegt werden. Da kommen wir nachher noch zu. Das heißt, da wird das Verfahren, was klassisch mit diesem NDB geflogen würde, wird einfach 1:1 nachgebaut, weil die Sicherheitsfaktoren oder die Sicherheitsmargen sind definiert. Das ist also ein Anflugverfahren, was es immer gab, und es wird dann einfach mit Satellitennavigation nachgeflogen, weil es für die Piloten einfach ist. Ja. Das Problem bei dem NDB ist einfach, oder weniger bei dem NDB, mehr bei dem ADF im Flugzeug, so wie ich das vorhin beschrieben habe mit den beiden Antennen, ist es sehr stark ist sehr stark fehlerabhängig. Es gibt Einflüsse in Abhängigkeit der Flugzeuglage, das heißt, die Außenhaut des Flugzeuges kann das Signal abschatten oder ablenken, was dann zu einer Fehlindikation führt. Das heißt, eine verlässliche Anzeige bekomme ich sowieso nur, wenn ich im Horizontalflug bin. Wenn ich also Kurven fliege, anhand von einem NDB-basierten Verfahren, Anflugverfahren, Warteverfahren, ist egal, dann bekomme ich eine verlässliche Anzeige erst wieder, wenn ich mich im Horizontalflug befinde. Das ist der eine Fehler. Es gibt aber auch noch meteorologische Einflüsse, wenn zum Beispiel ein Gewitter in der Nähe ist, mit hohen statischen Entladungen, dann führt das dazu, dass sich unter Umständen eine stark rauschende, können wir fast sagen, also eine verwackelte Anzeige ab. Der Zeiger springt hin und her und man kann versuchen, im Kopf das ein bisschen zu mitteln, aber richtig verlässlich ist es nicht. Und kann sogar komplett falsch anzeigen im schlimmsten Fall. Und dann gibt es auch noch Effekte in Abhängigkeit der Tageszeit. Riesenvorteil ist dabei einfach, dass es eine sehr hohe Reichweite hat im Vergleich zu anderen Verfahren, aufgrund dieses Frequenzbereichs. Ah ja. Eine Sache, die noch mit dazu kommt, ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel so ein NDB oder ein ADF dafür nutzen möchte, um direkt auf ein NDB zuzufliegen, darf man den Wind nicht vernachlässigen. Und dadurch, dass man immer nur eine relative Information hat, fühlt man sich im Prinzip, dadurch, dass so ein NDB nichts anderes ist, ist es im Prinzip eine Lichtquelle irgendwo im Raum, fühlt man sich wie so ein Moskito, was halt zum Licht hinfliegen möchte und da einen kreisförmig dann irgendwie entgegenkurft, gerade bei Windeinflüssen. Ach so, weil man immer nie genau direkt drauf zufliegt, sondern immer im Prinzip eine Ablage hat. Man wird halt immer wieder weggedrückt und fliegt ja nicht den kürzesten Weg dahin, sondern so eine schöne Hundekurve, wie es so schön heißt. Ah, genau, okay. Man müsste also eigentlich vorhalten. Dazu muss man aber den Wind kennen. Genau. Okay. Wofür wird NDB überhaupt eingesetzt in der Fliegerei? Also in der Streckennavigation kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie es funktioniert. Ich peile halt so ein Ding an und fliege dahin. Idealerweise will ich auch dahin, wo das Ding steht. Zumindest bis ich dann vielleicht wieder eine Auffanglinie finde und dann nach VFR-Regeln weiterfliege. Oder? Also da gibt es da viel zu erklären noch dazu? Haben wir ja gerade schon. Ja, im Prinzip ist es das. Letztendlich muss man sagen, das, was du gerade beschreibst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Für alle diese Verfahren, so insbesondere aus dem Bereich der Luftverkehrskontrolle oder der Flugverfahren, Anflugverfahren oder Streckenverfahren, das basiert letztendlich immer darauf, dass ich einen Fixpunkt im Raum habe, auf den ich mich beziehe. Genau. Und wie ich den jetzt generiere, sei es durch ein Koordinatenpaar aufgrund von Satellitennavigationsdaten, durch so ein NDB, durch ein anderes Navigationssystempaar, schauen wir uns ja gleich noch an. Ja. Das ist letztendlich fast egal. Die haben natürlich unterschiedliche Genauigkeiten, sind unterschiedlich in der Handhabung für den Piloten und unterschiedlich in der Verlässlichkeit. Aber die Aussage und das, was ich damit machen kann, ist eigentlich fast immer gleich. Also deswegen werden ja Langstrecken oder überhaupt generell Streckenflüge zwischen zum Beispiel zwei Flughäfen eben über genau solche Fixpunkte definiert. Also man fliegt eben von jenem zu Selligem zu einem anderen, nennt man dann auch Luftstraßen. Ja, und ganz wie klassisch, genau. Genau. Und wie man die dann findet, wie du gerade gesagt hast, hängt eben von der Technologie ab. Genau. Und man versucht das natürlich, ich denke, das schauen wir uns im Bereich der Flächennavigation dann nachher an. Das hängt dann sehr stark davon ab, wie präzise ich navigieren kann, wie verlässlich mein System ist, ist es verfügbar und wie genau ist überhaupt die Position, die ich damit ermitteln kann. Ja. Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ich sicherstellen, als Ingenieur oder natürlich dann am letzten Endes auch als Pilot, dass das, was ich als Information habe, dass ich dort auch tatsächlich bin. Ja. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, bei dem NDB, wenn das um plus minus 10 Grad bei großer Entfernung ist, es noch ein bisschen ungenauer unter Umständen, dann vielleicht noch ein kleines Gewitter daneben, dann kann ich dem so gut wie gar nicht vertrauen. Mhm. Satellitennavigation wäre davon relativ unbeeindruckt in dem Fall. Ja. Also das so als heftiger Vergleich vielleicht. Kann man ein NDB auch zum Anflug einsetzen? Also ist momentan also zumindest in Deutschland eine der Hauptanwendungen vom NDB, würde ich mal sagen. Das ist so ein ganz klassisches Anflugverfahren, ein sogenanntes Nicht-Präzisions-Anflugverfahren, wo man im Prinzip das NDB nutzt, um sich da definiertes Verfahren bis zur Landebahn zusammen zu definieren. NDB steht dann am jenseitigen Ende der Bahn und ich fliege einfach darauf zu und treffe dann die Bahn. Oder wie funktioniert sowas? Nicht ganz. Ich glaube, Theodor, kannst du besser sagen. Das wäre schön, wenn es immer so wäre. Also letztendlich gibt es unterschiedliche Arten von NDB. Es gibt welche mit einer sehr hohen Reichweite. Der Frequenzbereich gibt das immer her, aber es gibt dann auch noch Beacon speziell für den Terminalbereich, also für den Flughafennahbereich, die für den Anflug verwendet werden. Die haben eine eingeschränkte Reichweite und damit wird versucht, die noch ein bisschen präziser zu machen. Auch da weiß ich nicht, wie das auf technischer Ebene funktioniert. Für den Piloten ist letztendlich natürlich interessant, wo ist dieses Beacon, das NDB, in Bezug auf die Landebahn. Und manche Flughäfen haben, und dann erschließt es sich einem relativ schnell, nur ein Beacon. Mhm. Und das Beacon kann nicht auf der Landebahn stehen. Also muss es davor oder dahinter stehen. Das heißt im Umkehrschluss, je nach Windrichtung, einmal fliege ich schön drauf zu, von außen. Und es ist ich fliege immer sozusagen, Wind mal außen vor gelassen, der Nadel nach und treffe die Landebahn. Wenn ich jetzt von der anderen Seite komme und das Beacon dann überfliegen muss, dann ändert sich zwischendurch die Richtung des Zeigers. Das heißt, der zeigt ja immer zu dem Beacon. In dem Moment, wo ich das Beacon überfliege, zeigt der Zeiger nach hinten. Ja. Das heißt, ich fliege dann vom Beacon weg, muss im Kopf wieder umrechnen, weil ich in dem Moment dann kein QDM, also keine Peilung zu der Station angezeigt bekomme, sondern von der Station weg. Und je nachdem, wie man das Ganze fliegt, gibt es dann eben Verfahren, wie sich diese Peilwerte ändern, wie man dort als Pilot so Merkregeln, QDM ist kleiner steuern, QDM ist größer steuern, dann versucht man das so ein bisschen, sich mit Merkregeln zu helfen, dass man relativ schnell korrigieren kann. Aber generell ist es schon so, dass diese NDBs dann eben halt an einem Ende der Bahn stehen, sodass man schon immer im Prinzip geradeaus fliegt. Es steht nicht irgendwo und man muss dann ständig irgendwie kreuzpeilen, um irgendwie die Bahn zu erreichen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das mal auf einer Karte gesehen habe, dass es das auch gab, dass das NDB seitlich versetzt stand, weil es nicht anders ging. Und dann wird es ja schon anstrengend. Und dann wird in bestimmten Abständen ein Peilwinkel sozusagen vorgegeben, weil der sich ja ändert. So kann man es auch machen. Natürlich. Aber wüsste ich nicht, dass das irgendwo häufiger in Verwendung war. Also der klassische Fall, insbesondere hier in Deutschland, zumindest in Europa, soweit ich es kenne auch, ist, dass das direkt in der Verlängerung mindestens eins, häufig auch mit zweien, weil es dann NDBs einfacher ist. Ja. Wobei man ganz klar sagen muss, dass die Verteilung von den NDBs weltweit wirklich nicht einheitlich ist. Also gerade zum Beispiel im russischen Bereich wird sehr, sehr intensiv verwendet, auch weiterhin. Und hier ist es ein Verfahren, was für Piloten gerade ohne große Unterstützung im Cockpit sehr, sehr kompliziert und damit auch fehleranfällig ist. Und deswegen wird es eigentlich immer weiter zurückgedrängt hier, jedenfalls im europäischen Bereich. Wie ihr gesagt habt, ist ja eben auch kein Präzisionsverfahren und hat dann schon auch wieder Nachteile, was Staffelung angeht, was quasi die Kapazität des Luftraums angeht. Das will man eigentlich sowieso nicht. Und sollen wir kurz lüften? Ja. Ja. Huiuiui. Kein Sauerstoff. Ja. Ja, genau. Ja, lass einfach weiterreden. Das ist ja kein Problem. Wenn das nicht stört. Wenn es nicht zu laut ist, wir können es ein bisschen anlehnen, aber die Idee ist auf jeden Fall gut. Ja. Das macht einen Unterschied. Ja, definitiv. Ist aber auch gerade so durch die Feuchtigkeit draußen. Ja, genau. Irgendwann ist plötzlich keine Stimme mehr auf dem Land. Alle eingeschlafen. Genau. Gut, NDB. Wie gesagt, der große Nachteil davon ist, dass es einem immer nur im Prinzip den Peilkurs zeigen kann. Und das hat man historisch dann durch ein VOR versucht zu kompensieren. Ein VOR gibt einem eben nicht nur die Richtung, sondern es gibt einem quasi, kann einem sagen, aus welcher Richtung man darauf zufliegt. Also das sogenannte Radial. Genau. Wollen wir erst technisch oder erst operationell anfangen, Theo? Erklär doch mal erst die Technik. Ach verdammt, das habe ich befürchtet. Also grundsätzlich gilt auch hier, ich bin kein Nachrichtentechniker. Das ist ziemlich viel Signalaufbereitung, auch wenn es natürlich irgendwie VOAs wurden schon in den 40ern entwickelt. Also es ist eigentlich auch keine neue Technologie. Ja. Im Prinzip basiert es darauf, dass man zwei unterschiedlich modulierte Signale auf einer Basisfrequenz hat. Mhm. Und je nachdem, wie die Phasenverschiebung zwischen diesen beiden Signalen ist, dadurch, dass die je nach Richtung unterschiedlich phasenverschoben die beiden Signale ausgestrahlt werden, kann man es im Flugzeug rekonstruieren, welche Phasenverschiebung man jetzt zwischen dem Hauptsignal und dem Nebensignal sozusagen hat. Und das kann wieder dann auf eine Richtung zu einer Station zurückgerechnet werden. Das ist dann das sogenannte Radial. Ja. Soll ich es mal laienhaft erklären versuchen? Gerne. Also man hat einen Sender, der sendet ein kontinuierliches Signal und man hat einen zweiten Sender, der ist gerichtet und dreht sich um den ersten Sender. Genau. Mein Flugzeug empfängt kontinuierlich das erste Signal. Entschuldigung. Immer wenn der drehende Sender durch Norden geht, dann sendet der erste Sender ein Signal. Und das andere dreht sich um den ersten Sender drumherum. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Empfänger empfängt das erste Signal dann, wenn der zweite Sender durch die Null geht, und empfängt dann nach einer Zeit, die proportionalisch für die Position des zweiten Senders, so, ihr schüttelt beide die Köpfe, so hat man es uns damals erklärt beim Luftfahrerschein. Ja, so ja. Ist es auch die einfachste Erklärung. Also genau, habe ich ja gesagt. Ja, die Analogie ist, das, was du gerade beschreibst, das ist auch das Einfachste, wie man sich das vorstellen kann. Das ist die Leuchtturm-Analogie, genau. Also man stellt sich vor, man hat eben, genau, das kann man auch gut mit dem NDB vergleichen, was wir vorhin hatten. NDB ist einfach ein Leuchtturm, da hat oben jemand eine Fackel angemacht, das heißt, da leuchtet ein Licht. Das dreht sich nicht, das flackert nicht, das leuchtet einfach ein Licht. Ja. Und wenn ich in irgendeine Richtung fliege und ich gucke nach rechts, da leuchtet das Licht, dann weiß ich, aha, ich gucke nach vorne und wenn ich nach rechts gucke, ist das Licht, also ist das irgendwie 90 Grad von mir. Ja. Das ist das NDB-Prinzip. Und das VOR-Prinzip, wie du schon sagst, ist im Prinzip so, es gibt diesen ganz normalen umlaufenden Leuchtturm, Scheinwerfer, und immer wenn der durch Norden geht, blitzt es oben einmal auf. Ja. Und ich weiß meinetwegen, der braucht für eine Umdrehung, ich sag mal 60 Sekunden. Ja. Und dann weiß ich, wenn es aufblitzt, gucke ich auf die Uhr und in dem Moment, wo ich in den Kegel, in diesen gerichteten Kegel reingucke, meinetwegen nach 30 Sekunden, da weiß ich, okay, er ist einmal halb rum. Ja. Und weiß dann, ich stehe eben südlich davon, nördlich, was auch immer dann der gewählte Bezugsrichtung ist. Genau. Und das ist auch eine super Analogie für das VOR. Aber wie Mirko schon versucht hat, das zu erklären, oder, das ist ein bisschen schwieriger auf technischer Ebene, weil es eben auf der Phasenverschiebung beruht. Und der Name, da dreht sich tatsächlich nichts. Früher hat sich was gedreht, heutzutage okay. wird das über Antennenansteuerung, Signalverarbeitung, Nachrichtentechnik, also okay. Schwarze Zauberei. Früher war es eine drehende Antenne im Prinzip. Ja, okay. Und jetzt sind es, ich glaube, es sind 30 Antennen, die außenrum gerichtet sind. Ja. Und die werden dann sozusagen einzeln angesteuert. Die werden aber schon einzeln angesteuert. Also diese Zeitmessung, man macht es über Phasenverschiebung. Genau, also es gibt ein Signal, was kontinuierlich mit einer 30 Hertz, ich bin mir nicht 100% sicher bei der Frequenz, aber so kann man es vergleichen, 30 Hertz ja. Modulation kontinuierlich sendet, deshalb auch omnidirectional, also in alle Richtungen. Ja. Und dann gibt es das umlaufende Signal, was 30 Umdrehungen pro Sekunde hat. Ja, okay. Mhm. Und dadurch, dass das andere mit 30 Hertz moduliert ist, habe ich immer eine gewisse Phasenverschiebung zwischen 0 und 360 Grad oder zwischen 0 und 0 in dem Sinne, irgendwas dazwischen. Und die kann ich messen und anhand dessen kann ich genau bestimmen, wiederum auf welcher Linie ich bin oder in welcher Richtung das VOR von mir ist. Ist das gleiche letztendlich. Ja. Also das ist nur dann plus minus 180 Grad immer. Ja, genau. Wie du schon sagst, ist im Cockpit, selbst das ist manchmal im Cockpit sehr, sehr schwierig, plus das minus ist 180. Plus 2 minus 2. Weil das ist ja genau, na egal. Nee, aber genau. Jedes Rechnen, was man sich sparen kann, ist ein gutes Rechnen. Ja. Okay, steht übrigens für Very High Frequency Omnidirectional Range. Ich wusste noch damals, als Flugschüler bei als Segelflieger. Genau. Ja, als Segelflieger gibt es ja nichts, was weiter weg ist von einem. Ja. Aber diesen Begriff lernen, das war toll. Das muss man auch, kommt glaube ich in jeder Prüfung auch dran, dass man das wissen muss. Genau. Deshalb sagt auch jeder nur VOR. Genau. Das ist einfach zu lang. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range. Radio Range. Genau, richtig. Aber ja. Wobei Range, also im Sinne von Entfernung, tut es ja eigentlich gar nicht, ne? Per se erstmal nicht, nein. Genau. Da reden wir gleich drüber. Genau. Okay, was ist jetzt da aus Pilotensicht der Vorteil? Oder warum würde man das nehmen? Ist das ein Präzisionsverfahren? Also Präzisions- oder Nicht-Präzisions-Anflugverfahren. Also im Bereich von Anflügen spricht man eigentlich nur davon. Okay. Es ist schon, wenn man so möchte, natürlich deutlich präziser. Was heißt natürlich? Aber es ist deutlich präziser als ein Non-Directional Beacon. Primär schon mal daher, dass es im VHF-Bereich arbeitet. Very High Frequency. Mhm. Also im Bereich um 117 MHz, 18 MHz. So in dem Bereich. Zwischen 108 und 130 oder so. Genau, das ist im Prinzip mehr oder weniger ein ähnlicher Frequenzbereich wie die normalen Radios, die man so im Auto empfängt. Mhm. Also man kann sich auch vorstellen, wie die Ausbreitungscharakteristik ist und wenn man sich vorstellt, wie gut mittlerweile selbst in schlechten Empfangsbedingungen der Empfang im Auto ist, das geht eigentlich recht gut. Ja, ja. Mhm. Genau. Also im Vergleich mit so einem klassischen Kurzwellenradio, was sozusagen ein NDB mehr oder weniger ist. Mhm. Okay, ja. Oder Mittelwellen, weiß ich gar nicht. Also es ist quasi Line of Sight, das heißt, wenn dort entsprechende Hindernisse dazwischen sind, hohe Berge, dann wird es schon schwierig. Mhm. Zum Beispiel. Also deswegen hat das auch nur, ja, hat das einen eingeschränkten Einsatzbereich. Aber im Großen und Ganzen, und die Reichweite ist dementsprechend längst nicht so hoch wie bei so einem NDB. Ja. Dementsprechend sind die ganzen VURs, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, auch immer meistens auf den höchsten Bergen im Umfeld untergebracht. Ja. Also, genau. Genau. Und der Vorteil ist letztendlich, das, was ich vorhin versucht habe zu erklären, diese Kopfrechnerei zwischen, oder selbst wenn es die nicht gibt, diese Bestimmung der Position relativ zur Station, die ist deutlich einfacher dadurch. Und es gibt noch einen großen Vorteil, das VOR zeigt mir eine Winkel, oder das vielleicht anders angefangen, ich habe ein Instrument im Cockpit, das nennt sich Kreuzzeiger. Kreuzzeiger deshalb, weil für einen Instrumentenanflug kann dort auch eine vertikale Ablage von einem Sollpfad angezeigt werden. Heißt dann ILS. Genau. Für das VOR ist es im Prinzip nichts anderes als ein Zeiger, der mir eine seitliche Ablage zu einem Sollradial anzeigt. Also zu einem Kurs. Zu einem Kurs, zu einer Standlinie besser gesagt. Ja. Von diesem VOR. Das heißt, ich drehe, ich habe die Möglichkeit über den sogenannten OBS-Knopf, Omni Bearing Selector heißt das, also auch da wieder taucht das Wort Omni drin auf, allgegenwärtig. Und dann dreht man das Radial ein, auf das man sich beziehen möchte. Also eine gewisse Phasenverschiebung, die man haben möchte. Ja. Genau. Ja. Und wenn ich genau auf dieser Linie bin, dann zeigt mir dieser Zeiger keine Ablage an, dann steht der in der Mitte 0. Das ist also eine vertikale Nadel, die sich nach links und rechts bewegen kann. Und wenn ich mich jetzt entweder von dem gewählten Radial entferne oder ein anderes Radial eindrehe, dann ändert sich analog dazu die Position der Nadel. Die wandert dann nach links oder rechts aus und zeigt mir die winkelmäßige Entfernung an oder den Winkelversatz. Ich erinnere mich noch, das VOR ist ein Kommandogerät. Das war auch so ein Schlüsselwort in der Prüfung. Das heißt, es zeigt einem mit der Nadel die Richtung, in die man korrigieren muss und nicht die Richtung, in der man von dem Soll ablegt. Ja, unter zwei Bedingungen. Ja, man hat es richtig eingestellt und man ist in Europa unterwegs. Ah, echt? Die Russen machen es genau andersrum, aber anderes Thema. Scheiße. Okay. Aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das trifft fürs Instrumentenlandesystem letztendlich später genauso zu. Es ist ganz wichtig, dass das richtig eingestellt ist. Mhm. Weil ansonsten, ich wüsste jetzt nicht von Unfällen, die es da gegeben hat, aber zumindest hat es auch bei mir selbst durchaus schon mal für Irritationen geführt, wenn man nämlich genau das falsch gemacht hat und es dann nicht so reagiert, wie man es erwarten würde bei der entsprechenden Steuereingabe. Ja. Ein großer Vorteil des VOR gegenüber dem NDB ist, dass es diese Hundekurve vermeidet, ne? Genau. Weil man eben nicht weiß, wohin man fliegen. Doch, man weiß schon, wohin. Also es zeigt einem nicht die Peilung an, sondern es zeigt einem, wo man sich absolut befindet, relativ zu diesem Radial. Genau. Also beim Umkehrschluss, wenn man von einem Punkt ausgeht und man sagt, wir würden jetzt ein VOR und ein NDB genau auf denselben Punkt legen. Ja. Wir würden einmal nach dem ADF, also nach dem NDB fliegen und wir würden vom Wind weggedrückt werden, dann würde der Zeiger trotzdem in der Mitte immer bleiben, aber wir würden halt eine Kurve dahin reindriften. Ja. Und beim VOR ist es dann im Prinzip so, dass man wirklich schnurgerade, wenn alle Instrumente in der Mitte sind, fliegt man schnurgerade auf das VOR zu. Ja, ja. Trotz Wind. Es geht dann eben sogar so weit, dass es einem ermöglicht, den Windeinfluss zu bestimmen oder den Windeinfluss. Man kann die Windrichtung nicht absolut bestimmen natürlich, aber man kann den Vorhaltewinkel ausrechnen und kann damit dann eben Abschätzungen machen für einen Anflug. Ja. Also das vielleicht auch noch zu der Frage, die du vorhin hast oder was du meintest mit dem Präzisionsverfahren. Genauso wie das NDB auch, gibt es auch im Flughafen-Nahbereich VOAs, die dann eben als Anflugfunkfeuer genommen werden. Das heißt, dann wird ein Radial vorgegeben oder eben auch mehrere Radiale, wenn das seitlich versetzt ist. Das hatten wir haben wir in Braunschweig zum Beispiel. Wir haben ein VOR, was seitlich versetzt ist, auf das man sich dann im Prinzip auch beziehen kann. Also im Normalfall funktioniert so ein VOR aber eben auch für solche Anflüge, dass es auf der Extended Centerline, also vor oder hinter der Anfluggrundlinie positioniert ist und dann ein Sollradial vorgibt, auf das man sich dann bezieht. Also man versucht die Nadel in der Mitte zu halten für den Anflug dementsprechend und muss sich vorteilhafterweise über den Wind dann nicht so viele Gedanken machen. Ja. Das ist aber noch kein ILS. Also ein VOR-Anflug ist nicht ein ILS-Anflug. Richtig. Richtig. Also ILS kommen wir später drauf. Das ist dann ein Präzisionsanflugslandesystem. Ja. Präzisionslandesystem, besser gesagt. VOR-Anflüge sind nicht Präzisionsanflüge, weil man einfach per se, per VOR, keine vertikale Führung oder keine vertikale Information hat. Und das ist sozusagen ein Unterschied. Technisch oder wie es nachher den Piloten angezeigt wird, ist das aber schon ähnlich. Mhm. Und die horizontale Ablage bei einem VOR ist auch genauso präzise oder unpräzise wie bei einem ILS? Oder ist ein ILS, also es geht nicht nur um die Höhe, sondern es ist auch in der horizontalen Ablage genauer aufgrund technischer. Genau, und es hat auch andere Sensitivitäten zum Beispiel. Mhm. Und es ist im Prinzip ist es von der Grundprinzip schon ähnlich, ja. Aber von der operationellen Anwendung ist es später wieder was komplett anderes. Okay. Wollen wir das jetzt besprechen oder wann wollen wir es besprechen? Ich würde sagen, ILS würde ich jetzt erstmal ein bisschen noch nach später schieben. Okay. Oder, Theo? Ja, egal. Also ich würde sagen, das DMI passt schon recht genau, gut. Genau, das wäre jetzt nämlich VR. Das nächste, dass ja. wir das DMI jetzt genau. besprechen, steht für Distance Measuring Equipment, ne? Auch aus der Prüfung. Absolut, hey. Ich meine, immerhin, das ist schon, ich muss gerade rechnen, es geht gerade schief. Das ist schon über 20 Jahre her, ich weiß das noch. Ja. Ist nicht schlecht, oder? Hervorragend. Genau. Ja, genau. Schon fast alles, was man dazu sagen muss. Richtig. Es gibt die Entfernung vor. Ganz beliebte Studentenantwort, was macht das DMI? Es berechnet die Entfernung. Genau, super. Wie geht das? Gut. Und wie geht's technisch? Schwierig. Oh Gott, da muss ich jetzt auch mal kurz in mich gehen. Wie funktioniert das DMI? Willst du? Ja, ich glaube, ich krieg's zusammen. Also okay. Im Prinzip, also auch auf, ich glaube auf technischer Ebene auch. Also es gibt, es wird häufig, aber nicht zwingenderweise gekoppelt mit einem VOR, weil, wie das Stichwort Kreuzpeilung, Koppelnavigation, das kurz, warum gibt es das überhaupt? Wenn ich zu einem Funkfeuer, zu einem VOR diese Standlinie habe, dann weiß ich, ja, in welche Richtung ich mich da vorne befinde, aber ich brauche immer noch eine zweite Information, um mich zu orten, um zu wissen, wo ich bin. Wenn ich zusätzlich zu der Richtungsinformation noch eine Entfernung habe, dann weiß ich eindeutig, wo ich mich befinde. Brauchst du kein zweites VOR. Ganz genau. Also vorausgesetzt, die Information ist genau, dann kann ich mich darauf verlassen. Auf technischer Ebene funktioniert das so, dass es ein eigenständiges System ist, dieses DMI. Gibt es zum Beispiel auch als Teil von Instrumentenlandesystemen. Mhm. Gleiche Funktionsweise zur Bestimmung von Entfernung. Und das funktioniert so, dass das Flugzeug eine Abfrage sendet an einen Empfänger am Boden. Oder Senderempfänger, beides. Mhm. Der empfängt das Signal vom Flugzeug und sendet es nach einer Verzögerung von 50 Mikrosekunden, ich glaube Mikrosekunden, in der Richtung, ja. Zurück zum Flugzeug. Mhm. Und dann wird die Zeit gemessen. Diese Verzögerung ist immer gleich, also das weiß der Flugzeugempfänger und der misst die Laufzeit und bekommt dann, ganz wichtiger Punkt, die sogenannte Schrägentfernung. Weil natürlich die Position zwischen dem DMI, was am Boden irgendwo steht, zum Beispiel dort, wo das VOR auch ist, und dem Empfänger im Flugzeug gemessen wird. Pythagoras, das heißt, genau, es gibt immer, wenn man die Entfernung jetzt über Grund bestimmen möchte, dann muss man im Cockpit plötzlich auch noch ein Pythagoras lösen. Ja, das macht aber das Gerät. Ja, oder man sagt einfach, oh, kommt nicht so genau drauf an. Ja. Also bei großen Entfernungen ist es tatsächlich prozentual vernachlässigbar. Genau, aber die Geräte im Flugzeug zeigen wirklich per se die Schrägentfernung an. Ah, okay. Also da wird nicht automatisch irgendwie was kompensiert und rumgerechnet, sondern wenn man wirklich direkt über einen VOR DMI zum Beispiel rüberfliegt, was man ja eigentlich dann immer versucht bei solchen Verfahren, dann zeigt das DMI im Zeitpunkt des Überfluges tatsächlich die geflogene Höhe über dem DMI an. Mhm. Okay. Von der Theorie her. Nautischen Meilen. Genau. Kann also, man dann noch umrechnen in Fuß. Ja. Aber durch 6.084. Ja. Rechnen im Cockpit. Ja. Von Meilen auf Fuß muss ich nie. Ja. Okay. Und verwendet wird es eben, ja, wie wir schon gesagt haben, einfach um eine, in Anführungszeichen, Kreuzpeilung mit einem VOR hinzukriegen. Es ist natürlich dann keine Kreuzpeilung, aber es ist trotzdem eine Positionsbestimmung, genau. Die dann eben da. Das zum einen, aber was zum Beispiel teilweise noch präziser ist als die Kombination, also VOR und DMI, ist die Kombination von zwei DMIs. Dadurch, dass man zwei Entfernungen hat, kann man nun wieder auch peilen. Das ist noch mal genauer als jetzt VOR DMI. Das bedeutet, manche wiederum nicht Präzisionsanflugverfahren definieren sich wieder über zwei DMIs, die dann miteinander verglichen werden müssen. Heißt natürlich auch, dass man im Cockpit dann wieder zwei DMI-Empfänger komplett getrennt vorhalten muss. Ja. Mal ganz kurz, wenn wir nachher ein Stückchen weiter gucken, in Airlinern, die diese Flight-Management-Systeme haben, die ja die Navigationssysteme auch alle irgendwie zusammenfassen, die können sowas dann automatisch ausrechnen und Positionen zurückgeben. Da muss ich dann nicht mehr als Kapitän oder Co-Pilot das Pilot Flying da irgendwie irgendwas rumrechnen. Die integrieren das. Richtig. Was wir jetzt so besprechen, ist so der ganz klassische Stand der 60er, 50er, 60er, 70er Jahre, würde ich mal sagen. Ja, oder der normale Cessna-Pilotenstand. Genau, wenn sie sowas überhaupt drin haben, aber genau. Oder bestimmt, wenn die so ein Garmin G1000 drin haben, ist das bestimmt noch viel toller als im Airliner. Oh, ja, jein. Ja. Okay, Gut. Soviel zum Thema DMI, gibt es vielleicht nicht arg viel mehr dazu zu sagen, denke ich. Was im Übrigen interessant ist, ist, dass das das erste System ist, wo jetzt das Flugzeug das aktive oder zumindest einen aktiven Bestandteil hat, ne? Ja. Und nicht nur Mist. Ja. Dementsprechend ist vielleicht auch so ganz interessant als Randnotiz, diese Bodenstationen von DMIs, die haben eine gewisse Sättigung. Ich glaube, das ist bei ungefähr 250 Abfragen. Das heißt, kommt nicht vor, ich weiß nicht, was eine realistische Nummer ist für Anzahl von Flugzeugen pro DMI, aber wenn es mehr als 250 Flugzeuge in dem entsprechenden Befangsbereich sind, die dann auch noch dieses DMI abfragen, dann führt das zu einer Sättigung und dann werden nicht mehr alle bedient. Ja. Mhm. Was noch mit dazu kommt, ist, dass ein Flugzeug nur schwer unterscheiden kann, ist die Antwort jetzt für mich oder ist die für ein anderes Flugzeug? Das bedeutet, da spielen dann auch wieder stochastische Analysen wieder rein, die dann genau bestimmen, wie könnte denn jetzt meine Entfernung ungefähr aussehen. Okay. Funktioniert aber erstaunlicherweise recht gut. Okay, na klar, ich weiß schon, wann ich es losgesendet habe. Das heißt, wenn man das 20 Mal macht, dann kann man wieder irgendwie rummitteln. Irgendwie in die Richtung wird es laufen. Genau weiß ich auch nicht, wie es jetzt im Detail funktioniert. Ist aber auch interessant, weil wir gerade von der Sättigung reden. Was mich bei GPS, reden wir nachher drüber, immer fasziniert hat, ist, dass die es geschafft haben, ein System zu bauen, das unendlich skaliert. Weil die Satelliten eben nichts tun müssen. Die sind komplett, also sie sind zwar aktiv, dadurch, dass sie das Signal senden, aber sie sind nicht mit dem Navigationsvorgang eines Kunden quasi befasst. Richtig. Das ist hier anders. Ja, genau. Takan. Das ist, glaube ich, die, kann man das sagen, die militärische Version vom VOR? VOR DMI, genau. Ja. Im Prinzip ist ein Takan mehr oder weniger schon VOR, bloß man kann es mit dem VOR-Empfänger nicht nutzen. Allerdings ist in einem VORTAC immer ein DMI integriert und das kann man wiederum zivil nutzen. VORTAC ist eine Kombination aus VOR und Takan. Takan steht für Tactical Air Navigation. Genau, genau. Genau, richtig. Genau. Stimmt, ja. Genau, und wird eben militärisch verwendet. Ist wahrscheinlich dann irgendwie verschlüsselt, oder wenn man das muss nicht nutzen präziser kann. Präziser, vor allem. Also ein VOR hat eben gewisse Ungenauigkeit. Ich weiß nicht, ob ein Takan vielleicht in einem anderen Frequenzbereich arbeitet. Weiß ich nicht genau. Es ist auf jeden Fall schlichtweg nicht empfangbar mit einem normalen VOR-Empfänger. Wird oder wurde zum Beispiel aber früher dafür verwendet, für das Homing auf Flugzeugträger zum Beispiel. Dass sie dann auf dem Flugzeugträger so einen Takan oben drauf hatten. Oder immer noch haben. Haben sogar Tanker teilweise, sodass die sprithungrigen, nachbrennerbestückten Kampfflugzeuge den Tanker finden. Ne? Genau, genau. Ja, da kann man sich schon dran vorstellen, dass das eine relativ hohe Genauigkeit haben muss. Mhm. Aber eben für die zivile Nutzung nur eingeschränkt verfügbar. Aber technisch eigentlich das Gleiche. Also das jetzt Gleiche, ich weiß nicht, war schon vergleichbar. Ähnlich. Vom Prinzip her. Genau. Ja, okay. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt nach Amerika fliegen will, von Europa aus, da gibt es logischerweise nicht alle paar hundert Kilometer ein VOR. Gibt es da auch funkmäßig irgendwas, mit dem man sich darüber bescheißen kann? Ja, es ist so ein bisschen die Frage. Also wenn man, wo man sich gerade aufhält, in der Mitte vom Atlantik oder allgemein, sogenannte wirklich Remote Areas aus luftfahrttechnischer Sicht, die keine Bodeninfrastruktur haben, dort ist dann tatsächlich erstmal gar nichts, auf das man sich beziehen kann. Das heißt, man ist auf komplett bordeigene bordeigene Navigationshilfsmittel, wie zum Beispiel den Kompass, weil das Magnetfeld der Erde funktioniert auch nicht überall, muss man dazu sagen. In Breiten größer 70 Grad Nord ungefähr ist das nicht mehr zu gebrauchen, weil dort die horizontale Intensität, die zuständig ist für das Ausrichten der Kompassnadel, die ist einfach zu niedrig. Also dort gehen diese Magnetfeldlinien quasi in die Erde senkrecht fast hinein. Das heißt, Inklination ist da der Begriff. Gell? Genau. Ja. Und dann würde die Kompassnadel im Prinzip fast senkrecht stehen. Also man hat einfach nicht mehr genug Kraft, um so einen Kompass richtig auszudrehen. Funktioniert also auch nicht in dem Fall. Ja, ja, ja. Das heißt, ich muss mich an anderen Hilfsmitteln bedienen. Bei gutem Wetter kann ich noch rausgucken, aber wenn nur Wasser ist, dann hilft mir die Karte auch nicht. Genau. Und da kommt jetzt, glaube ich, das Spiel, worauf du hinaus möchtest. Die Astronavigation, einfach nach Sternen gucken. Das war so der ganz klassische Weg, dass man damals noch einen Navigator an Bord hatte, zum Beispiel bis zu den Zeiten von den ersten Jetlinern, zum Beispiel die Boeing 707, also der erste große Jet, hatte tatsächlich in einigen Varianten noch oben ein Fenster, wo der Navigator mit einem Sextanten rauspeilen konnte und da sozusagen Positionen bestimmen konnte. Mhm. Und im Prinzip werden einfach Sterne angepeilt, die Winkel gemessen und dann in der großen Karte geguckt oder in der großen Tabelle geguckt. Wo bin ich? schätze ich mal. Wie gesagt, das ist jetzt auch nichts mehr, was jetzt wirklich noch irgendwie im Pilotenalltag irgendeine Rolle spielen würde. Ja. Da wissen wahrscheinlich sämtliche maritimen Offiziere deutlich mehr. Ja. Aber im Prinzip ist es schon, denke ich mal, ein ähnliches Verfahren, was auch in der Schifffahrt angewendet wird, bis auf, dass man die Höhe halt mit kompensieren muss. Und solche Systeme wurden ja auch dann automatisiert, sodass man eben nicht mehr manuell rausgucken musste. Also wir haben in der Episode damals über die SA-71 und die U-2 da eben drüber geredet, dass die dann eben automatisierte Starttracker und Astronavigationssysteme drin hatten. Diese Starttracker werden heutzutage auch zum Beispiel in Satelliten noch sehr oft verwendet. Ja, genau. Und der Sextant dient ja eigentlich nur dazu, einen Punkt exakt anzupeilen und dann die Winkelablage zu messen. Das ist eigentlich auch nichts wirklich und Vergleich über eine längere Zeit dann eben zu gucken, wie verändert sich das Ganze. Ja. Okay. Und die andere Alternative, heutzutage setzt ja kein Airliner mehr Astronavigation ein und tun wir mal so, dass es noch kein GPS, also ob es noch kein GPS gäbe, dann bleibt noch die Inertialnavigation übrig als weitere Alternative. Genau. Die Inertialnavigation ist im Prinzip ein ganz, ganz komplementäres System, also was sich sozusagen komplett von allen anderen Systemen unterscheidet, die im Luftfahrzeug oder sonst wie angewendet werden. Ja. Im Prinzip basiert das darauf, dass man die Position nicht direkt messen kann, die Geschwindigkeit nicht, wo er nur schwer direkt messen kann, aber die Beschleunigung kann man messen, weil die Beschleunigung halt eng mit der Kraft, die auf eine Masse ausgeübt ist, verbunden ist. Ja. Newtonsches Axiom und Co. Das bedeutet, die Idee hinter einem solchen Inertialnavigationssystem ist, dass man die Beschleunigung auf eine Masse misst, die dann einmal drauf integriert zur Geschwindigkeit. Wenn man eine Startgeschwindigkeit hat, kann man dann auch das wiederum drauf integrieren zu einer Positionsänderung beziehungsweise zu einer Position mit einer Startposition. Mhm. Im Prinzip ist es also so, dass man ein Flugzeug ganz klassisch drei Beschleunigungsmesser hat, die Beschleunigung in X, Y und Z Richtung Flugzeug festmessen. Ja. Das Problem ist jetzt, Flugzeug fest bringt uns per se noch nicht viel, wenn wir die Lage nicht wissen. Das bedeutet, zu einem ganz klassischen Inertialnavigationssystem gehört immer noch eine Möglichkeit oder eine Vorrichtung, die dafür sorgt, dass diese drei Beschleunigungsmesser immer parallel zur Erdoberfläche ausgerichtet sind. Also klassischen Kreisel. Das waren wirklich ursprünglich Kreisel, genau drei Stück, die es dann halt raumfest stabilisiert haben. Mhm. Und dann waren die Beschleunigungsmesser sozusagen auf dieser stabilisierten Platte angeordnet, wurden ganz am Anfang noch mechanisch integriert. Und man bekam dann eine völlig unabhängige Positionslösung. Ja. Haben wir im Übrigen auch in relativ großer Detailtiefe in den Apollo- und Space Shuttle-Episoden diskutiert, weil es im Weltraum natürlich auch verwendet wird. Genau. Ist im Prinzip und so Kram. Genau, also das ist mehr oder weniger dieselbe Technologie und vieles wurde da auch, ich weiß nicht, wer da von wem kopiert hat oder Ideen inspiriert hat, aber im Prinzip geht das alles schon in dieselbe Richtung zurück. Ja. Und der Haken dabei ist, oder der Vorteil ist erstmal, man ist vollkommen unabhängig. Man braucht nichts von niemand. Genau, man gibt einmal am Anfang, nach Möglichkeit im Stillstand, seine Position an und seine Geschwindigkeit zu dem Zeitpunkt, also idealerweise null. Ja. Und dann wird darauf aufbauend und die Position immer aktualisiert. Ja. Heißt natürlich auch dadurch, dass man natürlich eine gewisse Fehler oder gewisse Fehler bei der Messung hat. Dadurch, dass man es zweimal aufintegriert, wird die Geschwindigkeitsgenauigkeit schlechter als die gemessene Beschleunigungsgenauigkeit und die Positionsgenauigkeit wird wiederum schlechter noch sein als die Geschwindigkeitsgenauigkeit. Also somit auf Zeit driftet das weg. Haben wir da eine Größenordnung? Da kommt es wieder auf das Beispiel, ich fliege über den Atlantik, bin mal wegen mit einer uralten 707 zum Beispiel um an Anfang Mitte der 60er irgendwie unterwegs und fliege. Oder heutzutage noch als Militär. Dazu sage ich jetzt nichts. fliege meinetwegen 4 Stunden über den Atlantik und danach möchte ich noch halbwegs genau in die Reichweite eines VORs zum Beispiel kommen. Mhm. Und dementsprechend war es, glaube ich, mal so spezifiziert, dass man innerhalb von 10 nautischen Meilen nach irgendwie 5 Stunden Flug oder sowas wieder rauskommen wollte. Also schon relativ genau, wenn man es mal auf die Entfernung wirklich sich anschaut. Ja, also für den Zweck ausreichend. Genau, dass man dann halt da wieder mit anderen Navigationssystemen von da an weiterfliegen kann. Ja. Ist natürlich auch immer eine Herausforderung, wenn man sich wirklich nur alleine auf dieses System verlässt. Da gab es einen relativ bekannten Zwischenfall, wo ein Flugzeug von Korean Air war das, ihr Kreisel oder ihr Inertialnavigationssystem falsch eingestellt hatten und dann damals zu Zeiten des Kalten Krieges in ein militärisches Sperrgebiet in der ehemaligen Sowjetunion eingeflogen sind. Und abgeschossen wurden. Und wurden abgeschossen, genau. Und das war sozusagen auch der Startpunkt, wo man dann realisiert hat, es reicht nicht aus, alleine auf Inertialnavigation zurückzugreifen. Das funktioniert zwar ganz gut, aber man hat kaum eine Möglichkeit, jetzt wirklich Fehler darin zu erkennen. Ja. Und das führte dann zu der Entwicklung von anderen Systemen. Mhm. Okay. Ja, das ist aus technischer Sicht. Ich weiß, aus operationeller Sicht, Theo? Ja, es ist im Prinzip was letztendlich in der Inertialnavigation passiert mit der Bestimmung von Geschwindigkeiten, Positionsänderungen. Damit bekommt man dann, oder davon bekommt man als Pilot heutzutage natürlich relativ wenig mit. Auch mit der FMS sind, integriert, ne? Genau, ja. Also das FMS, es gibt dieses, was Mirko angesprochen hat, natürlich dieses Alignment nach wie vor. Ganz moderne Systeme machen das automatisch anhand zum Beispiel einer GPS-Position. Mhm. Aber gängiges Vorgehen heutzutage ist eben, dass die Position oder die Parkposition, von der der Off-Block-Vorgang dann stattfindet, die ich vorhin erwähnt hatte, dort sind die Koordinaten bekannt, diese Koordinaten werden in das FMS einprogrammiert und dann wird eben dieses Offset oder die Kalibrierung, wenn man so möchte, oder die Ausrichtung nicht mechanisch, aber auf Software-Ebene durchgeführt. Ja. Und von dort an wird dann eben die Positionsänderung, die Geschwindigkeiten bestimmt. Das heutzutage ist das durch Stützung mit, da kennt Mirko sich viel besser aus, Kopplung mit Kalman-Filter und ähnlichen, also durch Kopplung mit anderen Lösungen, auch das FMS stützt das Ganze wiederum über DMI, was auch immer gerade zur Verfügung steht. Also es muss nicht in irgendeiner Form nachgekoppelt oder verbessert werden. Und früher war es so, als es noch nicht diese vollständige Inertialnavigation gab, sondern einfach nur freie Kreise in dem Sinne, ohne diese Beschleunigungsmesser, dass eine reine Richtungsinformation durch ein mit Magnetfeldsensoren teilweise schon gekoppelten Kreise oder auch Kreiselkompass. Freidrehend, genau, Kreiselkompass. Das war das Einzige, was zur Verfügung stand. Das heißt, die Crew, die über den Atlantik als Beispiel wieder geflogen ist, in hohen Breitengraden, hat zu einem bestimmten Punkt diese Koppelung an die Magnetfeldausrichtung abgeschaltet und der Kreisel lief ab dem Zeitpunkt frei. Mhm. Und ist dann, unterliegt eben einer gewissen Drift in Abhängigkeit der Änderung, der Kreisel behält seine Lage im Raum immer bei. Das ist das, was sicher bekannt ist und was ihn dafür so geeignet macht. Aber wenn das Flugzeug die Position relativ zur Erde ändert, weil es Längengrade eben überfliegt oder die Position einfach ändert und die Erde sich auch noch sozusagen gegenüber dem Kreisel oder unter dem Kreisel wegdreht, die ist ja eben nicht in dem gleichen Inertialsystem, dann driftet der Kreisel aus Sicht der Flugzeugbesatzung, aus Sicht des Flugzeuges. Und diese Drift kann man abschätzen, die kann man berechnen. Da gibt es ein paar Fehlereinflüsse, wie Reibung der Lager, die sich nicht so genau spezifizieren lassen. Aber im Großen und Ganzen kann man schon abschätzen, wie der Fehler wohl sein wird und kann dann entsprechend auch abschätzen, wie man zu korrigieren hat, wenn man dann auf der anderen Seite des Atlantiks sozusagen wieder diese Ausrichtungsfunktion aktiviert oder den Kreisel eben im schlimmsten Fall manuell durch einen Vergleich mit einem Kompass dann nachstellt. Ja. Früher, das Alignment hat durchaus mehrere Minuten oder sogar zig Minuten dauern können. Genau. Ne? Ich weiß auch, früher so, gibt es immer so Fotos von irgendwelchen Airbases, wo dann irgendwie die Bomber an der Bahn stehen, an der Schwelle und da war dann eben dieses Schild Position und da habt ihr dann eben aligned und so. Genau. Ja, wir stehen hier gerade direkt in Hannover am Flughafen, mehr oder weniger direkt neben einem Finger, also einem Terminal. Ja. Und da sieht man dann wirklich auch immer noch die aktuelle Position, wirklich relativ ungenau, das sind glaube ich immer nur eine Nachkommastelle oder sowas. Reicht ja, haben wir gerade gelernt. Genau, für solche Sachen reicht das, genau. Ja. Aber das hat man halt wirklich immer noch. Aber zum Beispiel ein ganz großer Faktor ist hier wieder Flugzeugträger. Da war es halt so, auf hoher See war es durchaus eine Herausforderung oder eine Kunst, dass die Flugzeuge, die dann von diesem Flugzeugträger starten, eine Startposition haben, mit der sie ihr INS initialisieren können. Mhm. Weil der sich ja bewegt. Genau. Und vor allem diese Position halt auch nicht immer genau hundertprozentig bekannt ist per se. Und deswegen gibt es oder gab es oder gibt es immer noch an jedem Flugzeugträger halt sehr, sehr große inertielle Navigationssysteme, die sehr, sehr genau sind. Natürlich mittlerweile auch gekoppelt, aber ganz klassisch, bevor es halt Satellitennavigationssysteme gab. Wirklich riesen Kompasse, riesen Kreiseleinrichtungen, riesen Beschleunigungsmesser, die sehr, sehr genau. Schiff selber. Meistens im Schiff rum innen drin. Und dann gab es Systeme, dass dann halt die aktuelle Position kurz vorm Start an das Flugzeug noch überspielt wurde und die dann sozusagen sich darauf aligned haben. Mhm. Okay. Aber diese Zeit fürs Alignment ist durchaus immer noch da. Also ich weiß nicht, wie es jetzt im modernen Jetliner ist, aber ich glaube, ein paar Minuten ist es immer noch, oder Theo? Ja, auf jeden Fall. Also das weiß ich nicht, wie es bei den ganz modernen Systemen ist, eben durch Kopplung vielleicht mit Satellitennavigation, dass dann die Genauigkeit in dem Fall ausreichend ist. Es ist auch ganz stark abhängig, wo ich mich gerade befinde, weil das Alignment in vielen Fällen anhand des Erdlots festgemacht wird oder Intensität des Erdlots und dementsprechend zusammenhängt mit der Rotation. Hängt mit der Rotationsgeschwindigkeit der Erde zusammen. Also mit dem lokalen Lot, wo ich gerade bin. Und die Rotationsgeschwindigkeit der Erde, die dort direkt mit reinspielt, die ist natürlich am höchsten am Äquator. Dort ist das Alignment am schnellsten. Und bis zu den Polen hoch geht die, wie du schon sagst, in mehrere Minuten, weit über 10 Minuten hinaus unter Umständen. Hier bei uns sind wir so bei, Mirko, 7 Minuten ungefähr. Bei unserem Forschungsflugzeug im Institut für Flugführung, dort ist eine Honeywell LaserNav als Inertialnavigationssystem verbaut und das ist ungefähr die Alignment-Zeit, die braucht. Das ist dann ein sogenannter Laserkreisel. Genau. Genau. Also dieses ganz klassische System, dass man wirklich 3 Beschleunigungsmesser hat, die auf einer stabilisierten Plattform sind, das gab es früher, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber man kann sich vorstellen, dass es sehr, sehr aufwendig ist. Ja. Und vor allen Dingen mechanisch allein schon eine unheimlich große Herausforderung darstellt, unheimlich schwer ist, unheimlich laut ist, viel Strom verbraucht. Und deswegen ist man immer mehr dazu übergegangen, einfachere Sensoren zu verwenden. Und die dann halt auch flugzeugfest zu befestigen. Und das Ganze dann nicht mehr die Beschleunigung in einem horizontalen Koordinatensystem über der Erdoberfläche sozusagen zu berechnen, sondern im Flugzeugfesten und dann parallel noch dazu mitzumessen, die Drehraten, mit denen sich jetzt das Flugzeug um seine 3 Achsen bewegt. Genau. Ist irgendwie witzig, gell? Hat ja heute jedes iPhone. Richtig. Also inzwischen ist das sowas von langweilig. Also jetzt aus Consumer-Sicht. Ja, richtig. Ne? Wahrscheinlich sind die Algorithmen, die dort implementiert sind, sogar vergleichbar. Bis auf das ist dieses Aufintegrieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es so eine reine, aber es ist ein anderes Thema, reine Inertialnavigationslösung fürs Handy. In dem Sinne gibt fürs Handy. Müsste ja technisch fast machbar sein. Vielleicht sind die zu ungenau, die Sensoren. Ja, sind sie momentan noch. Aber das ist durchaus was, was immer wieder mal auch von großen Firmen ins Spiel gebracht wird, dass man irgendwann mal so weit ist, dass jedes Handy am Anfang einmal eine Position eingeimpft bekommt in seinen Beschleunigungen oder in sein Inertialnavigationssystem und das Ganze dann irgendwie so präzise ist, dass das noch nach 20 Jahren immer noch eine genaue Position rausspuckt. Also die Ideen gibt es, ich weiß nicht, dadurch, dass man es halt doppelt integriert. Ja, klar, gefährlich. Ja, integrieren sich die Fehler auf, wie es so schön heißt. Wo ich das gehört habe, war im Zusammenhang mit Indoor-Navigation. Genau. Dass man quasi in einem Gebäude über ein INS im Handy drin quasi ausgehend von der Position, als ich in das Gebäude reinging, quasi dann navigieren könnte. Genau, da gibt es halt viele Ansätze, gerade Indoor-Navigation ist ein Riesentrend. Ja. Da gibt es jetzt Ansätze, dass man halt, klar, Inertialnavigation benutzt, aber auch, dass man zum Beispiel die Kamera da benutzt, um den optischen Fluss als Eingangsgröße für einen Koppelfilter zu machen. Oh. Da gibt es die tollsten Ideen bei. Stark. Ja. Schweifen wir wieder zurück. Ja. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, und zwar LoRaN. Das ist ja auch ein bodenfunkgestütztes Navigationssystem, über das ich jetzt überhaupt nichts weiß. Ja, das ist lustig. Wir sind vorhin hierher gefahren und haben gedacht, wer sagt was über LoRaN? Wir haben mal Streichhölzer gezogen. So richtig Ahnung haben wir auch nicht davon. Okay. Ganz grob, kann ich mal versuchen, mal anzufangen. Theo, korrigiere mich, wenn du es besser weißt. Ich wüsste beide nichts. Insofern mag ich ja, aber vielleicht ergänze ich das ja so ein bisschen. Sein. Im Prinzip ist es so, dass LoRaN schon ein sehr, sehr altes System ist. Schon die Vorläufersysteme waren schon, ich glaube, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges schon aktiv. Im Prinzip ist es so, dass man mit sehr, sehr großer Leistung verschiedene Signale sendet. Auch wieder, ich glaube, verschieden moduliert. Ich weiß nicht, ob es Phasenfrequenz oder sonst wie moduliert ist. Mhm. Und dass man anhand, wenn man jetzt Messungen von 2 solchen LoRaN-Ketten, so heißt das, empfängt, sich über eine Tabelle oder über eine Karte dann eine Position wieder zurückrechnen kann. Okay. Also es geht auch um Signalüberlagerung von verschiedenen Stellen aus wahrscheinlich dann. Genau. Wie es genau im Detail funktioniert technisch, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber in die Richtung geht das. Das Ganze ist dann ein Standlinienverfahren. Das bedeutet, oder ein Hyperbelverfahren, dass man aus, wenn man eine bestimmte Phasenverschiebung zwischen 2 Ketten, glaube ich, dass man dann sozusagen eine Hyperbel im Raum beschreibt und wenn man noch eine dritte Kette oder eine dritte Sendeanlage dazu hat, dass man dann im Prinzip über Multilaterationen, jetzt keine Multilateration, aber über die Kombination dieser Standlinien, über den Schnittpunkt der Standlinien sozusagen sich wieder eine Position berechnen oder ermitteln kann. Genau, also im Prinzip beim DMI zum Beispiel bekommt man ja, wenn man das jetzt als irgendwie eine Position im Raum annimmt, da bekomme ich eine Entfernung einmal ringsrum zu dieser einen Position. Und dieses LoRaN-Verfahren, das basiert eben darauf, dass ich immer mindestens 2 Signalquellen miteinander vergleiche, im Prinzip eine Differenz bilde. Und dadurch, dass ich diese Differenz abbilde, bekomme ich zwangsläufig diese Hyperbel. Das lässt sich schwer in Worte fassen, ja. Natürlich auch, weil wir nicht so viel damit zu tun haben. Aber wenn man es mal auf dem Papier aufgezeichnet gesehen hat mit zwei Stationen, im Prinzip ist diese Hyperbel die Linie, wo die Differenzen konstant sind. Mhm. Ja. Das heißt, zwischen diesen beiden Stationen kann ich mich, wenn die Differenz eben für eine gemessene Differenz zwischen den beiden Stationen, ja, überall kann ich mich auf diese Linie befinden. Irgendwo auf dieser Linie befinden. Das heißt, ich brauche eine zweite, dann habe ich wieder zwei Schnittpunkte, was Mirko gerade schon sagte, und im Idealfall dann noch eine dritte. Und das wird oder wurde eingesetzt für Wide Area Navigation, also gerade auch bei transatlantischen Geschichten, wenn ich mich richtig entsinne. Genau. Ursprünglich wurde es für maritime Anwendungen, also für die Schifffahrt entwickelt. Mhm. Aber es gab, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, wahrscheinlich die Zulassung ist immer noch gültig. Es gibt die Möglichkeit, das in Flieger einzubauen, das auch für die Flächennavigation im Flugzeug zu benutzen. Mhm. Okay. Also, ich weiß, es gibt noch Prüfungsfragen dazu. Ja, das heißt gar nichts. Für Berufspiloten, man muss es zumindest mal gehört haben. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Ich glaube, operationell richtig Anwendung wüsste ich jetzt nicht, dass es zumindest nicht bei der sag ich mal, allgemeinen Verkehrsflieger. Vor allem, ich glaube, wenn ich mich richtig informiert bin, glaube ich, senden die LORAN-Station noch gar nicht mehr. Also ich glaube, das hat sich damit, glaube ich, erledigt. Krass. Wobei es immer wieder Überlegungen gibt, das als Backup-System für die Satellitennavigation zum Beispiel einzuführen. Das ist momentan ich will nicht sagen Kleinkrieg, aber es ist halt eine interessante Diskussion auf US-Kongressebene, was finanziert wird. Und da versuchen sie halt immer wieder, LORAN als komplementäres Backup für GPS oder für Satellitennavigation im Allgemeinen wieder einzuführen. Mhm. Ja, okay. Aber das wollen wahrscheinlich auch nur die Abgeordneten, deren Hersteller in dem Bundesstaat LORAN. Also ich meine, das ist schon ein Schritt zurück. Ich weiß nicht, ob es ein Schritt zurück ist, aber im Prinzip, wenn man sich mal die Charakteristiken der Satellitennavigation, wo wir später drauf kommen, und die Charakteristiken von so einem LORAN-System anschaut, das ist schon ziemlich weit auseinander. Man hat bei GPS sehr, sehr geringe Signalstärken, das bedeutet, man kann es relativ einfach stören. LORAN arbeitet mit einer riesengroßen Sendeleistung. Das bedeutet, um das auszublenden, muss man mit noch mehr Leistung senden, was dann schon wieder aufwendig ist. Mhm. Und dementsprechend ist es eigentlich schon immer ganz gut, gerade in der Luftfahrt, wenn es um Sicherheit geht, komplementäre Systeme zu haben, also Systeme, deren Eigenschaften sich unterscheiden. Mhm. Dementsprechend ist es gar nicht mal aus meiner Sicht so eine schlechte Idee. Natürlich, es geht jetzt nicht darum, das LORAN wieder einzuführen, sondern ein verbessertes LORAN, Enhanced LORAN, wollen sie es, glaube ich, nennen, einzuführen, was nach einem ähnlichen Funktionsprinzip nur funktioniert. Okay. Aber das ist nur in der Diskussion da. Es ist momentan, soweit ich weiß, noch nichts fest. Ja. Okay. Gut, dann sind wir durch die Technologien eigentlich durch, bis aufs ILS. Das haben wir vorhin kurz angesprochen, aber nicht im Detail besprochen. Haben gesagt, das ist auf der horizontalen Ebene für den Gleitpfad. Ich weiß immer nie, was Pfad und was Weg heißt. Path und Slope. Slope ist die vertikale Geschichte, genau. Also der Gleitpfad ist die horizontale Ablage, ist eigentlich ein VOR. Ein präziseres VOR. Genau, also im Prinzip ist es auch so, wir hatten ja vorhin den Kreuzzeiger, wenn man das als klassisches Rundinstrument noch sieht, wie in unserer Beispiel Cessna 172, mechanisch angetrieben über natürlich einen elektronischen Signalempfänger, aber die Anzeige erfolgt mechanisch, dann wird dieser Kreuzzeiger für beide Systeme verwendet, sowohl für das VOR als auch für das Instrumentenlandesystem. Bedeutet für den Piloten schon mal ein Instrument weniger, wo er sich umstellen muss, weil die Anzeige ist äquivalent. In beiden Fällen wird lateral die Anzeige oder die Ablage, die winkelmäßige Ablage in Grad zu einer Standlinie angezeigt. Mhm. Beim Instrumentenlandesystem ist das immer, das ist ein großer Vorteil, da kann man nicht viel falsch machen, immer relativ zur Centerline, also zur Anfluggrundlinie oder zur Anflugrichtung, Bahnrichtung, auf die ich gerade anfliege, also für das ich das Instrumentenlandesystem eingestellt habe. Ist auch so in den meisten Fällen, ich habe ein Instrumentenlandesystem pro Landebahnrichtung. Ja. Es gibt allerdings auch Fälle, wo es dann den sogenannten Localizer Backcourse gibt. Mhm. Können wir gleich vielleicht nochmal kurz ansprechen. Dann bedient ein Instrumentenlandesystem beide Anflugrichtungen. Localizer ist eben gerade der Begriff für diesen horizontalen. Genau, das ist vielleicht der wichtige Punkt dabei. Also das ist das, was man wirklich mit dem VOR vergleichen kann. Die Präzision oder die Genauigkeit ist eben der Unterschied. Also Localizer Maximalausschlag auf dem Kreuzzeiger, auch CDI genannt, oder Course Deviation Indicator oder alternativ HSI, Horizontal Situation Indicator. Das ist das gleiche mit einer automatischen Ausrichtung der Kompassrose. Wie man wieder merkt, ziemlich viele Fachbegriffe vom Aussehen her vergleichbar. Mhm. Aber im Prinzip der Vollausschlag für einen Localizer, für die seitliche Ablage, ist, wenn ich genau bei diesem Vollausschlag bin, sind 2,5 Grad. Mhm. Das heißt, ich habe in jede Richtung 2,5 Grad seitliche Ablage. Winkelablage. Winkelablage, genau. Und beim VOA sind es 10 Grad, glaube ich, okay, pro Seite. Und das ist nicht nur eine Anzeigegeschichte, sondern die zugrunde liegende Elektronik ist auch tatsächlich präziser. Genau. Ist aber der vergleichbare Frequenzbereich, also das Instrumentenlandesystem, zumindest der Localizer, arbeitet im identischen Frequenzbereich wie das VOA. Mhm. 108 bis 118 Megahertz. Genau, die unterscheiden sich durch die hinteren Dezimalstellen der Frequenzen, anhand dessen kann man das feststellen, aber das steht auf der Karte, also da muss man zum Glück nicht so viel nachdenken. Ja. Das Einzige, wo man als Pilot früher noch beim ILS nachdenken musste, ist zu identifizieren, dass man wirklich das richtige ILS vor der Name hat. Genau. Stimmt, das hatten wir noch gar nicht angesprochen. Genau. Das sendet nämlich einen Morsecode. Genau. Und dann kann ich da reinhören. Und machen übrigens alle bodengestützten Funkeinrichtungen. Also auch die wir vorhin hatten, das NDB, das VOA, das DMI, die unterscheiden sich in der Charakteristik, in der Tonhöhe. Die Morsecodes, mit denen die sich über diesen Piepton identifizieren, sind auch wieder zum Glück auf der Karte abgedruckt. Man muss weil nämlich, nicht morsen können. Man muss nur die Gesserung hören, mit dem, was man sieht. Genau. Ja. Insbesondere beim ILS, was dann manchmal 4 Buchstaben oder so umfasst von Erkennung, dann wäre das schon sehr anspruchsvoll. So ein NDB hat meistens 2 Buchstaben. Ja. Und das wird einfach auf die Frequenz, die zu Navigationszwecken verwendet wird, drauf moduliert. Genau, da muss man das Instrument, das Empfangsinstrument entsprechend einstellen. Im Cockpit gibt es dort Bedienelemente. Beim NDB läuft das ein bisschen anders. Bei VOA, ILS und DMI muss man meistens nur einen bestimmten Lautstärkeregler aktivieren. Ja. Der ist die meiste Zeit dann auf Mute geschaltet. Und muss dann eine Weile warten, weil die Signale werden zu unterschiedlichen Zeiten oder in unterschiedlichen Zeitintervallen gesendet. Zum Beispiel das DMI sendet, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube nur einmal pro Minute oder einmal alle 40 Sekunden, glaube ich. Mhm. Und die anderen senden, oder das VOA zum Beispiel, sendet nahezu kontinuierlich, da ist die Pause nicht so kurz. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, um Unterschiede festzustellen. Mhm. Weil nämlich beim VOA-DMI, wenn die beide zusammen sind, dann sind die auf ein und derselben Frequenz. Und es muss ja die Möglichkeit geben, die unterschiedlich. Mh. Das heißt, manchmal überlappen sie. Okay, verstanden. Okay, und dann gibt es natürlich noch den Glide Slope Indicator, also den vertikalen Anteil, der einem im Prinzip das Höhen, die 2,5 Grad oder 3 Grad an Flug zur Bahn hin signalisiert. Genau, das ist wiederum in einem anderen Frequenzbereich auf einer technischen Ebene. Das bedeutet, prinzipiell müsste man als Pilot eigentlich eine eigene Frequenz für den Localizer und eine eigene Frequenz für den Glide Slope, also für die vertikale Ablage einstellen. Glücklicherweise muss man es nicht, weil die miteinander gekoppelt sind. Ja. Aber im Prinzip sind es zwei mehr oder weniger komplett voneinander getrennte Installationen, Systeme. Es sind auch unterschiedliche Antennen. Also die Localizer-Antenne befindet sich immer am, oder für einen normalen ILS-Anflug, am gegenüberliegenden Landebahnende. Mhm. Und der Glide Slope ist halt seitlich versetzt zum Aufsetzpunkt neben der Bahn. Ja, weil da ist ja die laterale Orientierung egal. Genau. Genau. Okay. Arbeitet übrigens auch im anderen Frequenzbereich. Also genau. Obwohl der Gleitpfad wird immer automatisch, wenn man eine ILS-Frequenz rastet. Deshalb eben erkennt das System das über diese bestimmten Dezimalstellen hinten. Ich glaube, die haben dann immer eine 5 hinten im Kilohertz-Bereich oder so. Da gibt es Vorgaben. Und das Gerät rastet automatisch die dazugehörige. Kennt halt den Offset. Genau. Also, ja, genau, wenn man so möchte. Also, es ist ungefähr 300 Megahertz, der Bereich, in dem der Gleitpfadsender sendet. Okay. Und aus Pilotensicht muss man eben dann seine Nadel nicht nur auf der X-Achse in der Mitte halten, sondern auch die Y-Achse entsprechend. Genau, also klassisch mit diesem Kreuzzeiger ist es dann so eine Art Tracking-Aufgabe. In gängigen Instrumentenflugverfahren läuft es normal oder ist das normale Vorgehen so, dass man in einer gewissen Höhe für den Anflug, zum Beispiel 3000 Fuß, über den Bezugspunkt ist meistens Meereshöhe. Jetzt hier, wo wir in Hannover sind, Hannover ist, glaube ich, ungefähr 200 Fuß hoch. Mhm. Das heißt, ich bin dann in dem Moment ungefähr 2800 Fuß über Grund, wenn ich mich auf 3000 Fuß auf Meeresniveau beziehe. Ja. Und in der Höhe intercepte ich, so nennt sich das, also ich schneide den Anfluggrundkurs, den Localizer-Kurs an und fliege so, dass die Nadel dann in der Mitte ist, ich auf Hauptanflugrichtung bin und fliege dann von unten in den Gleitpfad hinein. Das heißt, die Anzeige für die vertikale Ablage wandert dann langsam nach unten. Von oben rein, Von oben rein. Das heißt, im ersten Moment würde er mir noch sagen, jetzt müsste ich steigen, um dorthin zu kommen. Will ich ja nicht. Ich weiß laut Verfahren in der Höhe, das ist meine Ausgangsflughöhe für diesen Anflug. Und in dem Moment, wo die Nadel dann in der Mitte ist, fliege ich der im Prinzip streng genommen hinterher. Also rein fliegerisch als Pilot macht man das so nicht, weil das zumindest bei der manuellen Fliegerei macht man das nicht, weil dort eine Verzögerung vorherrscht. Das heißt, man aus fachlicher Sicht fliegt man das, oder aus, ja, aus fliegerischer Sicht fliegt man das eben anders, dass man sich im Voraus überlegt, ausrechnet oder abschätzt, wie hoch muss die Sinkgeschwindigkeit für meine, genau, Fluggeschwindigkeit und Windgeschwindigkeit sein und fliegt dann das und nutzt das nur, ja, nicht nur, also nutzt es zur Bestätigung oder um zur diese Korrektur. Annahmen zu korrigieren. Genau, ja. Man fliegt es aber nicht als Tracking-Aufgabe hinterher, weil es eben kein, ja, primäres Kontrollinstrument ist, ja, oder die Verzögerung einfach zu hoch wäre. Das würde Instrumententracking funktioniert sowieso üblicherweise schlecht. Also auch zum Beispiel, genau, beim Segelfliegen wird man nicht, wenn man die Geschwindigkeit halten will, nicht auf den Fahrtmesser gucken, sondern primär auf die Nase und die Position, richtig, zum Horizont und quasi den Fahrtmesser zur Kalibration dessen verwenden. Genau, es resultiert dann daraus die Fahrtänderung, genau, unter Umständen. Ja. Genau. Okay, ja, jetzt ein Stichwort, das vorhin schon mal gefallen ist, das mir, also das, was wir bisher diskutiert haben, war mir alles irgendwie bis zu einem bestimmten Detaillierungsgrad von damals irgendwie bekannt. Ja? Und was ein GPS ist, weiß ich auch, aber jetzt wird sozusagen ein bisschen weniger für mich bekannt, der Begriff Area Navigation oder RNAV. Was heißt das? Das ist ja schön, dass wir auch noch was Neues hier mitbringen können. Nein, so war nicht gemeint, aber so, nee, da waren jede Menge Details dabei, aber ich habe das alles irgendwie schon mal irgendwo gehört. Ne, nee, das sind ja auch ganz gängige Begriffe in der, genau, Luftfahrt, also das ist ja auch das, wo es letztendlich alles herkommt. Genau. Area Navigation ist per se nichts weiter, als dass man versucht, ja, ganz platt gesagt, VORs einzusparen. VORs sind teuer, VORs sind aufwendig, müssen gewartet werden. Wenn man jetzt sagt, okay, so ein VOR definiert mir ja im Prinzip nur einen Punkt im Raum. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie durch ein anderes technisches System mir diesen Punkt anders definieren könnte, dann brauche ich da kein VOR. Mhm. Oder ich kann halt mir auch einen Punkt dahin definieren, wo ich kein VOR hinstellen kann, ja, sei es aus geografischer, aus Geländesicht oder weil es halt einfach über Wasser ist. Dafür hat man schon relativ früh das Prinzip der Flächennavigation, Area Navigation oder ANAV, eingeführt. Mhm. Ja, im Prinzip dient das jetzt wirklich nur dazu, dass man sich virtuelle Wegpunkte hin definieren kann. Okay, und wie die dann angeflogen werden, mit Hilfe welches tatsächlichen Navigationsverfahrens, wird da quasi nicht, wird da keine Aussage drüber gemacht? Noch nicht direkt, nein. Also es gibt natürlich, die Wegpunkte sind meistens nach einem bestimmten spezifischen System definiert, aber es können durchaus verschiedene Systeme sein, die also verwendet werden. Anders formuliert, überall da, wo eh schon ein VOR steht, ist wahrscheinlich auch so ein Punkt. Genau. Und dann definiert man eben weitere Punkte, die dann eben per GPS oder per INS, genau, zu fliegen sind. Entweder das oder halt einfach aus Kombinationen von verschiedenen UARs. Ah, Kreuzpeilung dann wieder. Genau. Okay. Genau. Mhm. Oder Richtung und Entfernung geht, genau, auch. Also, ja, einfach irgendwo virtuelle Punkte im Raum. Und das dient halt dazu, dass man den Verkehr ein bisschen entzerren kann, dass nicht alles über das große VOR rübergeht. Ach so, ja. Wenn man sich jetzt mal zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Vogelfluglinie aus Schleswig-Holstein anschaut, wo es dann quasi über den Fehmarnsund-Fehmarnbelt alles klassischerweise rübergehen würde, dass man, weil da halt auch die Hauptfunkfeuer für den Verkehr nach Skandinavien zum Beispiel sind, mhm, oder ganz klassisch sind, dass man da halt nicht alles immer nur über einen Korridor rüberschickt, sondern sich auch, okay, Korridore ohne technische Hilfsmittel oder ohne weitere Bodeninfrastruktur definieren kann. Das heißt, es geht im Endeffekt um die Entzerrung vom Verkehr, dass man auch eben vielleicht auch mal direktere Verbindungen fliegen kann und nicht nur über irgendwelche Umwege, nur weil da zufällig so ein Funkfeuer rumsteht. Genau. Okay, daher wahrscheinlich dann auch Area Navigation im Gegensatz zu Fixpunkt. Genau, dass man wirklich in die Fläche gehen kann. Mhm. Okay, und im konkreten praktischen Einsatz werden dann oft wahrscheinlich Flight Management Systeme eben diesen Punkt anfliegen, woher sie sich, wieder der Punkt von gerade, woher sie sich dann quasi die navigatorische Information holen, um da hinzufinden. Das weiß dann das FMS. Das interessiert mich als Pilot möglicherweise gar nicht. Ja, wobei dass der grundsätzliche Begriff der Flächennavigation schon deutlich älter ist, als es FMS gibt. I see, okay. Also FMS, die ganze Geschichte geht dann eher schon in einen anderen Bereich rein. Area Navigation war im Prinzip erstmal nur so, dass man sich Wegpunkte definieren kann, die nicht durch einen VOR oder ein NDB direkt darunter definiert, ja, sind. Okay. Und das wird aber eben vor allem zur Routenstreckennavigation eingesetzt. Oder ist das noch ein Anflugthema? Anflug schon sicherlich, dass man da halt auf einen Endanflug oder halt als Ausgangspunkt für einen Anflug, das auch so einen Wegpunkt aus der Flächennavigation nehmen kann, das auf jeden Fall. Okay. Also im Prinzip dient dient die Flächennavigation dann eben auch die Anflugverfahren zu entzerren. Zum Beispiel, also wenn ich das Instrument Landesystem zum Beispiel für einen Flughafen habe, was wir vorhin angesprochen haben, dann muss ich, wenn ich einen stark frequentierten Flughafen habe, als zuständiger Lotse ja sicherstellen, dass ich die von dir angesprochene Staffelung realisieren kann zwischen den Flugzeugen. Und da brauche ich wieder Navigationshilfsmittel, die eben, wenn die nicht in der Fläche vorhanden wären, wäre das viel, viel schwieriger, diese Staffelung sicherzustellen. Ja. Der Lotse müsste die ganze Zeit irgendwelche Ausweichempfehlungen, oder nicht Ausweichempfehlungen, sondern müsste im Prinzip Richtungen vorgeben, Kurse und Geschwindigkeiten, um den Verkehr zu entzerren. Und wenn man Fixpunkte hat, an denen man sich orientieren kann, für den Zweck dieser Staffelung ist das um ein Vielfaches einfacher. Also es ist ein ganz gängiges Verfahren für Anflüge und Abflüge. Ja. Zur Verkehrsflusssteuerung im Prinzip. Ist aber nochmal was anderes als die klassischen Pflichtmeldepunkte, die dann der Sichtflieger wieder hat. Oder, das ist was anderes, ja. Okay. Oder fallen die teilweise auch zusammen? Wahrscheinlich schon. Idealerweise fallen sie gerade nicht zusammen. Okay. Achso, ja klar, wenn man den Instrumenten und Sichtverkehr natürlich trennen will. Genau. Okay, genau. Okay. Und in vielen Fällen sind diese Punkte auch keine Punkte, die jetzt speziell gemeldet werden müssen in der Instrumentenfliegerei. Okay. Also gerade bei längeren Streckenflügen ist es dann, heutzutage ist es sowieso so in vielen Fällen, dass keine Positionsmeldungen überhaupt mehr erforderlich sind. Mhm. Allein deswegen, weil Radar haben wir jetzt nicht direkt angesprochen, aber eben weil die Luftraumüberwachung es den Lotsen ermöglicht, ein Verkehrslagebild zu haben. Die wissen ganz genau, wo die Flugzeuge sich befinden. Ja. Und es ist noch ein gängiges Verfahren wieder in diesen Remote Areas, wo ich keine Überwachung habe und wo, was es mittlerweile auch gibt, die Flugzeuge ihre Position noch nicht selbstständig zum Beispiel über Satellitenkommunikation versenden. Das ist ein Verfahren, was jetzt langsam entwickelt wird, Einzug erhält, dass eben die Flugzeuge aktiv ihre Position im Rahmen der Flächennavigation mitteilen, sodass ADS-B. Der Lotse auch als ADS-B, genau. Das ist das Stichwort. Ja, okay, das heißt, das Flugzeug hat eben durch eigene GPS typischerweise, findet seine Position, sendet es in der Gegend rum und genau. Genau, und das funktioniert eben, wenn ich einen Satellitendatenlink habe, auch zum Beispiel über dem Nordatlantik. Ja. Operationell genau, weil normalerweise ist ein ADS-B-Empfänger natürlich bodengebunden und nicht satellitengestützt. Genau. Okay, I see. Mhm. Aber ich meine mich zu erinnern, dass zumindest früher, gerade auf transatlantischen Routen, die Piloten tatsächlich regelmäßig irgendwelche Positionsmeldungen gemacht haben. Oder? Ja, auf jeden Fall. Da gab es halt auch spezielle Kommunikationssysteme für, weil halt meistens war es dann halt so, dass man da auch außerhalb der Reichweite der VHF-Kommunikation war. Das bedeutet, man musste dann auf Langwelle und HF. HF gehen, genau. Hatte dann auch noch so spezielles System, weil man nicht die ganze Zeit allein von der Pilotenbelastung nicht in diesen Funk reinhören konnte, weil der so dermaßen verrauscht war. Ja. Dass man dann ein System hatte, womit man dann die Fluglotsen selektiv ankündigen konnten, ich möchte mit dir sprechen. Taxiruf. Genau. Selcal heißt es. Genau. Ja. Selective Calling im Prinzip. Ja. Und das funktioniert, genau. Das Problem ist, dass man die, zum einen ist der, gab es wenig Frequenzen oder gibt es, also die Systeme, die sind noch operationell. Also die ganzen Verkehrsflugzeuge, die Langstrecke fliegen, sind auch mit solchen Empfängern ausgerüstet und Sendern natürlich. Das Problem ist, es gibt wenig Frequenzen, es gibt dann nur ein oder zwei, also es gibt bestimmte Center, die diese Frequenzen dann bewachen. Mhm. Und die Reichweite ist zwar hoch, aber das Signal ist sehr stark verrauscht, stark gestört. Und, da hat dann und um dort dieses Signal-Rauschverhältnis entsprechend so darzustellen, dass ich was höre, muss ich eine Verstärkung aufdrehen. Das heißt, es ist im Cockpit sehr laut und ich muss versuchen, diese Gesprächsfetzen in dem Rauschen unterzukriegen. Und das ist natürlich sehr belastend, wenn man das die ganze Zeit mithören würde. Und deshalb gibt es dieses Selective Calling, wo ein Ping ins Cockpit gesendet wird über einen bestimmten Code. Ja. Und das Flugzeug empfängt den und schaltet dann automatisch oder eben auf Aktion der Piloten hin diese Rauschsperre auf. Geht ja heute, glaube ich, auch viel über Textnachrichten. Ne? Ich weiß nicht, ob das über ACARS geht. ACARS ist das, ne? Genau. Genau, dass das eben schriftlich passiert dann. Genau, da gibt es eine Vielfalt von Datenlinks, die das unterstützen. Ist letztendlich auch für die Crews in dem Fall meistens egal, ob das jetzt nur über Satelliten in dem Moment übertragen wird, VHF-Datenlink oder auch HF-Datenlink. Hauptsache ist letztendlich natürlich, dass es irgendwie ankommt. Also es ist im Prinzip wie SMS, kann man vergleichen. Ja, genau. Letztes Thema, bevor wir uns über Satellitennavigation unterhalten, Performance-Based Navigation. Wir haben vorhin schon mal den Begriff, glaube ich, Navigational Performance irgendwie ist schon mal gefallen. Was muss ich darunter vorstellen? Im Prinzip ist es so, dass man nicht mehr spezifische Systeme vorschreibt, sondern nur noch eine Gesamtleistungsfähigkeit haben möchte. Also Leistungsfähigkeit heißt Präzision. Nicht nur Präzision, das ist das nächste, worauf ich hinaus wollte. Im Prinzip gibt es immer vier Anforderungen, die ein System erfüllen muss. Präzision und Genauigkeit ist einer. Dann ist noch die Verfügbarkeit, dass man es also auch wirklich einsetzen kann und dass es auch zu genügend Zeiten verfügbar ist, weil wenn ein System irgendwie nur zur Hälfte der Zeit verfügbar ist, wird es kein Pilot nutzen und auch keine Airline. Dann die Kontinuität. Wenn ich einmal damit angefangen habe, eine Flugphase zu beginnen, dann möchte ich die auch bis zum Ende mit diesem System tunlichst fliegen, mit dieser Komponente. Und die Integrität, das ist die Verlässlichkeit. Wie sehr kann ich mich auf das System verlassen? Weil gerade bei sicherheitskritischen Anwendungen ist es halt ganz wichtig, dass das Navi, wie jetzt hier im Auto, nicht sagt, ja, bitte auf der Autobahn wenden. Ja. Wenn das in der Luft passiert, ist es natürlich irgendwie schon eher suboptimal, sagen wir so. Und das bedeutet, Piloten oder das Ganze muss halt so sicher sein, dass man sich wirklich auf dieses System mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit verlassen kann. Und das ist die Integrität, die halt als vierte Anforderung immer mit dabei ist. Und Grundidee von dieser Performance-Based Navigation ist, dass man jetzt halt explizite Anforderungen für bestimmte Systeme oder für bestimmte Flugphasen zum Beispiel definiert. Und dann ist es im Prinzip völlig egal, mit welchem System man das erreicht. Das heißt, auf der anderen Seite stellen dann bestimmte Systeme, sind dann klassifiziert nach ihren Erfüllung der vier Kriterien. Genau, dafür gibt es dann ein leicht anderes Themenbereich, ist die Required Navigation Performance, was im Prinzip genau das angibt. Dass diese RNP-Werte geben halt an, gibt es in verschiedenen Abstufungen, zum Beispiel RNP 10 gibt es, RNP 1, heißt, dass ein Flugzeug in 95% der Zeit horizontal innerhalb von 10 nautischen Meilen für RNP 10 ist. Das ist also eher was für den Transatlantikflug zum Beispiel interessant ist. Ja. Gibt es RNP 1 zum Beispiel, das ist dann das, was zum Beispiel hier in Europa zum Beispiel, glaube ich, gefordert wird, dass man halt wirklich mit der Genauigkeit von 1 nautischen Meilen beliebig oder sehr, sehr genau halt auch en route fliegen kann. Und es ist im Prinzip, kann das auch dazu führen, dass spezielle Bereiche oder Routen, wir hatten es vorhin ja schon ein bisschen angesprochen, von manchen Flugzeugen eben auch nicht beflogen werden dürfen, weil eben diese Required Navigation Performance das System nicht hergibt, also das Navigationssystem im Flugzeug. Ja. Und das sind dann üblicherweise Routen, die eben entweder besonders dicht beflogen sind und man deshalb genaue Positionen braucht, oder was ich kürzlich gehört habe, war, dass es, vergessen in welchem, war glaube ich irgendwo in Deutschland, dass es da aus Lärmschutzgründen Abflugrouten gibt, die man sehr, sehr genau einhalten muss und man auch die nur mit einer bestimmten RNP fliegen darf. Genau. Das ist halt ein ganz großes Beispiel in Frankfurt. Aus Frankfurt, okay. Also ja, dass da halt wirklich wichtig ist, den Verkehr halt so lärmkompatibel wie möglich zu führen und dass da halt genau solche RNP-Verfahren definiert sind, die sehr, sehr genau halt da über die Gebiete führen, wo Möglichkeit wenig Menschen leben, wenig Menschen gestört werden und das natürlich auch eine hohe Genauigkeit erfordert, da wirklich genau lang zu fliegen. Ja. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass ein solches RNP, solche RNP-Anforderungen nicht immer nur auf das System gekoppelt ist, sondern immer Zusammenarbeit zwischen dem Ortungssystem und dem Flugzeug selbst, also dem Autopiloten. Das ist der Gesamtfehler, der am Ende rauspurzelt. Also nicht nur der Fehler, den das System macht, sondern auch den Fehler, den das Navigationssystem macht, dass beide, oder den der Autopilot macht, dass die beide berücksichtigt werden müssen. Okay. Bei den ganzen Nicht-Präzisionsanflügen und das interessanterweise, das ist manchmal ein bisschen missverständlich, schließt das Instrumentenlandesystem sogar mit ein, wenn dort nur mit dem Localizer geflogen wird. Also NDB, VOR und Localizer und auch bestimmte GPS-Anflugverfahren, aber die hatten wir noch nicht, das kommen wir gleich noch drauf. Ja. Aber bei diesen dreien brauche ich natürlich, so wie beim ILS auch, eine Führung, die mich aus meiner Anflughöhe, zum Beispiel aus diesen genannten 3000 Fuß in ungefähr 10 Meilen Entfernung, dann bis zur Schwelle zum Aufsetzpunkt hinführt oder bis zu der sogenannten Entscheidungshöhe, also der Höhe, wo ich im Anflug entscheide, lande ich oder starte ich durchbrechend den Anflug ab, weil ich zum Beispiel nicht stabilisiert bin, den Platz nicht sehe, irgendwas in der Form. Und beim ILS macht das eben dieser Gleitpfadsender mit dem Kreuzzeiger, der mir die vertikale Ablage anzeigt. Bei den anderen drei Systemen, wenn ich diese Information nicht habe, dann wird das durch einen Vergleich mit der angezeigten Höhe auf dem Höhenmesser durchgeführt. Ich habe also in der Karte eine Information für eine bestimmte Entfernung vom Platz, zum Beispiel in 10 Meilen, brauche ich eine bestimmte Höhe, zum Beispiel 3000 Fuß. In 9 Meilen 2700 Fuß, 8 Meilen 2400 Fuß und so weiter. Und diese Entfernungsinformation, die liefert mir wiederum das DMI. Ja. Das heißt, es reicht auch nicht, man kann einen Anflug nicht nur mit einem NDB oder nur mit einem VOR durchführen, sondern auch da braucht man wieder irgendwas. Letztendlich ist es fast wie eine Kreuzpeilung oder eine Koppelnavigation. Ich brauche also noch eine Entfernungsinformation oder irgendeine dazu kreuzende. Es gibt auch so ganz spezielle Anflugverfahren. Ich habe da mal eine Karte gesehen, auch aus Skandinavien oder aus Russland, wo war ein ganz wirres Anflugverfahren mit zwei NDBs. Aber der Normalfall ist eben, dass es zusätzlich zu dem NDB-VOR oder eben dann dem Localizer-Anflug ein gekoppeltes DMI gibt, was dann die, oder ein DMI gibt, was die Entfernungsinformation zur Verfügung stellt und anhand dessen man sich da runterhangelt. Und da ist es insbesondere natürlich auch hilfreich, wenn ein zweiter Pilot im Cockpit einem die Höhen vorgibt. Man selbst konzentriert sich einfach, Sinkrate, Fluggeschwindigkeit, Fluglage zu halten und macht dann eben in regelmäßigen Abständen diese Checks der Höhe. Was da noch mit dazu kommt, ist, dass es da, wie man sich jetzt da runterhangelt, wie Theo es gesagt hat, da gibt es auch noch durchaus Unterschiede. Ganz klassisch, wenn man von den Nicht-Präzisionsanflügen ausgeht, war es diese Dive and Drive. Okay. Also, dass man immer für bestimmte Abstände zur Landebahn oder bestimmt definierte Punkte Mindesthöhen hat, die man dann bis zur nächsten Mindesthöhe einhalten muss. Das lief dann darauf hinaus, dass man stufenförmig einen Anflug gemacht hat, ganz klassisch, uralt. Mittlerweile macht man das eher so, dass solche Nicht-Präzisionsanflüge als Continuous Descent Approach geflogen werden, CDA, dass man also mit einem, meistens mit Unterstützung vom FMS oder von anderen bordseitigen Systemen, halt ein kontinuierliches Sinken bis zur Schwelle hat, auch aus Lärmgründen und Effizienzgründen. Ja. Was da noch wichtig ist, ist halt die Frage, bis zu welcher Höhe darf ich überhaupt sinken bei einem solchen System? Das ist sind die sogenannten Minima, zu denen man fliegen muss. Und da gibt es auch verschiedene. Für einen Nicht-Präzisionsanflug, wo man sozusagen nach dem ganz klassisch bis zu einer bestimmten Höhe sinken darf und dann sozusagen auf der Höhe weiterfliegt, gibt es sogenannte Minimum Descent Altitudes. Das sind Höhen, die man auf keinen Fall unterschreiten darf. Das bedeutet, wenn man 20 Fuß drüber ist, dann muss man schon wieder abfangen und dann fliegt man, kann man theoretisch, jedenfalls vor den Zeiten von diesen Continuous Descents, geradeaus weiterfliegen. Und wenn man dann in der Höhe die Landebahn sieht, kann man dann trotzdem noch landen zum Beispiel. Demgegenüber stehen die Decision Altitudes, also Entscheidungshöhen oder Decision Heights. Height ist immer über Grund, Altitude ist immer über Meer. Ne? Genau, danke, richtig. Ja. Dass man da dann wirklich genau bis zu dieser Höhe fliegen darf und genau an dieser Höhe, an seiner Entscheidungshöhe guckt, kann ich meinen Anflug visuell fortsetzen? Also sehe ich die Landebahn, sehe ich genug von der Landebahnbefeuerung zum Beispiel oder muss ich durchstarten? Da ist allerdings zum Beispiel schon mal die ganzen Hindernisfreiflächen bei der Verfahrensplanung mit überlegt worden, dass man in dem Moment, wo man sich entscheidet und dann wieder Gas reinschiebt, um durchzustarten, jedenfalls, wenn man nicht genug sieht, noch weiter durchsinkt und wieder durchstartet. Das sind sozusagen die beiden Unterschiede, warum es manchmal Minimum Descent Altitudes gibt und manchmal Decision Altitudes. Mhm. Okay. Und eine Sache, die wir auch noch nicht angesprochen haben, sind diese Outer, Middle und Inner Beacons, die im Prinzip an definierten Stellen nochmal quasi senkrecht nach oben strahlen und ich fliege quasi durch dieses Ding durch, es hupt und dann weiß ich, da muss ich in der Höhe sein. Genau, die Marker. Genau. Da ist das Witzige dran oder das Interessante, die werden nicht explizit gerastet. Die senden alle auf der gleichen Frequenz von 75 MHz senkrecht nach oben in einem relativ engen Kegel. Ja. Aber manchmal, wenn man zufällig gerade irgendwo noch eine ILS-Frequenz gerastet hat und fliegt über, zum Beispiel fliegt mit einem kleinen VFR-Flugzeug, was für Instrumentflug zugelassen ist, und diese Marker anzeigen oder auch akustischen Signale im Cockpit hat und man hat eine ILS-Frequenz eingedreht und fliegt im Platzbereich in der Gegend rum und trifft sowas, dann fängt es an zu piep, piep, piep. Das ist eben, es gibt in Abhängigkeit der Entfernung und der Annäherung gibt es drei Arten von Marker, eben den Outer, Mittel- und den Inner-Marker, die sich in ihren Farbcodes unterscheiden. Der Outer-Marker ist blau, der Mittelmarker ist orange und der Inner-Marker ist weiß. Das sind dann die Farben von den Lämpchen, die angehen. Weil wir haben ich habe jetzt nicht die Farben vertan, aber genau, also das gibt eine farbliche Markierung. Dafür gibt es dann auch Anzeigen im Cockpit, in den meisten Cockpits zumindest, wo die noch in Verwendung sind, die dann aufblinken. Gleichzeitig sind die in der Karte markiert. Man muss dazu sagen, dass also in vielen Fällen gibt es gar nicht alle Marker. Und häufig gibt es zum Beispiel nur den Outer-Marker und den Middle-Marker. Inner-Marker gibt es, glaube ich, noch relativ selten. Es ist häufig so, dass, ich weiß nicht, ob es generell so ist, aber es ist häufig so, dass der Mittelmarker zusammenfällt mit der Entscheidungshöhe für einen normalen Instrumentenanflug. Das sind 200 Fuß. Und der Outermarker ist meistens in so einem Abstand von ungefähr 5 Meilen, 1500 Fuß über Platzschwelle. Ungefähr. Ja. Und gleichzeitig ist das auch immer eine Checkhöhe. An der Stelle wird also, das gilt ja für den ILS, also für den Instrumentenanflug mit vollständigen ILS, dieser Marker. Und dort habe ich eben meine Gleitfahrtanzeige, die im Idealfall auf meinem Kreuzzeiger auf Null ist, weil ich eben auf dem Gleitpfad Richtung Schwelle anfliege. Und bei diesem Outermarker in einer gewissen Entfernung soll ich eine bestimmte Höhe haben, das ist in der Karte. Und das kann ich dann nochmal gegenchecken. Das heißt, ich habe zusätzliches Safety-Feature, also nochmal eine Redundanz zu dem Kreuzzeiger. Obwohl da alles in Ordnung ist, kann ich nochmal gucken, stimmt denn die Höhe für diese Entfernung an dieser Markerposition mit dem überein, wie es sein soll. Und falls nicht, ist das natürlich ein Grund, sofort durchzustarten und erstmal zu schauen, was überhaupt Sache ist, obwohl man natürlich noch nicht, dann wird der Anflug sofort abgebrochen. Ja. Aber das ist auch gut so, weil es durchaus beim ILS zum Beispiel auch noch Nebenmaxima oder Nebenkeulen gibt von der Ausbreitungscharakteristik. Das bedeutet, man kann gegebenenfalls ein anderes Maximum sozusagen einfangen, dass man zu steil anfliegt und dass dann die Höhen nicht passen oder auch zu niedrig anfliegen, was eigentlich noch gefährlicher wäre. Und das könnte man dann halt anhand dieser Cross-Checks mit den Markern rechtzeitig rausfinden und dann durchstarten, weil und durchstarten ist immer die sichere Alternative. Wobei das ja im Ernstfall natürlich unwahrscheinlich ist, weil eine der Radarloads ja natürlich schon ungefähr in der richtigen Höhe auf den Localizer und auf den Gleitpfad setzt, also dass man da eine Nebenkeule erwischt, ist vermutlich unwahrscheinlich. In der Praxis schon eher unwahrscheinlich, aber gerade an kleinen Plätzen ist nicht immer gesagt, dass die Anflugkontrolle immer auch eine korrekte Höheninformation oder eine komplette Radarführung für bestimmte Verfahren hat. Okay. Über Transponder haben wir auch noch nicht geredet, aber das tun wir auch nicht. Transponder hatten wir nicht, Radar hatten wir nicht. Genau. Man könnte noch mal eine ganze Episode Richtung Flugsicherung bzw. Air Traffic Control machen. Genau. An- und Abflugverfahren, da gibt es relativ viel, das stimmt. Ja. Gut, dann lass uns mal über GPS reden. Oder eigentlich müsste man sagen über Satellitennavigation, weil GPS ist ja eigentlich schon eine konkrete Ausprägung. Genau. Ja, fangen wir einfach mal an, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das war, leider muss man es auch bei der Satellitennavigation sagen, das ist wieder ein Kind des Krieges, in diesem Fall des Kalten Krieges. Naja, weiß gar nicht, ob ich da leider sagen würde, so bringt der Krieg wenigstens auch sinnvolle Dinge hervor. Wenn schon, ja, jedenfalls eine positive Sache, so kann man es auch sehen. Genau. Aber wie gesagt, es war halt eine Entwicklung, die halt wirklich von militärischen Gegebenheiten erzwungen wurde. Und interessanterweise wieder mal zu der Zeit parallel sowohl in den USA als auch in der ehemaligen Sowjetunion mit jeweils eigenständigen Systemen mehr oder weniger verfolgt wurde. Mhm. Grundidee von dem Ganzen war, oder wo man erstmal auf die Idee kam, war, als man schon direkt mit Sputnik, also dem ersten Satelliten, den die Russen damals die Sowjetunion damals in den Orbit geschossen hat. Da konnte man erkennen, dass anhand der, war es irgendwann amerikanischen Wissenschaftlern möglich, eine halbwegs genaue Ortung des Satelliten durchzuführen, indem sie die Frequenzverschiebung des ausgestrahlten Signals beobachtet haben. Mhm. Und da war dann sozusagen das erste Mal die Idee davon, dass man Ortung und Satelliten miteinander kombinieren könnte. Mhm. Das führte dann dazu, dass man sozusagen sich auch überlegte, okay, wenn ich jetzt anhand der Dopplerfrequenzverschiebung die Position von meinem Satelliten bestimmen kann, warum kann ich denn nicht, wenn ich die Position von dem Satelliten kann, über die Frequenzverschiebung durch den Doppler-Effekt auch meine Position am Boden bestimmen? Mhm. Und das war sozusagen einer der Vorläufersysteme vom GPS, wo dann wirklich anhand solcher Satelliten mit anhand der Dopplerfrequenzverschiebung eine Position ermittelt werden konnte. Das Ganze dauerte relativ lange, war relativ ungenau, aber es war auf jeden Fall schon eine Möglichkeit, weltweit eine autonome Position zu berechnen. Das heißt, da waren auch schon Satellitenkonstellationen im All? Genau, das waren, ich glaube, es waren nicht viele Satelliten, aber es gab durchaus einige Satelliten, die dafür benutzt wurden, die von der Navy, glaube ich, primär benutzt wurden, dass zum Beispiel die U-Boote nach einer langen Tauchfahrt, wenn der Drift von deren Inertialnavigationssystem zu schlecht wurde, auftauchte, mal dann irgendwie 10 Minuten die Position ermittelt hat und dann sozusagen wieder weiterfahren konnte. Mhm. Das war so die Grundidee vom Ganzen. Und das wurde dann weiter vertieft. Von den Russen gab es auch ganz, ganz ähnliche Systeme, indem man dann sagte, okay, wir machen das nicht über die Dopplerfrequenzverschiebung, sondern wir machen das über eine Möglichkeit, die Schrägentfernung zu den einzelnen Satelliten zu bestimmen. Und wenn wir dann genügend Satelliten am Himmel haben und zu jedem Satelliten sowohl die Position des Satelliten als auch die Entfernung zu dem Satelliten wissen, dass wir daraus eine Position berechnen können. Okay. Und das heißt, Schlüssel des Ganzen ist die Entfernungsmessung zu einem Satellit. Genau. Und das passiert wahrscheinlich wie immer über Laufzeitmessung. Ja. Im weitesten Sinne schon. Da muss ich gleich von Anfang an sagen, das geht wieder tief in die Nachrichtentechnik, wo ich nicht alles weiß. Ich versuche es mal so laienmäßig wie möglich darzustellen. Kann durchaus sein, dass das nicht alles korrekt ist. Ja. Im Endeffekt ist es so, dass zumindest bei GPS alle Systeme auf derselben Basisfrequenz senden. Mhm. Das ist eine Trägerfrequenz und alle Satelliten senden auf derselben oder mit derselben Trägerfrequenz. Das bedeutet auch, dass sich die einzelnen Signale überlappen und man im Prinzip nur ein wildes Mischmasch empfangen würde. Dementsprechend, um das zu vermeiden, nutzt man sogenanntes Code Multiplexing, CDMA. Mhm. Das ist auch was, was zum Beispiel im Mobilfunk benutzt wird, dass da einfach, oder einfach ist hier das falsche Wort, dass da bestimmte Spreizcodes verwendet werden, die dann ein aufgeprägtes Signal über einen gewissen Frequenzbereich aufteilen und das charakteristisch für einen Satelliten ist. Das bedeutet, dass mehrere Satelliten auf einer derselben Basisfrequenz senden können und trotzdem ein Empfänger aus diesem Gemisch noch wieder einzelne Signale extrahieren kann. Mhm. Und jetzt, was enthält so ein Signal? Also was senden diese Satelliten? Da gibt es mehrere Informationen, die halt da aufgeprägt sind. Das ist zum einen ein Ranging-Code selbst. Dieser Code ist halt ist für jeden Satelliten einzeln und ist auch den Empfängern bekannt. Und dadurch, dass die Empfänger denn diesen Code intern nachbilden und mit dem empfangenen Code von diesem Satelliten vergleichen und das Ganze dann so hin und her schieben, bis das alles passt, kann daraus die Schrägentfernung berechnet werden. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also mein naives Verständnis bisher war immer, dass ich weiß, wo der Satellit ist. Genau. Weil ich das weiß, können wir nachher darüber reden, woher. Genau. Und dass der Satellit beim Lossenden des Signals die Uhrzeit in das Signal reinschreibt und ich messe es dann, was schon nicht funktionieren kann, weil nämlich sich Uhren synchronisieren. Was wir auf jeden Fall ganz klar festhalten müssen am Anfang, Satellitennavigation hat unheimlich viel mit Timing zu tun. Ja, genau. Das ist also wirklich die korrekte Synchronisation und auch eine gemeinsame Zeitbasis verdammt wichtig ist. Für die Satelliten? Für alle, die daran beteiligt sind. Okay. Also besonders für die Satelliten, genau. Aber im Prinzip müssen alle eine sehr, sehr genaue Zeit haben und Umkehrschluss kann aber Satellittennavigation auch für das Timing benutzt werden, kommen wir später drauf zu kommen. Und jetzt ist es so, dass diese Code-Sequenzen, die halt für jeden Satelliten einzeln sind, an einem bestimmten Punkt immer mit der Zeitskala von dem Satellitensystem korrelieren. Das bedeutet, der Empfänger kann sozusagen, indem er jetzt sein Replikat dieses Codes mit dem empfangenen Code vergleicht, kann er über Verschiebungen im Zeitbereich erkennen, wie war jetzt die ungefähre Laufzeit zu dem Satelliten. Also sprich, der Empfänger macht quasi Pattern-Matching, wenn man so will. Er versucht quasi das Muster, das er empfängt, auf ein Modell dessen, wie es sein müsste, draufzulegen und kann damit quasi das Signal verschieben und kriegt es damit absolut aligned. Genau, diese Codes sind so noch ausgelegt, dass sie sehr, sehr spezifische Autokorrelationen haben. Das bedeutet, wenn man dieses Signal mit sich selbst kombiniert, dass es dann nur, wenn es wirklich aufeinander passt, diese Korrelationsfunktion ein Maximum hat und ansonsten sehr, sehr gering ist, dass man dieses Maximum sehr gut von den restlichen Werten unterscheiden kann. Und das sind halt diese Pseudo-Random Noise Codes, so werden sie bei den GPS-Satelliten genannt und das nennt sich dann auch PRN und PRN ist dann zum Beispiel auch die Nummer, mit denen die Satelliten identifiziert werden im Orbit. Okay. Also nochmal. In dem Signal ist nicht die Absendezeit drin, oder doch? Nicht explizit. Okay. Sondern ich kann das nur durch das Übereinanderlegen der Codes, der Patterns quasi, kann ich dann quasi wieder eine Zeitinformation daraus ziehen. Genau. Okay. Aber ich mache dann im Prinzip doch Laufzeitmessung. Im Prinzip lässt sich das wieder auf Laufzeitmessung zurückführen. Genau. Also nur, dass ich eben, genau. Okay. Nur, dass ich es eben nicht tatsächlich die Laufzeit messe, sondern die Empfangszeit über dieses Pattern-Matching zur Sendezeit, die da im Prinzip encoded ist, im Bezug setzt. Genau, richtig. Okay. Also das ist aber auch wirklich sehr, sehr, ist ein kompliziertes Verfahren. Für Nachrichtentechniker ist es wahrscheinlich einfach zu erklären. Ich bin jetzt kein Nachrichtentechniker, das ist schon ziemlich abgefahrenes Zeug. Nichtsdestotrotz, wenn ich die Position dann brauche ich natürlich mehrere Satelliten, da mache ich wieder eine Kreuzpeilung, je mehr ich habe, desto besser. Genau. Klar, aber ich muss die Position von den Satelliten kennen. Genau, und deswegen ist auf dieses Signal, was die Satelliten ausstrahlen, noch neben diesem Code, der sozusagen für die Entfernung, für das Ranging verantwortlich ist, auch noch ein weiteres Signal aufgeprägt, die sogenannten Navigationsdaten. Mhm. Und diese Navigationsdaten dienen halt dazu, zum einen die bestimmte Bahnparameter zu übertragen, dass für jeden Satelliten einzeln die Position zu einem bestimmten Zeitpunkt berechnet werden kann, aber zum Beispiel auch andere Effekte zu kompensieren. Das bedeutet, es gibt dafür Parameter, mit denen der der Fehler der Atomuhr, die in einem solchen Satelliten drin ist, korrigiert werden kann. Mhm. Okay, wenn man weiß, wie die driftet. Genau, das bedeutet, es gehört auch immer ein Bodensegment dazu, was die Satelliten überwacht und gegebenenfalls aktualisierte Informationen an die Satelliten schicken kann, die dann wieder an die Nutzer weiter ausstrahlen. Also nochmal, der Satellit sendet nicht seine Position, sondern die Bahnparameter. Genau. Und dann kann der Empfänger aufgrund der aktuellen Zeit und dieser Bahnparameter die Position rekonstruieren. Genau, jedenfalls für GPS ist das so. Okay. Am Anfang lassen wir jetzt erstmal nur über GPS reden. Okay. Und der Grund, warum man nicht direkt die Position mitsendet, ist, weil dann der Satellit seine Position kennen müsste. So muss er die nicht kennen, so braucht nur die Bahnparameter, die sind relativ stabil über die Zeit. Ja, das auch nicht. Bei den Genauigkeiten, die man für die Satellitennavigation braucht, muss es schon sehr, sehr genau sein. Also ob man jetzt man weiß die Position, oder das Kontrollsegment muss immer die Position der Satelliten wissen, auf jeden Fall. Ist es mehr oder weniger Geschmackssache, ob man das jetzt als Orbitparameter überträgt, so macht das GPS zum Beispiel. Oder ob man jetzt zum Beispiel eine Position zu einem bestimmten Zeitpunkt überträgt und die Nutzer von da dann zum Beispiel den Orbit aufintegrieren lässt. Mhm. So macht das GLONASS mehr oder weniger. Also das russische System, was parallel zu GPS entwickelt wurde. Aber der Punkt ist, die tatsächliche Position mitzusenden macht wenig Sinn, weil die sich ja ständig ändert. Also ich muss irgendwas machen, wo die Information an sich stabil ist. Genau, beziehungsweise wo man dann halt auch für einen längeren Zeitraum ein sogenanntes Fitting-Intervall, also für den diese jeweiligen Navigationsdaten ihre Gültigkeit haben, dass man da innerhalb der geforderten Genauigkeiten ist. Okay. Das heißt, der Satellit sendet das Signal fürs Timing, das haben wir vorhin besprochen, versuche ich es nicht nochmal zu erklären. Ja. Es sendet in dem Signal seine Positions- oder Bahndaten. Genau. Sonst noch was? Die Zeit? Ja. Da haben wir schon mal. Okay. Die Zeit und Range, genau. Was es noch zum Beispiel sendet, sind halt weitere Parameter, um andere Effekte versuchen ein bisschen zu verbessern. Zum Beispiel, was auch noch einen großen Einfluss auf die Signalgüte oder die Präzisionsgüte von Satellitennavigationssystemen hat, sind Verzögerungen, die in der Atmosphäre auftreten können. Zum Beispiel in der Troposphäre, also das, wo das Wetter geschehen ist. Je feuchter die Luft ist, desto mehr wird das Signal, oder je nach Feuchtigkeit wird das Signal anders beeinflusst. Die Ionosphäre, also eine relativ hohe Atmosphärenschicht, kann durch solare Aktivität ziemlich großen Einfluss auf die Schrägentfernung oder auf die Messungen der Satellitennavigation haben. Und da werden zum Beispiel teilweise Parameter für Korrekturmodelle mit übertragen, okay, die man dann als Nutzer wieder anwendet, um dann versuchen, einen Teil dieser Effekte wieder rauszurechnen. Okay. Das heißt, so ein GPS-Empfänger muss schon relativ viel rechnen. Richtig. Das war auch am Anfang wirklich durchaus eine Herausforderung. Ich erinnere mich wir haben bei uns vom Institut noch im Keller unseren ersten GPS-Empfänger stehen. Der konnte damals vier Satelliten gleichzeitig tracken und noch einen weiteren schon mal vorbereiten. Das war schon damals verdammt viel. Hat, glaube ich, irgendwie so damals den Gegenwert eines schönen großen Einfamilienhauses gehabt. Waren irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 Höheneinheiten, 19 Zoll, also richtig solides Ding. Heute kann jeder kleine Handychip deutlich mehr, deutlich besser und deutlich schneller. Also da sieht man schon, wie da die Technik unheimlich vorangeschritten ist. Ja. Und damals gab es auch längst noch nicht so viele Satelliten. Also ich weiß ich war selbst nicht dran beteiligt, aber man hört das von denen, die beteiligt waren bei uns im Institut. Da wurde ja viel im Bereich automatische Anflüge mithilfe von GPS in den 80er, 90er Jahren gemacht. Und zu der Zeit gab es nur bestimmte Zeitfenster, in denen die Satelliten überhaupt verfügbar waren, die für die Navigation notwendig waren. Also sprich, sie waren in einer Konstellation, dass die Präzision vom empfangenen Signal dass und so eben mindestens diese 4 Satelliten in der Form verfügbar waren. Heute sind, glaube ich, irgendwie 26 aktiv, oder kann das sein? Ja, 24? Also bei GPS momentan 31. 31, okay. Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt auf die aktuellen Systeme können wir später kommen. Ja, aber was Theo schon genannt hatte, dass wir mindestens 4 Satelliten brauchen, um eine Position zu berechnen. Ja, 3 Koordinaten. Genau. Warum jetzt der 4? Wahrscheinlich für dieses Pattern Matching. Ja, genau, für den Fehler der Uhr sozusagen. Mhm. Wenn man jetzt wie gesagt, Satellitennavigation hängt ganz stark von den Uhren ab. Wenn man jetzt als Empfänger eine hochgenaue Atomuhr hat, die hochstabil ist, sehr, sehr genau mit der GPS-Systemzeit korreliert und übereinstimmt, dann reichen 3 Systeme, 3 Messungen komplett aus. Mhm. Aber ja, kaum einer wird sich eine große Atomuhr in sein Handy einbauen. Genau. Auch wenn es da Überlegungen gibt, hochpräzise Uhren zu machen, aber die müssen dann halt auch genau synchronisiert werden. Ja. Und deswegen schätzt man, oder schätzt jeder Empfänger noch einen Empfängeruhrenfehler mit. Mhm. Und da hat man dann sozusagen vier Unbekannte, nämlich die Position XYZ ja. und diesen Empfängeruhrenfehler. Mit vier Unbekannten braucht man auch vier ja. Gleichungen bzw. vier Messungen und deswegen braucht man vier, ja. vier Messungen zu verschiedenen Satelliten, um eine ganz einfache Positionsrechnung zu machen, mindestens. Und je mehr, desto besser, dann kann ich Durchschnitte bilden, oder? Genau, kann man Durchschnitte zum einen bilden. Das ist, man spricht da von gewichteten Least-Squares-Rechnungen, die dann da gemacht werden, dass man einfach versucht, die Fehlerquadrate zu minimieren, um dann möglichst genau zu rechnen. Man kann es aber auch dafür benutzen, redundante Informationen dazu benutzen, die Integrität zu verbessern. Das ist zum Beispiel was in der Luftfahrt verwendet wird, dass man da halt sich anschaut, wenn jetzt ein Satellit aus der Reihe tanzt, nach dem Motto, dann ist irgendwas nicht in Ordnung und dann kann man nochmal anhand der redundanten Informationen überprüfen, wie sieht das aus, wenn ich einen Satelliten wieder weglasse, wird es dann wieder besser und dadurch kann man dann die Verlässlichkeit des Systems zum Beispiel steigern. Genau, und dann kann man eben auch mehrere Empfänger einbauen und hat dann da wieder Redundanz und kriegt dann damit wahrscheinlich eine relativ hohe Integritätsmaßzahl für deine RNP hin. Genau, aber das ist, muss man ganz vorsichtig sein, dieses ich baue mir mehrere, oder hat man auch ganz häufig bei Privatfliegern, wozu brauche ich jetzt noch hier einen zweiten künstlichen Horizont? Ich habe doch drei GPS-Geräte bei mir im Flieger, da kann doch nichts passieren. Ja, aber was passiert, wenn das System mal komplett nicht verfügbar ist? Ja klar, ist? Satellitenputzen, wie man immer sagt. Genau, also wenn da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann. Wenn, dann hilft einem auch nicht, wenn man drei oder fünf klar. oder zehn GPS-Systeme an Bord hat, dann ist das Ding einfach weg und da hilft einem das klar. auch im Hinblick auf die Integrität, also die Verlässlichkeit des Systems auch nicht wirklich ja, okay. weiter. Es gibt diesen Begriff des Almanach. Genau. Erklären Sie? Ja. Bitte? Der Almanach ist im Prinzip ein Hilfsmittel für einen Satellitennavigationsempfänger, erstmal zu gucken, zu wissen, wo er nach Satelliten zu suchen hat. Was heißt denn nach Satelliten suchen? Genau. Da ist ja keine Antenne, die da irgendwie ausgerichtet werden muss. Genau, aber was zum Beispiel einen großen Einfluss hat, ist zum einen die... Doppler-Frequenzverschiebung, je nachdem, wo sich der Satellit am Himmel befindet, dadurch, dass GPS-Satelliten in einem relativ niedrigen Orbit unterwegs sind, sind die relativ schnell unterwegs. Das bedeutet, man empfängt sie schon mal auf einer anderen Basisfrequenz, als sie ursprünglich senden, je aha. nachdem, an welcher Position des Himmels sie sich in welcher Geschwindigkeit relativ zu einem bewegen. Mhm. Und man, der Empfänger muss ja auch halbwegs wissen, wie könnte jetzt meine aktuelle Zeit sein, dass er halt diese Code-Sequenz, die halt für das Ranging verantwortlich aha. ist, schon mal so ein bisschen vorsteuern kann. Mhm. Und dementsprechend, wenn man einen GPS-Empfänger momentan frisch anschaltet und er nicht irgendwie ertrickst, indem er zum Beispiel ja, Internetverbindung oder sowas nutzt, muss der erstmal gucken, wo ist überhaupt ein Satellit. Er sucht dann sozusagen sein gesamtes Suchbereich. Also wo, dass er im Sinne von Frequenzspektrum. Genau, dass er die Doppler-Frequenzverschiebung rausrechnet, also ja. bei welchen Frequenzen und ganz schon mal grob versucht vorzusteuern, in welchem Bereich jetzt diese Code-Verschiebung läuft, ja. dass er da versucht, die ganzen Filter, die halt im GPS-Empfänger sind, schon mal vorzusteuern. Mhm. Und wenn er jetzt einen Satelliten empfangen hat, weil es gerade mal gepasst hat, dann überträgt dieser Satellit verschiedene Informationen, also zum Beispiel die Navigationsdaten für seine eigene Position. Mhm. Aber das hilft in dem Moment auch nicht weiter. Ja. Und deswegen überträgt GPS zum Beispiel noch den Almanach. Der Almanach sind im Prinzip auch Kepler-Orbit-Parameter, ähnlich wie bei den Ephemeriden, also bei den reinen Navigationsdaten für den einzelnen Satelliten. Aber für andere Satelliten? Für alle anderen Satelliten, aha. die ein bisschen ungenauer sind, ein bisschen schneller übertragen werden können. Mhm. Und dadurch ist es dann möglich, dass der Empfänger schon mal für den einen Satelliten, den er getrackt hat, so nennt sich das, wenn man, ja. wenn er wirklich sozusagen eingerastet ist auf diesen Satelliten, schon mal erkennen kann, wo sind noch andere Satelliten unterwegs und dass er dann die Schleifen vorsteuern kann und dementsprechend schneller die anderen Satelliten auch mit finden kann. Mhm. Das ist witzig, das ist auch so eine Art Alignment wieder, ne? Wie früher beim INS. Genau. Okay. Mhm. Gut, okay, also der Almanach sind quasi die Positions- oder Bahnparameterdaten der anderen Satelliten, die jetzt gerade genau. im Moment... Genau, okay. die müssen nicht ganz so genau sein wie ja, die Ephemeriden, weil es nur darum geht, dass man ganz grob im richtigen Bereich guckt. Das genau, andere die werden Regeln nicht für Ranging oder für Positionsbestimmung verwendet, sondern nur zum Beschleunigen des Findens. Genau, das machen dann also meistens auch die GPS-Empfänger schon komplett selbstständig, dass sie die benutzen, um dann halt so schnell wie möglich ein gültiges Navigationssignal zur Verfügung okay, zu stellen. Okay. Ein anderer Begriff, der mir in dem Zusammenhang öfters über den Weg läuft, ist WGS-84. Ja. Ist schwer zu definieren. Es ist wieder so ein Klassiker in der Pilotenausbildung bzw. in den Prüfungen, was ist WGS-84? Und da was ist die richtige Antwort, Theo? Oh, weiß ich gar nicht. C. Genau, ja. Typische Pilotenantwort. Ja. Nein, es ist, also da wollen Sie hören, dass es ein Koordinatensystem ist. Es ist, wenn man es mal technisch betrachtet, ist es ein bisschen mehr als ein Koordinatensystem, weil es beschreibt im Prinzip schon ein Koordinatensystem, aber dafür definiert es verschiedene Parameter. Zum Beispiel, welche Gestalt die Erde hat, wie die Abplattung der Erde ist und solche Parameter. Also da geht es auch um Gravitationsgeschichten, die Größe von G. Genau, solche Sachen sind da drin, welche Masse hat die Erde. Und das ist zum Beispiel, muss halt für ein System einheitlich definiert werden. Mhm. Und das ist halt in diesem World Geodetic System aus dem Jahr 1984, das wird da festgelegt und wird für GPS verwendet. Böse Zungen behaupten, dass 1984 die einzige Zahl sei, die in diesem ganzen Standard, die sich über die Jahre nicht geändert hat. Und seitdem gibt es keinen neuen Standard. Genau, aber im Prinzip ist das halt so das System, auf das sich dann alles positionsmäßig bezieht, dass es alles auf einer Basis ist. Aber zum Beispiel auch nur für GPS. Mhm, okay. GLONASS wiederum hat sein eigenes System. GLONASS sind die Russen. GLONASS sind die Russen, genau. Die haben PZ90, nennt sich das, auch in verschiedenen Revisionen, wo halt versucht wird, mittlerweile die so eng wie möglich aneinander anzugleichen, dass man da halt nach Möglichkeit eine mehr oder weniger gemeinsame Basis hat, wenn man die zusammen benutzen möchte. Okay. Vielleicht als Randnotiz dazu, da kann man sich dann schon gut vorstellen, dass das die Höheninformationen zum Beispiel, die man von so einem GPS dann an der Stelle erhält, nicht unbedingt die gleiche ist, die andere Instrumente im Flugzeug anzeigen, die sich zum Beispiel wiederum auf Meeresniveau beziehen. Das ist immer eine Frage der Kalibrierung natürlich, welchen Bezugswert ich dort einstelle. Aber einfach dadurch, dass es unterschiedliche Bezugssysteme sind, kommt es da zwangsläufig zur Abweichung. Also das eine ist ja eben auch barometrisch und das andere ist halt eben, wenn man so will, geometrisch. Genau. Genau. Dann gibt es auch noch verschiedene Modelle sozusagen um diese Undulation, das ist sozusagen ein Unterschied zwischen der GPS-Bezugshöhe und der normalen Null-Bezugshöhe sozusagen umzurechnen. Aber ja, da kommen zwangsläufig dann Fehler dazu, wenn man halt Baromessungen und GPS- oder Satellitennavigationsmessungen miteinander vergleicht. Also zumindest in der Luftfahrt, soweit wie ich das weiß, wird die GPS-Höhe eigentlich auch nicht verwendet. Also sowohl Flugflächen als auch die QNH-Einstellungen an Flughäfen sind alle barometrisch. Richtig, richtig. Na? Es gibt ein paar Anwendungen, wo es benutzt wird, aber das ist dann schon relativ speziell. Nichtsdestotrotz ist es immer noch, auch wenn es dafür nicht primär vorgesehen ist, ist es natürlich ein willkommenes Backup-Medium, weil eine statische Druckabnahme an der Flugzeugaußenhaut, wo eben der Referenzdruck gemessen wird, die kann natürlich blockieren, die kann vereisen und im Zweifelsfall ist die GPS-Höhe, die unabhängig wiederum von äußeren Messungen in dem Sinne ist, kann im schlimmsten Fall das Einzige sein, was mir dann noch als Höheninformation bleibt. Ich habe natürlich noch andere Probleme, dann sollte die statische... Was dir bei der Staffelung aber auch nichts hilft, ne? Natürlich nicht. Ja, also von dem her, ja. Genau. Nochmal zu den Systemen ganz grundsätzlich. Beide Systeme wurden Ende der 70er oder Mitte der 70er konzipiert. Ende der 70er begann sowohl bei GPS als auch bei GLONASS in der Aufbau. Und dann waren die beiden Systeme so ungefähr Richtung 1990 so ganz grob erstmalig nutzbar. GPS, grundsätzlich gilt, dass solche Satelliten nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Das bedeutet, nach x Jahren müssen sie abgeschaltet werden, weil zum Beispiel entweder die Uhren kaputt gegangen sind oder der Treibstoff ausgegangen ist, um die Bahn nachzuregeln, zum Beispiel ganz grob gesprochen. Und da hatten die Russen zum Beispiel nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein sehr, sehr großes Problem. Mitte der 90er waren dann nur noch ganz, ganz wenige GLONASS-Satelliten verfügbar, sodass GLONASS da mehr oder weniger schon tot war, nicht benutzbar war. Und das hat sich jetzt erst in den letzten paar Jahren gegeben, dass wieder mehr Satelliten hochgeschossen wurden, dass zum Beispiel dass GLONASS jetzt auch sehr, sehr gut nutzbar ist mittlerweile. Aber in den Standard-Consumer-Geräten sind nur GPS-Empfänger drin? Nö, was für ein Handy hast du? iPhone 6. Da sind also auch zum Beispiel GPS und GLONASS schon mit dabei. Okay. Und die meisten oder sehr, sehr viele Empfängerchips zum Beispiel bieten schon die Möglichkeit an, dadurch, dass es mittlerweile ja alles mehr oder weniger nur als FPGA in Software mehr oder weniger gemacht wird, dass da in Zukunft auch weitere Systeme, moderne Systeme mit implementiert werden. Also Galileo wahrscheinlich. Galileo auf europäischer Seite, genau. Und dann gibt es zum Beispiel als globales System noch Baidu von den Chinesen. Ich dachte, diese komische Suchmaschine bei denen heißt Baidu. Ja. Das sind ja alles Baidu. Chinesische Namen, aber das Schöne ist auch, das Baidu-System hat irgendwie auch zwei Namen. Das heißt auch Kompass 2 und wird teilweise auch noch als Kompass bezeichnet. Okay, und alles das klar. Namen sind Schall und Rauch. Ja. Lass uns nochmal ganz kurz beim GPS bleiben. Da war es ja zumindest früher so, dass es ein ziviles und ein militärisches Signal gab, das sich in seiner Präzision unterschieden hat. Genau. Weißt du, was da technisch unterschiedlich war? Also wieso konnte ich nicht, also gab es da wirklich physikalisch zwei Signale? Gibt es immer noch. Okay. Es gibt nicht nur zwei Signale, es gibt mehrere Signale. Grundsätzlich gilt, was man jetzt standardmäßig, so ein ganz Standard GPS-Empfänger, und dazu zählt zum Beispiel auch das, was in der Luftfahrt verwendet wird, weil das halt immer sehr, sehr konventionell und erprobt sein muss, ist, dass man wirklich reines Einfrequenz, richtig Einfrequenz-GPS macht. Das bedeutet, man nutzt die L1-Trägerfrequenz und das aufgeprägte zivile Signal, was da benutzt werden kann. Und das macht auch jeder Empfänger so. Das Problem dabei ist, dass da sehr, sehr viele Einflussfaktoren mit dazu spielen können. Zum einen gab es früher da zum Beispiel die sogenannte Selective Availability. Das war ein System, um künstlich die Genauigkeit von GPS runterzuregeln. Das war, glaube ich, so, dass man da, dass in den Dokumenten damals stand, dass GPS irgendwie in 95% der Zeit irgendwie 100 Meter horizontale Genauigkeit noch hatten. Ja. Es war damals schon besser, es wurde dann halt künstlich verschlechtert, um halt auf diesem weiten Weg zu, auf dieser schlechteren Genauigkeit zu sein. Das war halt damals die Befürchtung der Armees, dass ihr GPS dafür verwendet werden kann, sie mit Raketen anzugreifen. Ja. Und deswegen wurde es verschlechtert. Das wurde dann, ich glaube, im Jahr 2000 aufgehoben durch eine Order von Präsident Clinton damals. Seitdem wurde es auch nicht wieder aktiviert und kann meines Wissens auch gar nicht mehr aktiviert werden. Das heißt aber, es ist nicht so, dass seitdem die Empfänger auch das militärische Signal empfangen, sondern das zivile Signal wird seitdem nicht mehr künstlich verschlechtert. Genau. Und was noch mit dazu kommt, ist, dass für militärische Benutzer schon von Anfang an vorgesehen war, einen Mehrfrequenzbetrieb zu haben. Ich hatte ja schon die Ionosphäre als einen großen Einflussfaktor erwähnt, der durchaus einen Einfluss haben kann auf die Positionsgenauigkeit, besonders im Vertikalkanal. Und nur ist es so, wenn man für einen Satelliten nicht nur eine Messung auf der einen Frequenz zur Verfügung hat, sondern auch noch eine Messung auf der zweiten Frequenz oder auf einer zweiten Frequenz, kann man dadurch, dass der Fehler in der Ionosphäre frequenzabhängig ist, diesen Fehler wieder rausrechnen. Das bedeutet, es gibt immer noch das zivile Signal auf der L1-Frequenz, das nennt sich L1CA. Und dann gibt es auf der L2-Frequenz, also einer komplett anderen Trägerfrequenz, gibt es ein L2P bzw. L2PY-Signal. L2P ist halt einfach nur, das ist theoretisch frei zugänglich, aber leider wird nicht L2P ausgestrahlt, sondern L2PY. Das ist ein verschlüsseltes Signal, das dann nur von zugelassenen militärischen Empfängern genutzt werden kann. Das bedeutet, ursprünglich war dementsprechend dem zivilen Nutzer nur ein Einfrequenz-GPS vorbehalten und nur militärische Nutzer konnten ein Mehrfrequenzsystem nutzen und damit auch die bessere Genauigkeit haben. Dann wurden auch noch leicht andere Navigationsdaten übertragen, dass damit noch die Genauigkeit ein bisschen besser wurde. Ja. Aber genaueres weiß man da nicht so genau. Und heutzutage kriegt man dadurch seine Mehrfrequenzigkeit hin, dass man einfach GLONASS und GPS gemeinsam verwendet? Jein. Ich meine, man kann da wahrscheinlich den Fehler nicht systematisch rausrechnen, aber man kann zumindest, man kriegt wahrscheinlich Daten von verschiedenen Frequenzen. Na, grundsätzlich ist jetzt erstmal, wenn wir jetzt erstmal rein beim GPS bleiben, dass GPS momentan auch dahin geht, mehrere zivil nutzbare Frequenzen einzuführen. Das bedeutet, zusätzlich zu diesen L1CA und L2PY-Signalen wurde zum Beispiel noch zwei weitere zivile Signale eingeführt, L2C und L5, die es auch zivilen Nutzern ermöglichen, für Satelliten, die ja halt diese Signale ausstrahlen, eine Mehrfrequenzmessung zu machen und damit den Ionosphärenfehler zum Beispiel komplett rauszurechnen. Da braucht man aber dann tatsächlich andere Empfängerhardware. Das ist nicht nur ein Software-Update und wahrscheinlich auch andere Satelliten. Genau. Also die Satelliten, nicht alle Satelliten, die modernen Satelliten können alles ausstrahlen, aber natürlich so ein Satellit hat eine Lebensdauer von 15 Jahren, sag ich mal. Das bedeutet, die alten Satelliten, die immer noch in Benutzung sind, können dann halt zum Beispiel kein L2C und die können kein L5 ausstrahlen. Das wächst sozusagen jetzt kontinuierlich. Das ist dieses Programm, mit dem die Amis ihr GPS modernisieren wollen. Okay. GLONASS auf der anderen Seite war von Anfang an so ausgelegt, dass jeder Nutzer, auch der zivile Nutzer, L1 und L2 nutzen konnte. Es gab da trotzdem auch noch militärische Signale, aber auch schon mit GLONASS L1 und L2 war eine Zwei-Frequenzmessung schon möglich. Interessant, wo wir gerade bei GLONASS sind, ist, dass noch fundamentale Systemunterschiede bestehen zwischen GPS und GLONASS. Also nicht nur, dass die Bahnparameter anders übertragen werden, dass zum Beispiel GPS Kepler-Parameter überträgt, während GLONASS es dem Nutzer sozusagen überlässt, die Position oder eine Basisposition mit Beschleunigung aufzuintegrieren, um dann andere Positionen zu berechnen. Aber was noch mit dazu kommt, ist, dass GLONASS, anders als GPS, nicht auf einer Frequenz sendet. Jeder GLONASS Satellit sendet nicht auf, auf der Basisfrequenz, sondern auf einer leicht verschoben oder leicht verschoben zur Basisfrequenz. Also jeder Satellit hat seine eigene Frequenz. Genau, dass man da nicht mehr von nicht mehr unbedingt von CDMA sprechen kann, sondern eher von FDMA, Frequency Diversity Multiplex. Genau, danke. Genau. Frequency Division Multiple Access oder irgendwie sowas. Ja. Hat natürlich auch wieder andere Schwierigkeiten, weil dann zum Beispiel die Signallaufzeiten in den Empfängern nicht für jeden Satelliten gleich sind, was auch wieder andere Effekte haben kann, aber wie man es macht, ist falsch. Ja. Aber GLONASS bot zumindest von Anfang an auch zivilen Nutzern die Möglichkeit, zwei Frequenzmessungen durchzuführen. Mhm. Okay. Genau. Aber wie du schon genau gesagt hast, man versucht jetzt halt immer mehr die Vorteile der einzelnen Systeme miteinander zu kombinieren. Und da gibt es zwei Stichworte. Zum einen ist das Multi-Constellation GNSS, also GNSS steht für Global Navigation Satellite System, ist also eine Verallgemeinerung der Satellitennavigation, dass man nicht mehr sagt GPS, sondern GNSS. Also Multi-Constellation ist, dass man mehrere Konstellationen sozusagen für seine Positionsrechnung benutzt. Konstellation gleich Hersteller. Genau. Land. System, genau. Ja. Genau. Und das andere ist Multi-Frequency, also dass man versucht, wirklich ausgesendeten Signale auf den verschiedenen Frequenzen zu benutzen. Ja, okay. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir haben halt schon seit den 90ern, sag ich mal, verfügbar GPS und mit Abstrichen GLONASS. Wir haben jetzt das europäische Satellitennavigationssystem Galileo, wo momentan auch schon, ja, ich sag mal, 8 Satelliten in verschiedenen Orbits unterwegs sind. Da gab es ja... teilweise ungewollte Orbits. Genau, ja. Die aber durchaus aus einer technischen Sicht zumindest trotzdem benutzbar sind, so wie sie jetzt sind. Ist halt die Frage, für wie lange und wie gut. Ja. Und Baidu als chinesisches System, die auch schon relativ weit sind, auch weiter als das europäische Galileo-System sind. Mhm. Was noch ganz interessant an Baidu ist, ist, dass sie nicht nur Satelliten haben, die halt wirklich eine weltweite Verfügbarkeit ermöglichen, indem sie halt wirklich weltweit gleichmäßig verteilt sind, sondern auch zusätzlich regionale Satelliten haben, die zum Teil geostationär und zum Teil in einem so, wie hießen die, IGSO, Inclined Geosynchronous Orbits, also so eine komische Achtbodenspur haben. Und damit schaffen sie es halt für ihren Zielmarkt, nämlich Asien, eine deutlich bessere Verfügbarkeit mit weniger Satelliten zu machen. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Ansatz, dass sie da verschiedene Satellitentypen in einem System kombinieren. Mhm. Okay. Aber Idee ist jetzt halt auch für moderne Anwendungen, dass man versucht, das so weit wie möglich zu kombinieren, um wirklich die Vorteile von allen Systemen miteinander zu koppeln. Auch da gilt ja wieder, dass das im Prinzip, also das ist total cool, dass es unendlich skaliert, weil die Satelliten eigentlich nichts tun müssen für einen spezifischen Empfänger. Ja, im Prinzip schon. Es gibt da auch so ein paar Begrenzungen. Dadurch, dass die mehr oder weniger alle auf einer Basisfrequenz senden, damit der Empfänger es möglichst einfach hat und man nicht noch irgendwie andere Antennen und so weiter einbauen muss. Heißt aber auch, dass da die Bandbreite schon begrenzt wird. Man kann nicht unendlich viele Signale per CDMA halt auf eine Basisfrequenz aufspreizen. Ja, aber das begrenzt die Anzahl der Satelliten und damit die Genauigkeit, oder? Aber nicht die Anzahl der Nutzer, weil die empfangen ja nur. Genau, die Nutzer, das war von Anfang an so konzipiert, dass die, weil es ist halt ein militärisches System, man wollte nicht, dass die Soldaten, die halt GPS benutzen, ortbar werden, dadurch, dass sie aktiv irgendwas ausstrahlen. Genau. Ja, das wollte sie empfangen halt nur und dann die Positionsbestimmung erfolgt rein passiv. Ja. Und skaliert, also um das nochmal zu sagen, also an der Stelle skaliert es beliebig. Genau, man kann beliebig viele Nutzer nehmen. Ja. Der Systembetreiber kriegt von den Nutzern, andersrum gesagt, nicht viel mit. Genau. Was haben wir denn sonst noch für Bestandteile? Die Satelliten sind, klar, haben wir gesagt, 31 Stück. Deren Aufgabe ist es, die Signale zu senden. Genau. Und deren Aufgabe ist es, ihre eigene Position irgendwie zu kennen. Gesagt zu kriegen. Da kommt das Kontrollsegment am Boden mit dazu. Mhm. Es gibt das Kontrollsegment, setzt sich in der Regel aus mehreren Komponenten zusammen. Zum einen sind das Referenzempfänger, womit halt die Signale kontinuierlich überwacht, gemonitort werden. Und deren Position bekannt ist. Genau, und dass man da halt dann alle möglichen Fehler zum Beispiel rausrechnen kann. Das fließt dann wieder in das Kontrollsegment zurück und die nutzen dann verschiedene Uplink-Stationen, um die ausgestrahlten Ephemeriden, also die ausgestrahlten Bahndaten oder Uhrenparameter wieder zu verbessern. Also nochmal, das Signal wird am Boden empfangen, wird dann mit der tatsächlichen Position des bekannten Empfängers verglichen und die daraus errechneten Fehler werden wieder zum Satellit gesendet, sodass der dann schon wieder ein richtigeres Signal sendet? Jein, im Prinzip schon. Natürlich dadurch, dass es halt ein weltweites System ist und sich die Fehler weltweit schon unterscheiden, kann man es nicht wirklich genauso machen. Aber im Prinzip ist das so jedenfalls die Idee. Oder wichtig ist halt, dass wenn zum Beispiel mal eine Satellitenuhr irgendwie Amok läuft und wegdriftet. Das kann durchaus passieren, wenn sie kaputt geht. Ja. Dann ist sozusagen die Idee, dass diese Bodenstationen das detektieren, das dem Kontrollsegment sagen. Das Kontrollsegment sagt, okay, da läuft irgendwas dramatisch schief. Ich deaktiviere mal diesen Satelliten und dann sozusagen über den Satellitenablink diesem Satelliten sagt, hier hör mal auf, den Mist zu senden. Okay. Mhm. Genau. Was tut das Bodensegment sonst noch? Es stellt halt, es benutzt halt auch die verschiedenen Messungen von den Satelliten, um die Bahn der Satelliten genau zu berechnen. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Also zum einen über die Satellitennavigationssignale selbst, aber zum Beispiel einige Systeme nutzen halt auch Laserreflektoren, mit denen dann der Orbit relativ genau vermessen werden kann. Mhm. Und im Kontrollsegment werden sozusagen alle Daten, die nachher der Nutzer bekommt, berechnet, vorberechnet und der Satellit strahlt sie nur aus. Der Satellit selbst ist, na, ich will nicht sagen dumm, aber er berechnet nicht alles selbst, sondern kriegt das meiste vom Bodensegment schon vorgecodet. Die Dopplerverschiebung der Signale spielt jetzt aber, hat man vorhin darüber geredet, dass es eine Art Vorläufer gab, Sputnik, ne, wo man über die Dopplerverschiebung die Position war kein deutscher Satz. Dieser Effekt spielt jetzt bei GPS im aktuellen System aber keine Rolle. Nicht, also er tritt auf jeden Fall auf. Ja klar, negativ haben wir vorhin drüber geredet beim Finden, aber als Benefit zur Positionsbestimmung wird es nicht eingesetzt. Zur Positionsbestimmung momentan nicht, nein. Okay. Aber was zum Beispiel benutzt wird, ist, dass die Dopplerfrequenzverschiebung für eine Geschwindigkeitsstützung verwendet wird. Mhm. Weil dadurch, dass man ja diese Dopplerfrequenzverschiebung ist abhängig von der Relativgeschwindigkeit vom Satelliten und sich selbst. Ja. Also Skalarprodukt zwischen dem eigenen Richtungsvektor und dem Richtungsvektor des Satelliten. Der Richtungsvektor des Satelliten, der Geschwindigkeitsvektor des Satelliten ist bekannt. Ja. Dadurch kann man dann Rückschlüsse auf die eigene Geschwindigkeit ziehen. Das wird zum Beispiel dann ganz interessant, wenn man GPS mit anderen Systemen koppelt. Also du meinst jetzt nicht, dass man das Bodensegment tut, um den Orbit genau zu bestimmen, sondern ein Empfänger in einem Flugzeug, sonst wo, macht quasi diese Analyse, um damit seine Geschwindigkeit relativ zum Satellit festzustellen. Genau, das geht in einem gewissen Rahmen geht das, aber zum Beispiel fürs Flugzeug wird es momentan nicht gemacht. Aber es gibt durchaus Ansätze, wo es sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel die Geschwindigkeit noch ein bisschen mitstützen möchte. Okay. Mhm. Okay, damit sind wir eigentlich, glaube ich, mit den konzeptionellen Geschichten durch, oder? Können wir mal über die Anwendung reden. Gerne. Genau, also ich meine, der allereinfachste Fall, ich erinnere mich noch, in der Fliegerei, Satellitennavigation, gab es früher diese Logger für die Segelflieger, die hat den GPS drin, gibt es immer noch. Und also die ich gleich erwähne, die will, glaube ich, niemand mehr einsetzen, weil das Einzige, was der angezeigt hat, waren die Geokoordinaten. Ja. Für die Praxis fast sinnlos. Ja, also es gibt auch Anwendungen, wo das durchaus so gewollt ist. Also ich erinnere mich ja zum Beispiel an meinen Prüfungsflug oder den großen Dreiecksflug, wo halt nachgewiesen werden muss, ich habe meinen Dreiecksflug gemacht und ich sollte gleichzeitig nicht vom GPS profitieren, sondern mich gefälligst selbst navigieren. Da war es halt schon ganz gut, dass da nur irgendwelche komischen Koordinaten sichtbar waren. Zum reinen Logging reicht es natürlich, aber als Navigationshilfe für den Pilot ist es quasi komplett untauglich. Ja, kann man schon so sagen, genau. Genau. Solange man nicht gerade die Hemisphäre wechselt, das ist mit dem Segelflugzeug ja höchst unwahrscheinlich. Kommt aus den Ehrseiten vor. Fällt mir eine Anekdote ein, die ich jetzt nicht erzähle. Okay, das heißt, die Frage stellt sich, wie ich dem Piloten das GPS-Signal ansonsten zugänglich mache, nutzbar mache. Genau. Ja. Dann will ich noch einmal, bevor Theo gleich was operationell sagt, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Herausforderungen für die Satellitennavigation in der Luftfahrt eingehen. Ja. Und da ist es halt wirklich das Hauptkriterium, dass die Integrität ausreichend sein muss. Mhm. Die Genauigkeit ist für viele Anwendungen im Luftfahrtbereich gar nicht so das große Problem. Vor allem, man hat ja meistens 8, 10, 12 Satelliten. Genau, das bedeutet, selbst wenn man jetzt im Vertikalkanal, sagen wir mal, einen Fehler von 10 Meter hat, dann relativ sicher ist, dass man mit diesem Fehler innerhalb von 10 Metern ist. Das ist für viele Anwendungen, nicht für alle, aber für sehr, sehr viele Anwendungen schon genau genug. Das bedeutet, das große Problem von der Satellitennavigation in der Luftfahrt ist nicht die Genauigkeit, sondern die Verlässlichkeit des Systems. Ja. Und ich hatte ja schon vorhin mal gesagt, dass man die Verlässlichkeit steigern kann, indem man zum Beispiel redundante Informationen benutzt und dass dieses Receiver Autonomous Integrity Monitoring, RAIM, was halt für Flugzeuge zwingend vorgeschrieben ist. Okay, was tut es nochmal? Man braucht im Prinzip ja nur 4 Satelliten, um eine Ortung zu machen. Ach so, okay. Das bedeutet, wenn man 5 Satelliten hat, kann man, jetzt nichts Falsches sagen, 5x4 verschiedene Satelliten zur Positionsberechnung benutzen. Mhm. Und wenn die zu groß streuen, dann hat man einen Indikator dafür, dass irgendeiner der Satelliten falsch ist. Okay. Mhm. Und darüber kann man dann zum Beispiel schlechte Satelliten, wo zum Beispiel mal so eine Satellitenuhr Amok läuft, kann man damit zum Beispiel rausfinden. Okay. Weil das kann wirklich einen Einfluss haben. Ich erinnere mich da an an Daten von irgendeinem Neujahr. Ich glaube, es war irgendwie um 1999 rum oder sowas. Da war pünktlich zur Neujahrsnacht ein Satellit, die Uhr, ja, hatte einen Defekt, lief aus dem Ruder und sorgte dann dafür, dass unser stationärer Empfänger im Institut plötzlich, einen Höhenfehler von einem guten Kilometer hatte. Und das möchte man in der Luft natürlich nach Möglichkeit nicht haben. Wenn man das Höhensignal einsetzt. Genau, aber auch die Position war jenseits von Gut und Böse und da hätte man problemlos in Stuttgart starten können und in die Alpen einschlagen können. Okay. Also das kann schon durchaus großen Einfluss haben und deswegen ist es halt für die Luftfahrt extrem wichtig, besonders die Integrität sicherzustellen. Mhm. Und die Integrität ist halt, die Anforderung an die Integrität unterscheidet sich je nach Flugphase. Je näher man an den Boden rankommt, desto höher sind natürlich die Anforderungen. Ja. Wobei ich die Integrität des Gesamtsystems ja nicht unter Kontrolle habe. Ich kann nur Fehler erkennen und dann hoffentlich auf einen redundanten Satelliten, in diesem Fall umschalten. Und wenn sie Satelliten putzen, na, das hilft es mir auch nichts. Ja, aber zum Beispiel gibt es ja auch Fehler, die sind nicht satellitenabhängig. Zum Beispiel der Einfluss der Ionosphäre. Mhm. Ist ziemlich unvorhersehbar. Der hängt von der solaren Aktivität an. Der liegt halt zum Beispiel diesem Elf-Jahres-Zyklus der Sonne. Ja. Und es kann auch zum Beispiel sein, oder es wurde nachgewiesen anhand aufgezeichneter Daten, dass es da wirklich zu Stürmen kommen kann mit ganz klaren Fronten. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Teil der Satelliten von dieser Front beeinträchtigt werden und ein Teil nicht, würde das zum Beispiel dann auch kann das zu relativ großen Positionsfehlern kommen. Und deswegen ist es halt, in der Luftfahrt ist man da wirklich immer hinterher nachzuweisen, dass das wirklich alles sicher ist. Man ist dann sehr, sehr konservativ, nimmt für die Fehler immer das Schlechteste an und muss dann auch noch für jedes abwegige Szenario, welche Kombination aus Richtung von dieser Front, Geschwindigkeit dieser Front und Anflug und Richtung dann halt immer alles nachweisen. Mhm. Das wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr aufwendig. Mhm. Also dementsprechend ist die Integrität wirklich das, was das Schwierigste für die Luftfahrt ist, zu erreichen. Mhm. Und was noch mit dazu kommt, ein letzter Punkt, man muss sich berücksichtigen, dass gerade in der Luftfahrt halt unheimlich lange Zyklen von Produkten am Himmel sind. Das, was heute als neu verkauft wurde, wurde vor 10 Jahren designt und vor 20 Jahren konzipiert, sag ich mal, ein bisschen übertrieben. Aber ich hatte ja die Selective Availability angesprochen, die 2000 abgeschaltet wurde. Ja. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ein Teil der Empfänger, der Luftfahrt zugelassenen Empfänger, immer noch davon ausgeht, dass diese Selective Availability an wäre und dementsprechend noch schlechtere Performance annimmt. Ja. Einfach, weil wenn es einmal zugelassen ist, dann möchte man keine Änderungen mehr machen, weil das dann immer teuer und aufwendig ist. Ja. Und dementsprechend kann die Luftfahrt noch bei weitem nicht alle Sachen ausnutzen, die Satellitennavigation eigentlich anderen Nutzern schon längst bietet. Okay. Mhm. Okay. Jetzt, wie gesagt, um jetzt auf die Anwendung des Piloten zu kommen, da werden die Signale eigentlich nicht roh angezeigt, sondern sie werden Sensor Fusion auf Neudeutsch, ne? Also werden irgendwie so verpackt, dass sie der Aufgabe des Piloten, also beim Segelfliegen zum Beispiel, ich finde irgendwo hin und ich möchte wissen, ob ich noch irgendwelche Flugplätze erreiche, dargestellt werden. Moving Map, ne? Mhm. Und so ist es wahrscheinlich in der Instrumentenfliegerei auch. Ja, ganz klar, für einen Piloten ist es natürlich ein Traum, ne? Also streng genommen, ich muss mir keine Gedanken machen, weiß immer, wo ich bin, überspitzt gesagt. Und es sagt ja immer, wo du hin musst, um den Wegpunkt zu erreichen. Ja, genau, also ich sag, wo ich hin will und das System oder die Systeme, die im Einsatz sind, sagen mir natürlich nicht nur, wo ich bin, sondern auch, wie ich zum nächsten Punkt komme. Das ist ja dann nur Software. Darin liegt natürlich auch insbesondere, du hast ja so ein bisschen schon angesprochen, bei der Sichtfliegerei so ein bisschen die trügerische Sicherheit. Weil insbesondere das, was in Segelfliegern zum Beispiel oder auch in kleinen Privatflugzeugen häufig als Satellitennavigationslösung, in Anführungsstrichen, eine Lösung ist es nämlich eigentlich nicht, verwendet wird. Manchmal auch bewusst mit dem Titel versehen, for information purposes only. Not for air navigation purposes. Ganz genau wird dann natürlich doch in den meisten Fällen als solches benutzt, weil das einfach so komfortabel ist und man darüber natürlich auch dieses Klassische, womit wir angefangen haben, Karte und Kompass, man verlernt es auch einfach. Klar. Und es ist einfach, in den meisten Fällen funktioniert es eigentlich wunderbar. Genau. Also ich würde sagen, 99,9% der Fälle, alles wunderbar. Ich glaube, es gibt wenig Piloten, die auch von Fällen, also auch Privatpiloten, die von Fällen berichten können, wo so ein dafür vorgesehenes System ausgefallen ist. Ich selbst in der Privatfliegerei navigiere häufig ganz am Anfang hatten wir es auch schon, mit meinem Smartphone im Prinzip, wo ich eine Navigationslösung drauf habe, was zusätzlich als Moving Map System zu den Cockpit-Instrumenten mir noch eine Information liefert. Ja. Und da habe ich es häufiger mal, weil das einfach keine externe Antenne, das ist nicht dafür gedacht, in so einer, ich sage jetzt mal, Aluminiumbüchse verwendet zu werden. Ja. Es gibt Situationen in Abhängigkeit, Fluglage, wie auch immer, Position, Tageszeit, wo dann doch gerade nicht die notwendige Anzahl von Satelliten vorhanden ist. Ja. Mit heutigen Smartphones wird das, denke ich, immer besser. Anscheinend gibt es da Möglichkeiten, das sicherzustellen, dass auch da die Integrität letztendlich ein höheres Niveau erreicht. Aber das ist, wie gesagt, eine sehr trügerische Sicherheit. Und das hat nachgewiesenermaßen auch schon häufig zu Unfällen geführt. Eben genau dieses Verlassen. Gar nicht mal unbedingt, weil dieses Navigationssystem einen Fehler hatte. Das ist gar nicht mal so sehr der Punkt. Sondern vielmehr, dass das Situationsbewusstsein der Piloten vollständig verloren gegangen ist. Eigentlich dient das Satellitennavigationssystem für so kleinere Flugzeuge natürlich dazu, das Situationsbewusstsein zu erhöhen der Piloten. Tut es im ersten Ansatz auch, aber ist eben nicht unkritisch unter Umständen. Das ist aber auch so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite heißt es immer, ja, man soll sich nicht auf das GPS verlassen, es könnte ja ausfallen, bla bla bla, kennen wir alle, wie du gerade sagst. Auf der anderen Seite werden heutzutage aber eben auch Luftraumstrukturen definiert, wo du ohne GPS keine Chance mehr hast. Die sind nicht mehr an geografisch interessanten Landmarks. Wenn dir gerade zum Beispiel vorhin kam Innsbruck zur Rede, wenn du da die neuen Lufträume anguckst als Segelflieger, du kannst dich nicht dran halten. Ja. Das ist unmöglich. Ja. Genau. Ohne GPS sowieso überhaupt gar nicht. Aber selbst mit GPS, da kannst du, also das sieht aus wie eine Stolperfalle, ja? Ja, vollkommen klar. Ja. Und ohne GPS geht es nichts. Und ich sag mal, wenn das Ding ausfällt, dann lande ich halt oder fliege heim. Weil du kannst heutzutage nicht mehr sinnvoll navigieren ohne GPS. Richtig. Das ist auch den Punkt meine ich auch gar nicht so sehr, aber da stimme ich dir vollkommen zu. Also es gibt viele Anwendungsfälle, die ohne GPS heutzutage nicht mehr realisierbar sind. Und ich kenne auch eigentlich keinen Piloten, der freiwillig auf ein GPS verzichtet, außer für lokale Platzflüge, wo es einfach nicht notwendig ist. Ja, und beim Prüfungsflug. Genau, also ich fliege zum Beispiel tagtäglich ohne GPS bei relativ kurzen Flügen, wo ich es einfach nicht benötige. Ja. Aber im Großen und Ganzen, in den meisten Fällen, hat man es letztendlich dann doch noch irgendwo dabei. Klar. Kann im Fall der Fälle darauf zurückgreifen. Wobei bei Theo es noch mit dazu kommt, dass er halt in 45% der Zeit mindestens auf dem Rückenflug unterwegs ist und da das GPS sowieso meistens eher schlecht empfängt. Ja, das ist dann noch ein anderer Sicherheitsfaktor, wenn sowas dann zu einem Geschoss wird im Cockpit. Ja. Und dann potenziell irgendwas verklemmt. Aber trotzdem, das ist... es ist, wie du schon sagst, es ist eben ein zweischneidiges Schwert, aber ich denke, es hat die Luftfahrt enorm bereichert. Ja, für Piloten klar. Ist es wirklich letztendlich ein Segen. Und auch mit kleinen Flugzeugen in der Instrumentenflugausbildung, in der kleinen Cessna 172, lernt man Instrumentenanflüge nach GPS-System, also RNAV-Anflüge letztendlich nennen die sich dann, zu fliegen als Non-Precision Approaches. Ja. Und in dem Fall verlässt man sich auch zu 100% auf dieses System. Das heißt, man hat dann eine Information über das Receiver Autonomous Integrity Monitoring, also über dieses RAIM, ob das für den Zeitpunkt des Anflugs an dieser Position verfügbar ist. Das heißt, ob der Empfänger sich darüber, ob er der Meinung ist, letztendlich integer zu sein. Ja. Und wenn er das ist, dann kann man davon ausgehen, oder sind zumindest die Rahmenbedingungen erfüllt, dass man diesen Anflug dann versuchen darf. Das bedeutet, wenn das Ding dann auf Rot umschwenkt und sagt, jetzt ist die Integrität kaputt, dann muss ich durchstarten. Richtig. Oder, genau. Ich muss aber dann, um sowas überhaupt versuchen zu dürfen, wahrscheinlich zumindest beispielsweise ein funktionierendes NDB haben, um dann im Notfall, wenn das GPS kaputt geht, zum Beispiel einen NDB-Approach fliegen zu können, wenn an diesem Platz jetzt zum Beispiel ein NDB vorhanden wäre oder halt gleiches mit dem VOR oder ILS. Das hat dann allerdings hauptsächlich Planungsgründe. Da gehen wir dann sehr tief schon in die Planung von solchen Instrumentenflügen, insbesondere für kommerzielle Instrumentenflüge. Mit welchen Treibstoffreserven zu planen ist und welche Kriterien meteorologisch und operationell für die Ziel- und Ausweichflughafen erfüllt sein müssen, welche Anflugverfahren zur Verfügung stehen müssen, wie viele Landebahnen. Und was du sagst, ist möglicherweise muss ich dann zu einem anderen Platz fliegen. Genau. Ja, also okay. es ist nicht gesagt, dass ich, wenn ich für einen Platz, zum Beispiel Braunschweig, hat für die Landeanflugrichtung 08 kein Instrumentenlandesystem Richtung Osten, sondern nur entweder einen GPS-Anflug oder einen NDB-Anflug. Ja. Und in dem Fall gibt es beides. Das heißt, wenn ich feststelle, entweder ist es, denke ich, nicht so häufig, dass es immer an Flughof vorkommt. Meistens weiß ich im Voraus, ja, anhand meiner RAIM-Information, dass eben die Integrität nicht gegeben ist. Und dann, ja, muss ich von im Anflug schon umstellen, ja, oder im Arrival, also schon eine Weile vor der eigentlichen Vorbereitung des Anflugs, weiß ich im Prinzip schon, dass das dann nicht gewährleistet, ja, ist. Also das ist ja eine Abschätzung im Prinzip. Und das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man zum Beispiel beim RAIM, also dieses System, was halt die Integrität steigert, dadurch, dass man mehr als 4 Satelliten zur Verfügung hat, dass man da immer mehr als 4 Satelliten zur Verfügung haben muss. Ja. Das bedeutet, es gehört auch zur Flugvorbereitung für jeden Piloten mit dazu, zu überprüfen, ob für die jeweilige Flugphase, mit der man halt mit RAIM arbeitet oder für die man RAIM benötigt, genügend Satelliten da sind. Ah, echt? Okay. Das bedeutet, es gibt Systeme, okay, die können das halt vorhersagen, die kriegen halt aktuelle Informationen über den Status, mhm, der Satelliten, über die Flugroute und über die Konstellation zu dem Zeitpunkt und dann sagen sie, da wird es jetzt knapp, da haben wir zum Beispiel nur 5 Satelliten. 5 Satelliten würde halt auch noch für einen RAIM ausreichen, aber, ja, da kann man nur erkennen, dass ein Fehler ist. Ja. Aber wenn ein Fehler ist, kann man nicht den Fehler ausschließen. Ja. Das bedeutet, man wäre dann trotzdem irgendwie, das wäre aufgeschmissen. Das bedeutet, man braucht dann schon 6 Satelliten und, genau, es kann durchaus mal Situationen geben, dass auf bestimmten Strecken zu bestimmten Zeiten nicht mindestens 6 Satelliten, mhm, verfügbar sind. Okay. Und zwar nicht, weil spontan was kaputt geht, sondern weil es halt geometrisch vorhersagbar zu dem Zeitpunkt so ist. Genau. Genau. Okay. Ein anderes Stichwort, das in dem Zusammenhang öfter schon mal gefallen ist in meinen Ohren, ist GBAS oder GBAS. Mhm. Für was steht das? GBAS ist das Ground-Based Augmentation System und das ist im Prinzip ein System, oder fangen wir erstmal so an. GBAS ist ein ganz allgemeiner Begriff, der wird auch außerhalb der Luftfahrt verwendet, ist im Prinzip nur, dass man differenzielles GNSS hat. Mhm. Also dass man eine Bodenstation hat, deren Position ganz genau vermessen ist. Dass sozusagen aus dieser Bodenstation ein GPS-Empfänger oder ein GNSS-Empfänger drin, ja, ist und auf Basis der bekannten Position und der Schrägentfernung zu den einzelnen Satelliten, die von diesem Empfänger gemessen werden, sozusagen der Unterschied zwischen wie soll es sein und wie ist es errechnet werden können. Mhm. Diese Korrekturen werden dann über einen irgendwie gearteten Datenlink an einen Nutzer ausgestrahlt, der damit seine Positionslösung verbessern kann, Richtung Präzision, Richtung, ja, Integrität zum Beispiel. Es ist aber nicht so, wie wir vorhin gesprochen haben, dass das quasi dann wieder zum Satellit geht, um dem Satellit irgendwas über seine Bahn zu sagen, sondern es geht direkt an den Endnutzer. Genau. Es gibt auch noch ein ähnliches System mit Satellit drin, das ist das sogenannte SBAS-System, können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Sonst. Aber dann nicht über GPS-Satelliten, sondern über ein separates Satelliten. Genau, okay. Aber wieder auf derselben Frequenz, aber, okay, da kommen wir gleich zu. Bleiben wir bei GBAS, das, genau, heißt, ich brauche als Empfänger dann natürlich als Nutzer einen separaten Funkempfänger. Genau. Und diese Sender, Kompensiergeräte, die stehen dann wahrscheinlich eben zum Beispiel auch an dem Flughafen, wo ich eine bestimmte Präzision brauche, um ein bestimmtes Anflugverfahren zu machen. Genau, also erstmal, GBAS wird halt in vielen Anwendungen benutzt. Das, ja, bedeutet, ein GBAS heißt nicht unbedingt, dass es das Luftfahrtsystem, ja, GBAS ist, sondern es gibt auch zum Beispiel in der Landwirtschaft, wird teilweise das auch als GBAS bezeichnet, wenn sie da irgendwelche Trecker autonom über den Acker fahren, okay, lassen, mhm, auf gut Deutsch. Aber jetzt im Luftfahrtbereich gibt es halt das GBAS-System als feststehendes System. Ist im Prinzip eine Bodenstation, die an einem Flughafen steht und aus mehreren solchen Referenzempfängern, wieder aus Redundanz- und Integritätsgründen, ja, wieder Korrekturen berechnet und die an Flugzeuge ausstrahlt. Die Ausstrahlung erfolgt wiederum im VRF-Datenlink, also das ist wieder der Flugfunkbereich, in dem, ja, halt zum Beispiel auch VORs unterwegs sind und ILS-Localizer zum, ja, Beispiel. Über diesen VRF-Datenlink, der heißt VDB, VHF Data Broadcast, werden dann diese Informationen an einen Flieger oder an alle Flieger in der Umgebung ausgestrahlt und entsprechend ausgestattete Luftfahrzeuge haben halt einen Empfänger drin, ja, der zum einen die GNSS-Signale im Flieger empfängt und dekodiert und zum anderen auch einen VDB-Empfänger an Bord hat, um diese Daten von der Bodenstation zu empfangen. Mhm. Neben den differenziellen Korrekturen, die halt dafür benutzt werden, die eigene GNSS-Positionslösung zu verbessern, werden da dann auch noch zusätzliche Parameter übertragen. Zum Beispiel überträgt so ein GBAS Integritätsinformationen, dass man, also der Nutzer sicherstellen kann, dass er halt immer die notwendige Performance aufweist. Ja. Und es werden auch Anfluginformationen übertragen. GBAS ist explizit ein Anflugsystem, also das ist jetzt nichts, was primär im Streckenflug oder, ja, im Anflug benutzt wird, sondern das ist wirklich was für den, ja, doch für den Anflug und für die Landung. Da braucht man die Präzision halt eben. Genau, das bedeutet, wir haben jede Menge Möglichkeiten, Anflüge durchzuführen, auch mittels Satellitennavigation. bis zu relativ niedrigen Entscheidungshöhen. Aber ja, wenn wir uns jetzt das ILS anschauen, das ILS, das Instrument Landing System, ist klassischerweise in drei Kategorien aufgeteilt. Kategorie 1, Kategorie 2 und Kategorie 3. Je höher die Kategorie ist, desto niedriger ist die Entscheidungshöhe. Also die desto Höhe, schlechter das Wetter. Genau, umso schlechter darf das Wetter sein, ja, sozusagen. Genau. Ja. Und jetzt ist es so, dass momentan das GEBA-System, wie es momentan implementiert ist, und das gibt es zum Beispiel in Bremen, da wird es von der DFS betrieben am Flughafen Bremen, war die weltweit erste zugelassene GEBA-Installation. Mhm. Okay. Wird durch dieses System ein CAT-1-ähnlicher Anflug ermöglicht. Okay, das sind wir aber schon noch weit weg vom, also noch nicht bei CAT-3. Genau, CAT-3 ist dann sozusagen, ja, dass man komplett ohne Sicht oder bei sehr, sehr limitierten Sichtbedingungen landen kann. Ja. Das ist momentan aktueller Stand der Forschung und auch was, wo wir uns als Institut oder ich mich auch persönlich gerne austobe. Okay, okay. Aber das ist halt ein relativ aufwendiges System, um dann wirklich auch Präzisionsanflüge auf Basis der Satellitennavigation zu ermöglichen. Mhm. Okay. Und SBAS ist dann das Gleiche, nur dass Satelliten verwendet werden, um die Korrekturinformationen zu versenden. Genau, das sind im Prinzip, also Space-Based Augmentation System, SBAS, ist im Prinzip, dass man einen geostationären Satelliten hat, über den dann oder und wiederum ein Netzwerk am Boden hat, was halt relativ ein relativ enges Netz aus Referenzempfängern ist und dann wieder auch kleinere Effekte sozusagen korrigiert werden können und diese Korrekturen an den geostationären Satelliten übermittelt werden und von da wieder ausgestrahlt werden. Okay. Dieses SBAS-System ist auf internationaler Ebene durch die ICAO, die internationale Zivilluftfahrtbehörde, genau definiert, wie GBAS im Übrigen auch. Und es gibt verschiedene Implementationen von SBAS-Systemen. Das bedeutet, hier in Europa haben wir das EGNOS-System, das European Geostationary Navigation Overlay Service, irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Dann die Amis haben ihr VAS, Wide Area Augmentation System. Es gibt ein geplantes System in Russland, es gibt ein geplantes System in Indien, es gibt ein im Aufbau befindliches System in Japan, die halt alle mehr oder weniger ein kompatibles SBAS-System zur Verfügung stellen wollen. Und mit SBAS-Systemen sind auch Anflüge möglich, die irgendwie so eine Mischform aus Non-Precision Approach, also Nicht-Präzisionsanflug, und Precision Approach sind. Das sind die sogenannten Approaches with Vertical Guidance, APV. Mhm. Die fliegen sich im Prinzip aus Pilotensicht genauso wie einen ILS-Anflug. Man hat eine vertikale Führung, man hat eine laterale Führung, man hat eine wirkliche Entscheidungshöhe, kein Minimum Descent Altitude, sondern eine Decision Altitude. Aber es ist halt noch eine kleine Abstufung zu den Präzisionsanflügen. Präzisionsanflüge sind momentan nur ILS, GBAS und zum Beispiel in London Heathrow das MLS, das Microwave Landing System. Das war also ein bisschen totgeburt, ne? Es wird momentan benutzt tatsächlich an einem Flughafen von einer Airline. Okay. London Heathrow mit British Airways, mehr oder weniger. Ja, okay. Aber im Prinzip ist es zugelassen und es ist, wurde halt nur nicht weiterverfolgt, weil man gesagt hat, okay, mit Satellitennavigation können wir davon auch vieles schon erreichen. Diese SBAS-Systeme ermöglichen, zum Beispiel in den USA gibt es die sogenannten LPV-200 Approaches, das sind Anflüge mit vertikaler Führung mit einer Entscheidungshöhe von 200 Fuß. Mhm. Das ist mehr oder weniger aus operationeller Sicht mehr oder weniger genau dasselbe wie ein CAT-1-Präzisionsanflug. Es darf sich nur nicht offiziell Präzisionsanflug nennen, aber prinzipiell kann man schon mehr oder weniger dieselbe Leistungsfähigkeit davon erreichen. Mhm. Okay. VAS und EGNOS hatte ich tatsächlich schon mal gehört, die Begriffe, aber konnte es nicht in Kontext setzen. Insofern, das war schon mal wieder was gelernt hier. Gut. Ein Begriff, ich glaube, der letzte, der mir in dem Zusammenhang noch einfällt, ist differenzielles GPS. Genau, das hatte ich ja schon mal ganz grob erzählt beim Ground-Based Augmentation System im Allgemeinen, dass man also wirklich eine Bodenstation hat und dann sozusagen die feste Bodenstation dafür benutzt, Korrekturen für jeden einzelnen Satelliten zu berechnen. Ist das schon ein Beispiel für differenzielles GPS? Genau, differenzielles GNSS ist halt wirklich nur, dass man solche Korrekturen hat und die dem Nutzer mit auf den Weg gibt, dass der seine Position verbessern kann. Okay, okay. Und ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, dass man auch irgendwas mit der Phase noch irgendwie macht. Genau, das sind wo fange ich an? Ein größeres Thema zu sein. Genau, ist auf jeden Fall ein Thema, was relativ weit weg von der Luftfahrt ist, deswegen ich bin da auch nicht in allen Details wirklich tief drin. Okay. Grundsätzlich hat man immer oder bietet der GPS-Empfänger immer zwei Messungen, die er pro Satellit insgesamt sogar drei Messungen, die er pro Satellit ausspucken kann. Das ist einmal die Code-Messung, also die Pseudo-Range, die quasi Schrägentfernung zu dem Satelliten. Ja. Das ist die Dopplerfrequenzverschiebung, über die hatten wir ja auch schon gesprochen. Ja. Und das ist die aktuelle Phasenlage des Signals, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen wurde. Mhm. Und jetzt muss man wissen, dass die Frequenz von einem solchen, von dem klassischen GPS-L1-Signal liegt die Wellenlänge ungefähr bei 19 Zentimetern. Mhm. Das bedeutet, wenn man jetzt genau schafft, eine Phaseninformation zu haben, mhm. kann man die Phasenmessung kann man sehr, sehr genau machen. Ja. Im Bereich von ein paar Millimetern sozusagen, wenn wir uns wieder zurückrechnen. Das hat auch nichts mit den Daten auf dem GPS-Signal zu tun, sondern das ist eine reine... Von der Trägerphase, genau, die Auswertung. Genau. Ja. Die Schwierigkeit da ist nicht die Messung dieser Phasenlage, sondern genau zu bestimmen, wie viele Mehrdeutigkeiten dazwischen liegen, weil mhm. dieses Signal schwingt halt mit einer Wellenlänge von 19 Zentimetern. Ja. Das bedeutet, selbst wenn man jetzt weiß, ich befinde mich jetzt zum Beispiel genau an dem einen Punkt in dieser Phase, ja. weiß man immer noch nicht genau, wie viele Schwingungen jetzt passiert sind. Aber das ist halt ein Verfahren, was relativ gerne von zum Beispiel Geodäten eingesetzt wird, um sehr, sehr genaue Positionslösungen im Millimeter- oder Submillimeterbereich zu erhalten. Mhm. Dass man halt über einen langen Zeitraum versucht, diese Mehrdeutigkeiten, die halt bei einer Phasenmessung auftreten, durch stochastische Verfahren aufzulösen mhm. und damit nach Möglichkeit eine sehr, sehr genaue Phasenlösung zu erhalten. Okay. Mhm. Aber das zeigt halt auch, wie vielseitig GPS anwendbar ist. Und das hatte halt auch, als dieses System oder als die Satellitennavigation im Allgemeinen konzipiert wurde, hatte noch niemand solche Anwendungen im Blick. Ja. GPS oder Satellitennavigation wird halt auch zum Beispiel bei Sachen angewendet, wo man sich es auf den ersten Blick gar nicht vorstellt. Stichwort Börsen. Sehr, sehr viel vom mittlerweile Computerhandel basiert darauf, dass die verschiedenen Rechner sehr, sehr genau synchronisiert sind. Ja. Das passiert mittlerweile primär über GPS. Im Prinzip könnten sie das DCF-77-Signal abschalten, ne? Das braucht auch keiner mehr, weil ich eben ein Zeitsignal auch übers GPS kriegen kann. Erstmal von Redundanz und Unabhängigkeit wieder abgesehen. Genau. Im Prinzip ist es, das DCF-Signal ist halt schon in manchen Anwendungen sehr sinnvoll, wo man halt keinen GPS-Empfänger zur Verfügung hat. Ist halt auch eine deutlich höhere Leistung, ist aber halt auch zum Beispiel nur auf Deutschland begrenzt, ja. Ja, okay. Ja gut, gibt es in anderen Ländern, aber das ist sicher auch. Ist übrigens das Atomuhr-Funkuhr-Signal, ne? Genau, ja. Genau, ja. Aus der PTB in Braunschweig mal, by the way, aber... Okay, Entschuldigung, musste kurz ein bisschen sein, aber wird aus der Nähe von Frankfurt ausgestrahlt. Natürlich weiterlaufen lassen, ganz toll. Ich wusste es noch nicht. Genau, ja. Cool. Aber gerade jetzt, wo wir die verschiedenen Signalstärke haben, das ist wirklich eines der großen Probleme in der Satellitennavigation, dass halt die Leistung, die nachher bei dem Empfänger ankommt, von jedem einzelnen Satelliten sehr, sehr gering ist. Das liegt unter dem Rauschniveau. Das bedeutet, wenn man sich eine Antenne nimmt und sozusagen das Signal auf auf irgendeinem Gerät anzeigt, wird man die GPS-Signale nicht erkennen können. Mhm. Die liegen unterhalb oder ziemlich genau im Rauschen drin. Mhm. Erst indem man wieder diese Spreizung rückgängig macht, kann man wieder aus diesem Rauschen das Ganze zurückberechnen. Mhm. Und das heißt, da steckt durchaus ein bisschen Signalverarbeitungsmagie drin. Sehr, sehr viel sogar. Aber die Gefahr dadurch ist halt auch, dass man mit sehr, sehr wenig Leistung verdammt viel stören kann. Mhm. Und gerade wenn man sich jetzt anschaut, dass sehr, sehr viele Flottenmanagementsysteme die Fahrer überwachen mit Satellitennavigation, ist natürlich was den Interessen von Fahrern, von Autofahrern oftmals entgegenspricht. Und deswegen werden solche GPS-Störsender eingesetzt, die man wirklich mittlerweile leider über das Internet kaufen kann. Steckt man einfach in den Zigarettenanzünder und dann jammen sie das GPS im Bereich von 100, 200 Metern weg. Und das ist halt zum Beispiel gerade ein Problem, wenn man jetzt da mit so einem Fahrzeug einfach mal an der Flughafenstraße bei der Gebersbodenstation vorbeifährt, dass es da wirklich zu Effekten kommen kann, dass das halt nicht verfügbar ist. Und dementsprechend ist auch der Betrieb und der Einsatz von einem solchen System streckenverboten und wird auch von der Bundesnetzagentur reguliert. Okay, wird aber trotzdem gemacht. Also schätze ich mal, who cares? Ich meine, wissen wir ja, wie das läuft. Richtig. Du hast das doch schon in Braunschweig auch schon selbst festgestellt, oder? A2 direkt, wir sind ja mit unserem Institut. Was ist das bis zur A2 von da hinten von der Antenne? 20, 30 Meter? Nicht mal, ne? 10, 15 Meter. Ja. Wir haben da wirklich Effekte drauf und vor allen Dingen, es wurde halt wirklich auch in den USA gibt es den Flughafen New York, in der New Yorker Area, genau. Da haben sie eine Gebers-Bodenstation, wo direkt eine sechsspurige Straße direkt dran vorbeiführt an einem der Referenzempfänger und da haben sie jede Menge von diesen Jamming-Events und das gab großen Ärger und viel Aufwand, das Ganze dann halt irgendwie wieder für das Gebersystem, was halt wirklich sicherheitskritisch ist, wieder rauszurechnen. Aber man kann mit solchen Störsendern das Signal nicht bewusst modifizieren, sondern einfach nur dafür sorgen, dass es nicht empfangbar ist. Also dass diese Patterns nicht überlagert werden können. Das sind im Prinzip zwei verschiedene ja, verschiedene Arten von Störungen. Auf der einen Seite gibt man das Jamming, das halt wirklich nur ist, dass man die Frequenz voll zumüllt und dass ja. er sozusagen der Empfänger aussteigt und keine ja. Position mehr rechnen kann. Das ist im Prinzip keine Gefahr für die Integrität, weil genau. dann ist es halt nicht verfügbar. Genau. Dann startet man durch, das ist relativ genau definiert. Das ist eher ein Problem für die Verfügbarkeit ja. und für die Kontinuität. Das ja. ist halt nervig für einen Piloten, wenn er 20 Mal versucht anzufliegen und 19 Mal davon fährt halt irgendeiner mit seinem Klemmer dran vorbei und stört das Signal, dann wird das irgendwann auch nicht mehr nutzen. Ja. Aber das andere ist das Spoofing, dass man versucht, ja. Einem Empfänger andere Signale unterzuschieben. Und das ist ein Forschungsthema, was relativ intensiv diskutiert wird, was halt auch, wo die Empfängerhersteller natürlich dran arbeiten, möglichst robust ihre Empfänger dagegen auszurichten, dass sie es halt nach Möglichkeit erkennen und gleich ausfiltern, aber es gibt halt auch wirklich Bedrohungsszenarien, wo das durchaus immer untersucht wird, welchen Einfluss kann man durch ein solches Spoofing haben, weil da kann man dann wirklich viel kaputt machen. Ja. ja. Oder viel auch eine große Gefahr darstellen. Ja. Okay. Wobei es technisch wirklich nicht trivial ist, gerade allein schon aus dem Zeitpunkt, dass man für einen fließenden Übergang sorgen muss, dass der Empfänger nicht detektiert, dass hier jetzt so ein Sprung gerade drin ist. Ja. Dann muss auch wieder alles hochgenau synchronisiert sein und man muss es an den Empfänger ausrichten und das ist wirklich schon sehr, sehr aufwendig, das Ganze, damit das überhaupt funktioniert. Also es ist nichts, was man für $50 ins Auto reinschmeißt, sondern das macht nur die Frequenz tot. Momentan nicht, aber das hätte man vor ein paar Jahren auch über die Spoofer gesagt. Ja, klar. Ja. Also, toi, toi, toi. Ja. Das sind auf jeden Fall immer die Herausforderungen. Und natürlich in der Luftfahrt muss es alles so sicher sein, dass man sich über solche Effekte auch schon im Vorhinein bewusst sein muss und da halt auch schon versucht, von Anfang an dagegen resistent zu sein. Ja. Gut, ich denke, im Großen und Ganzen sind wir durch, oder? Ich denke auch, haben wir einiges abgehandelt. Ja, wüsste ich jetzt auch nichts mehr. Da also wenn wir jetzt Radar nicht noch aufgreifen, nee, dann sind wir noch eine Stunde beschäftigt. Eine Episode zum Thema Radar steht sowieso, ist noch nicht geplant, aber das wird irgendwann kommen, definitiv. Sehr gut. Aber eine Frage wollte ich euch noch stellen, und zwar, weil du es gerade so im Nebensatz erwähnt hast. Was arbeitet ihr eigentlich den ganzen Tag, wenn ihr nicht Flugzeuge auf dem Rücken oder sonst gegen drauf fliegt? Was arbeitet euer Verein da in Braunschweig? Oder ihr persönlich? Fangen wir erstmal mit dem Institut an. Wir sind halt das Institut für Flugführung von der TU Braunschweig. Ist ein bisschen kompliziert, weil wir in Braunschweig selbst auch noch das Institut für Flugführung vom DLR haben. Ach so. Nur 300, 400 Meter die Straße runter. Das kann durchaus mal zu Irritationen führen. Wir arbeiten gut mit den Kollegen zusammen, so ist das nicht. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass wir zwei getrennte Institutionen mit dem mehr oder weniger selben Namen sind. Ja. Im Prinzip die Flugführung ist all das, was dem Piloten hilft, seine Aufgabe sicher zu erfüllen. Mhm. Sicher, schnell, wirtschaftlich und gut zu erfüllen. Und dementsprechend haben wir ganz viele verschiedene Aspekte, die wir bei uns im Institut abdecken. Es geht von Navigationsthemen, Satellitennavigation, inertielle Navigation, gekoppelte Navigation, über Meteorologie, wo wir halt uns auch mit Wettergeschehen und Anwendungen dafür für die Luftfahrt beschäftigen. Wir haben eine eigene relativ große Flugversuchsabteilung mit einem mit mehreren Versuchsflugzeugen, mit denen wir halt auch das ganze praxisnah einmal testen können und endet nachher in Air Traffic Management, wo es halt darum geht, den Luftraum so effizient wie möglich zu nutzen, betreiben dafür auch mehrere Simulatoren, mit denen wir das verschiedene Konzepte halt immer prüfen können. Ja. Okay, cool. Genau, Assistenzsysteme dementsprechend nicht nur für Piloten, sondern für alle, die, wie wir das immer so schön nennen oder wie es so schön heutzutage heißt, die im System Luftverkehr in irgendeiner Form involviert sind. Das sind die Fluglotsen, die Fluglotsen, die in jeglicher Art und Weise Anflug, Ground, Handling, Clearance Delivery, alles, was es in dem Bereich geben kann. Natürlich Cockpitbesatzung, ganz klar, in all ihren Facetten für kleine Flugzeuge, aber natürlich primär auch für große Flugzeuge. Insbesondere die, Glas-Cockpit-Technologie oder auch heutzutage Electronic Flight Bags, also Sekundärdisplays, mobile Endgeräte, die die Cockpit-Crew mit sich führen kann, hat einfach die Möglichkeit geschaffen für Ingenieure, relativ einfach Unterstützungslösungen auch zu entwickeln, die dort dann bei uns in Flugsimulatoren, wir haben einige Flugsimulatoren, die wir betreiben, getestet werden können, auch mit Probanden, die das Ganze dann im Rahmen von Human Factors Studien evaluieren. Und das Ganze zieht sich natürlich noch weiter. Kabinenbesatzung kann dementsprechend auch ein Forschungsthema sein. Und was relativ aktuell dazugekommen ist und immer mehr im Wachsen ist, sind unbemannte Fluggeräte. Ja. Quadrocopter in ihren Facetten, oder ganz allgemein auch ferngesteuerte Flugsysteme, die natürlich eben auch im System Luftverkehr beteiligt sind. Und das sind ganz allgemeine Probleme, die es im Prinzip vor, sage ich mal, 20 Jahren, als ich zum Beispiel kleine Modellflugzeuge geflogen habe, gab es die im Prinzip auch schon. Ich bin mit meinem Modellflugzeug geflogen und andere Flugzeuge waren im gleichen Luftraum. Ja. Aber heutzutage, wo diese Systeme eben relativ wenig Aufwand erfordern, um sie überhaupt in die Luft zu bekommen, um sie überhaupt zu kaufen. Man muss nicht stundenlang daran bauen, sondern man kauft die, schaltet sie ein und kann sie fliegen, ohne groß auch das davor gelernt zu haben. Ja, genau. Ja. Das hat ganz andere Möglichkeiten jetzt eröffnet oder eben auch Problemstellungen, die jetzt Teil der Forschung sind. Genau. Ja. Dann zum Beispiel im Navigationsbereich können wir halt, sind wir halt im Bereich der hochintegren Navigation, haben wir ziemlich viel schon gemacht und auch schon seit mehreren Jahren. Also die erste Landung, die ausschließlich auf GPS durchgeführt wurde, wurde bei uns am Institut 1989 schon durchgeführt. Wow. Mhm. Cool. Also mit differenziellem GPS, damals gab es wirklich nur ein paar Satelliten, das bedeutet, das funktionierte nur alle naslang mal, aber dann wurde es halt spezifisch dafür geplant und demonstriert und es hat auch gut geklappt, weltweit erste Landung. Aber wir haben halt seit Jahren schon hochgenaue, hochintegre Satellitennavigation oder Navigation im Angebot. Und das ist jetzt halt was, wo wir unheimlich von profitieren können, weil wenn man sich gerade jetzt zum Beispiel mal im Automotive-Bereich umschaut, ist es ja immer mehr so, dass Navigationssysteme rein aus dem Infotainment-Bereich rausgehen in mehr sicherheitskritische Anwendungen. Und das ist natürlich was, wo wir aus unserer Expertise aus der Luftfahrt wirklich gut weiterhelfen können und da halt auch projektmäßig gut unterwegs sind. Cool. Ich sehe schon, wenn ich dann irgendwann mal meine 2 Jahre Sabbatical mache und quer durch die Republik und durch Europa fahre und mal nur Podcasts mache, da komme ich auch mal vorbei. Auf jeden Fall, du bist herzlich eingeladen. Die Zeit kriegen wir rum, das glaube ich auch. Ja. Ja. Deine 2 Jahre bin ich nicht die ganze Zeit bei euch. Nee, aber es ist schon, also ich muss nur sagen, der Job macht Spaß, es ist viel Abwechslung, vor allem dadurch, dass wir wirklich sowohl die Theorie als auch die Praxis halt auch wirklich selbst komplett machen können, auch wirklich uns selbst austoben können, ist das eigentlich schon verdammt coole Sache, die wir da machen können. Und dass Forschungsprojekte dass Leute sich irgendwelche hochgestochenen Forschungsprojekte ausdenken, nur um dann hinterher fliegen gehen zu dürfen, Stichwort Mountain Wave Projekt, das ist ja eine bekannte, gute, funktionierende Strategie. Kann man machen. Genau. Ja, es ist halt auch bei uns so, dass zum Beispiel unser Flugversuchsträger, unser Versuchsflugzeug auch für die Lehre eingesetzt wird. Die Studenten haben bei uns die Möglichkeit, im Rahmen ihres Studiums Labore im Flieger zu machen, da selbst mitzufliegen, da selbst Versuche aufzunehmen und das ist halt auch was nicht einmalig ist in der Form eigentlich. Genau, was nicht jede Uni kann. Ja. Gut, da würde ich sagen, beenden wir es an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen. War eine super Episode meiner Meinung nach und war, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Alles gut. Wird ein bisschen warm hier im Auto. Ja. Wir haben immer wieder die Türen aufgemacht. Ihr habt es bestimmt im Hintergrund gehört, aber sonst wären wir hier eingegangen. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit gekriegt haben. Genau, absolut. Danke, dass das so kurzfristig auch noch geklappt hat. Klar. Gut. Also, wir freuen uns. Und tschüss. Ciao. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank, Mirko und Theo. Wäre vielleicht noch angebracht, zu sagen, dass Mirko auch einer unserer Hörer ist. Und Episoden mit Hörern finde ich immer irgendwie besonders cool, weil es zeigt halt, was für eine coole Community wir haben und dass man auch aus der Community von Hörern raus richtig coole Sachen machen kann. Das darf durchaus öfters passieren. Wunderbar. Übrigens, das galt auch für die letzte Episode, für die Episode in der Verkehrspflegerei mit den Abnormals mit Stefan. Auch er ist Hörer. Die üblichen Dinge, die ich da immer sage, Feedback immer gerne gesehen. Feedback at omegataupodcast.net oder die Bewertung auf der Webseite Google+, Facebook, Twitter, die üblichen Kommentare. Ich leite das auch grundsätzlich weiter an die Gäste, wenn es irgendwie interessant ist, also ihr dürft doch einfach nur sagen, die Episode war toll, aber da leite ich dann nicht jede einzelne weiter, da freue ich mich einfach drüber und verbuche das als Kompliment. Bei uns hat es gerade kräftig gewittert und die Temperaturen sind endlich mal abgestürzt, es ist nicht mehr so warm und ich glaube, der Herbst hat begonnen. Weniger fliegen, aber vielleicht mehr Zeit zum Podcasten, morgen steht die nächste Aufnahme an. Ist noch ein Geheimnis, um was es geht. Anyway, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google+ und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback.